Das Hinpacken habe ich. Du auch? Jawohl. Wunderbar, dann sind wir jetzt da. Dann begrüßen wir erstmal wieder. Ich muss erstmal gucken, wo ich mal den Chat... Genau. Pack. Wunderschönen guten Abend. Mach mal Begrüßung, genau. Genau. Wir haben heute zur Folge 10 tatsächlich auch wieder ein paar Live-Zuhörer. Und zwar begrüßen wir mal ganz herzlich Björn Holzwurm, Elli Mettbrötchen, Gleider 74, der Interceptor ist natürlich auch da, Mantlau, Mika Stellinger und vom Wilseder Berg live zugeschaltet Tim. Ja, und Boja Hara ist auch gekommen gerade. Ich hörte gerade vorhin, es gibt irgendwo noch Probleme mit dem Zugang für manche. Also wenn eine Anleitung gesucht wird, potwg.de, da steht eigentlich relativ gut, wie man das macht, wie man also hierher kommt. Wenn euch einer fragt, könnt ihr das bitte einfach weitergeben, dass die, die das jetzt nicht hören können, ist mir auch klar. Aber ne, also da könnt ihr das weitergeben. Und ja, ansonsten brauchen wir hier nichts. Passwort und sowas haben wir alles nicht. Von daher einfach rein und fertig ist. Genau. So, langsam füllt sich auch noch hier. Der eine oder andere kommt hinzu. Das ist schön. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir an, ne? Ja, genau. Was haben wir denn heute? Achso, ich habe ja also unser Pad wieder mal gepflegt heute. Ich muss nochmal hier eben umschalten, dass ich den Chat mitlesen kann. Postkarten haben wir bekommen. Ich hoffe mal, ich denke mal an alle. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, es waren aber diesmal auch nicht so viele. Das könnte also passen von der Anzahl her. Eispingu, wenn ich das richtig gelesen habe, und Kalete. Ich konnte das nicht so ganz richtig erkennen auf der Karte. Auf jeden Fall Silvia und Ralf haben uns geschrieben. Also du kannst es ja natürlich nicht mitkriegen, aber seltsames Papier. Vielleicht was selbst ausgedrucktes und zusammengeklebt oder so? Ja, aber so ganz weiches Papier, also war ganz schräg. Ja, das ist eine ganz edle Sonderedition, das ist auf Yeti-Papier gedruckt. Ich dachte, das ist Klopapier, so dass man das dann, nachdem man das gelesen hat. Ja, Klopapier hat man ja früher immer dann, wenn die Goldkarten verschickt wurden, jetzt ist es Klopapier. Ne? Ja, denke ich auch. Ach guck mal, Gleiter wird schon wieder frech, die müssen wir gleich wieder rauskicken hier. Also, Postkarte haben wir wieder erhalten. Hatten wir nicht noch eine? Habe ich dir nicht noch gerade eine geschickt? Natürlich. Wieso habe ich das denn nicht reingeschrieben hier? Thomas Lenz hat uns doch noch eine geschickt. Stimmt, die kam gestern oder so. Ja, genau. Wobei ich das echt ein bisschen schräg fand. Ist bestimmt nett gemeint, aber ich lege eigentlich sowieso keine Caches. Aber er hat uns irgendwie 30, 40 Pettlinge dazu gepackt, aber ohne Deckel. Ja, aber vielleicht hat er gedacht, Kondome sind im Moment knapp. Ach so, dass du damit dann den Fahrstuhlknopf, den ganzen Paddling überfährst. Wo kommst du den Fahrstuhl mit 5 Paddling über den Finger? Ich glaube, die ersten verlassen den Fahrstuhl wieder freiwillig, wenn sie das sehen. Aber die Idee ist gar nicht schlecht eigentlich, stelle ich mal gerade so fest. Ne? Ich weiß gar nicht. Wir müssen mal gucken, wo wir also Deckel herkriegen. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da so wirklich gar nicht aus. Also normalerweise passen die ganz normalen Getränkedeckel, ne? Ach so, ach ja, genau. Scheiße, auf die Idee, die auch kommen könnte. Ja, nee, dann werde ich doch, aber nee, er wollte ja gerne, dass wir da GC verstecken, nicht OC. Ja, und ich habe hier einfach auch gar keinen Platz mehr für GC, ehrlich gesagt. Das ist so ein Hauptproblem. Also ich muss jetzt sagen, so 30 Paddlinge brauche ich nicht. Ich habe oben auf dem Dachboden noch irgendwie 150 liegen. Oh, ach so, du brauchst keine Ahnung. Gut, dann bringen wir die Holger. Der Holger braucht die vielleicht auch als Urin-Teste. Ich weiß es ja nicht so genau. Also wir werden die aber irgendwie schon verwurstet kriegen nach und nach. Kann aber ein bisschen dauern, lieber Thomas. Ich wollte sagen, Holger, der leidet ja im Moment ein bisschen Hunger. Vielleicht sollte er einfach die Paddlinge nehmen und immer so am Schwesternzimmer vorbei da und ab und zu mal ein bisschen Leberwurst reinstreichen und so für den Abend oder so. Ich glaube, Hunger ist vorbei. Ne? Hat er ja da schon gepostet, dass er da jetzt auch tatsächlich sogar noch Essen kriegt. Ja, ein Nachmittagsessen nannte er das so schön. Er ist jetzt ja quasi in einer neuen Institution, da scheint es besser zu laufen im Essen, ne? In Jesteburg, also das ist geil da. Meine Schwiegermutter war nach ihrem Schlaganfall da ja auch zu Reha. Das ist eine echt geile Klinik in einem geilen Ort, in einer geilen Umgebung. Und rundherum liegt noch ein geiler Multi. Ah, siehst du, okay. Also ich weiß, Jesteburg ist da sowieso eigentlich recht schön, aber wo die Klinik da ist, da weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber gut. Die ist cool, wenn du da hinkommst, hältst du das nicht mal für eine Klinik auf den ersten Blick. Das ist wirklich toll gemacht. Also die ist wirklich schön. Ich hoffe ja, er kriegt da bald mal ordentliches WLAN zustatten und so, dann kann er sich ja hier problemlos mit rein wählen und dann, ne? Ich wollte gerade sagen, noch sind wir halt wieder ohne ihn. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ne? Und genau. Wer Muße tun will, wir haben ja Lockdown Woche 6. Vielleicht schreibt ihr noch mal eine Postkarte. Da freut sich Holger bestimmt, weil ich weiß nicht, ob er seine alten Postkarten aus seinem alten Zimmer jetzt mitnehmen durfte. Ne? Weil bei Blumen, die Blumen muss man ja auch stehen lassen. Ich weiß ja, nicht. Ja, stimmt, das kann natürlich sein. Ja, wir kriegen ihn dann bald auch wieder dazu, denn das gehört dann zu seiner Reha, dass er hier auch schon mal ein bisschen mitlabert, muss ja nicht gleich die ganze Zeit über sein. Obwohl wir ja immer kurze, knappe Podcasts machen, das ist ja kein Problem. Ich denke auch, da sollte man relativ schnell wieder drin sein im Thema. Ne? Die 3,5 Stunden steht da durch. Ne? Ja, Postkarten waren dann leider nicht mehr. Wir freuen uns wirklich über jede. Also ich habe zwar gar keinen Platz mehr dafür, ist mir aber völlig egal. Weil ich muss gerade Chat lesen. Ja, ich lese das auch. Nett geschrieben, meckern nicht wieder. Nein, also Ger und Cat schreiben immer nette Reviewer Notes. Das Schöne ist, mit denen kann man aber auch noch mal ein bisschen rumzicken. Das funktioniert auch sehr gut, ohne dass das alles hängen bleibt. Den Reviewer, den du da jetzt gerade von Twitter meinst, glaub mir, der muss ja nicht ganz so ernst nehmen und der ist auch wohl gar kein Reviewer mehr oder jedenfalls Reviewer ja schon lange nicht mehr. Also der hat wohl im Moment seine Tage oder so. Da muss nicht so genau mitlesen. Muss man ignorieren. So, Kommentare haben wir auch bekommen. Bär. Ich glaube, Bär stand drin. Ne? Der hat da so eine Rechnung mit Intensivbetten noch aufgestellt. Da ging es noch um Corona. Gebe ich ihm grundsätzlich recht. Er hatte da so, ja, wenn wir 50 Millionen und wenn die dann alle infiziert und dann so und so viel Intensivbetten. Ja, ich kenne ja diese ganzen Rechnungen auch alle. Und ich pfeife da ehrlich gesagt drauf, weil diese Rechnungen immer alle auf dem gleichen Problem basieren. Sie haben überhaupt keine grundsätzlichen Zahlen. Also es gibt einfach keine Zahlen darüber, wie viel Infizierte wir haben. Nicht mal annähernd. Das sind alles tolle Schätzungen. Aber ja, beziehungsweise sind ja halt nur die, die sie getestet haben, ne? Das meine ich. Das ist, es ist wie Lotto. Im Prinzip könnten wir auch schon 40 Millionen haben, die damit durch sind. Wir wissen das aber nicht. Dazu hat auch der Drosten dieser Tage gerade was Schönes gesagt, wo sie quasi einfach mal zu normalen Grippe-Testungen einfach mal den SARS-Test laufen lassen haben und haben dann bei 3 Personen hatten sie einen Treffer, einen Zufallstreffer mit drin. Und ich denke mal, wenn man auch dann, habe ich das bei dem gehört oder irgendwo anders im Fernsehen oder so, die haben doch in Italien, da sind dieses eine Dorf, was unter Quarantäne stand, quasi durchgetestet und da waren 40% ohne Symptome und hatten den Virus. Eben. Also von daher sind diese ganzen Zahlen, die wir hier sehen, Makulatur, das siehst du ja auch bei den anderen Ländern, wenn du Italien guckst oder Spanien, wie hoch die Todesrate ist, das zeigt ja, dass die Infiziertenzahl mindestens 10-mal höher sein muss. Nee, nicht mal mindestens, aber wahrscheinlich 10-mal, genau. Das ist ja das Problem, dass ich will weder die eine noch die andere Richtung wirklich argumentieren, weil ich finde schon, man sollte das ernst nehmen. Ich halte mich auch tatsächlich immer noch an diese 4 Regeln, die sie am Anfang mal irgendwann aufgestellt haben, 3 oder 4 Regeln, nämlich Abstand halten, in die Armbeuge husten und niesen und Hände aufwaschen. Und das war's. Alles andere ist und bleibt Quatsch. Auch diese Maske. Wenn ich diese ganzen Erklärungen immer sehe, ja, und wenn das nach vorne raushustet, dann 35 Meter weit spritzt das. Ja, und wenn die Maske aufhustet, spritzt das an den Seiten 35 Meter weit raus. Mal ganz ehrlich, ich habe vorher auch niemanden, der vor mir stand, direkt ins Gesicht gehustet oder genießt. Das werde ich auch jetzt nicht tun. Und die Maske hilft dadurch exakt gar nichts. Also ich finde das auch völlig übertrieben und ich bin aber tatsächlich trotzdem ein bisschen stolz auf unseren Landesvater in Niedersachsen, der ja eigentlich gesagt hat, er findet das eigentlich auch nicht richtig. Ja, hat so ein bisschen lange gehalten. Ja, und er hat ja so ein bisschen öffentlichen Druck gehabt. Ne? Alle machen es und warum Niedersachsen nicht? Ich meine, ich kann es ein bisschen verstehen, dass er sagt, ja gut, dann machen wir es auch. Ja. Aber es ist irgendwie ja nicht so richtig abgesprochen und es hat auch, glaube ich, nicht so richtig wissenschaftlichen Hintergrund. Das also ich finde es akzeptabel jetzt für die Bahn und Einkaufen, kann man mit leben, ist okay, kann man machen. Wir waren jetzt letzte Woche auch einkaufen, die Leute haben so Probleme mit Abstand halten. Ich befürchte fast, dass die Maske sogar einen negativen Effekt haben wird. Die Leute achten nämlich schon wieder weniger auf Abstand, weil sie jetzt meinen, diese komische Stoffmaske im Gesicht würde ihnen irgendwie weiterhelfen. Wie gesagt, ich argumentiere noch nicht mal in die eine oder andere Richtung. Ich finde es doch völlig übertrieben, weil einfach solange das nicht bewiesen ist, ist das Schwachsinn. Punkt. Ja. Und dann kommen immer diese ganzen Argumente, wenn es irgendwas hilft, kann ja nicht schaden. Ja, super, dann sperrt euch doch alle ein oder zieht doch eine Plastikeimer über den Kopf. Das kann ja auch nicht schaden. Ich habe die Tage einen schönen Gesichtsschutz gesehen. Irgendwo bei Twitter war das. Du nimmst einen Kapuzenpulli und nimmst einen großen Kochtopfdeckel. Ne? Und dann setzt du den vors Gesicht und ziehst die Kapuze zu. Da geht nichts mehr raus. Ne? Und du kannst gut gucken. Ne? Die Brille besteht auch. Nee, also wie gesagt, ich finde das schon alles ernst zu nehmen. Deswegen mussten wir auch, das kann ich auch mal vorziehen, obwohl wir eigentlich noch bei den Kommentaren sind, aber wie immer springen wir ja sowieso hin und her. Deswegen haben wir auch einen eigenen Twitter-Account jetzt eingerichtet. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich musste irgendwann die Leute aus meiner Timeline einfach entsorgen, die diese Maske wie Fanatiker vertreten oder mir aufdrängen wollen, weil ich mir das dumme Gesülz nicht anhöre. Sorry, so einfach ist das. Wenn da jetzt einige beleidigt waren, dass ich ihnen entfolgt bin oder sie bei mir aus der Timeline geschmissen haben, dann ist das halt so, aber ich höre mir nicht jeden Tag irgendwas so ein Quatsch an, weil sie alle sinnlose Panik haben. Also man muss, kann das ernst nehmen, man kann da auch wirklich besorgt sein, das finde ich alles akzeptabel, aber diese Panik ist schon langsam lächerlich, ehrlich. Ja, und ich, und man merkt aber auch, was du eben noch sagst, zur Maske, das fällt mir jetzt auf, wenn ich so von der Arbeit nach Hause fahre. Ich habe ja quasi 50% Homeoffice im Moment und 50% Büro, wobei wir im Büro ja wirklich mit zwei Leuten auf 80 Quadratmeter sitzen, also es ist also relativ entspannt. Aber du siehst, die Leute sind, es schleicht sich so ein Schlendrian ein, ne? Ja. Also, du siehst an den Ampeln, ja, die stehen nicht mehr so weit natürlich voneinander weg und so. Also in den Kassenschlangen oder am Supermarkt, am Eingang, wenn du nicht reinkommst, geht das noch. Aber so in der Stadt, wenn die Leute so laufen, da wird nicht so viel Abstand gehalten. Ne? Da merkt man so nach 6 Wochen Lockdown so langsam, ja, es ist so, es schluddelt sich so wieder so dahin. Ne? Ja, es steigen ja die Zahlen noch langsam wieder. Aber ich fand es auch sehr gut, das UKE zum Beispiel hat ja auch gesagt, man sollte mal aufhören, von dieser schwachen Zahl immer auszugehen, sondern man sollte mal eher von den Zahlen der Betten ausgehen. Das heißt, wenn die Intensivstationen einen Anstieg merken und das merken, die Betten werden knapp, dann kann man den Lockdown wieder verschärfen. Finde ich, ehrlich gesagt, eine durchaus diskutable Aussage dazu. Wobei ich gerade den Kochtopfdeckel vorm Kopf. Das ist geil, ne? Geil ist das Set. Das werden wir verlinken. Das sieht großartig aus. Ach, herrlich, ey. Ja. Ach ja. Ich lese auch gerade hier wieder in den Shownotes gestern Kreiskrankenhaus Merseburg. 8 Angestellte stehen in der Gruppe da und paffen in Ruhe ihre Zigarettchen. Mal ganz ehrlich, ne? Das klingt dann immer böse. Ist es eigentlich gar nicht mehr. Aber mal ganz ehrlich, als Raucher soll ich mich gegen eine Lungenkrankheit schützen? Ist da nicht insgesamt schon echt irgendwie Gedankenfehler drin? Also nur mal so. Aber ich habe die Tage tatsächlich gelesen, dass Raucher relativ wenig schwere Verläufe haben. Ja, ist ja auch betoniert da unten. Ich wollte sagen, wo will der Virus auch noch sich festhalten? Der kommt da rein und sagt, oh scheiße, stinkt das hier, ich gehe wieder. Nee, also ich will wirklich, ich gönn geheim, dass er das kriegt oder irgendwas, aber ich, so manche Sache finde ich echt schon skurril. Also speziell bei Rauchern, natürlich wollen die auch nicht sterben, das ist alles gar keine Frage. Also, aber trotzdem, sorry, es klingt einfach seltsam, wenn Raucher sich Sorgen um eine Lungenkrankheit macht, dann ist das erstmal komisch. Also, ach, machen wir die Kommentare. Wir haben jetzt gerade mal einen Kommentar geschafft. Wir wollten doch heute die kurze Folge wieder machen. Ja, Paddy freut sich, dass es uns noch gibt, hat selbst eine Babypause gemacht. Ich lese gerade, wie ich das in Pad reingeschrieben habe. Das klang, als hätten wir eine Babypause gemacht. Nein, also Paddy hat eine Babypause gemacht und freut sich, dass es uns noch gibt. Ja, schwierig wird's, wenn das Kind anfängt zu verstehen und uns dann zuhört. Ich wollte sagen, wenn du deinen Podcast nicht mehr hören kannst. Ne? Ja, muss man mal abwarten. Und denn eins fand ich interessant, war nicht direkt zum letzten Podcast, aber zu der OC-Geschichte. Obwohl doch, genau, das hatten wir im letzten Podcast. Genau, das fand ich auch interessant, das war mir nicht bewusst. Ja, die Winkelkatze vorne auf dem Pult, die wir so selten beklagt fanden, die stellt man wohl dahin, damit man sieht, ob der Stream noch funktioniert. Genau. Das ergibt durchaus Sinn, ne? Also dann verstehe ich das auch. Also ich habe nämlich neulich gesehen, hier irgendeiner hat noch einen Livestream gemacht. Ach, die methodisch inkorrekt irgendwo. Und die hatten auch eine Winkelkatze auf dem Pult. Ah, okay. Also du siehst, wir sind hier auch Schulpodcast. Wir schulen und lernen auch. Gerade in den Zeiten, wo die Schule geschlossen hat, ne, hört die schwache Mehrheit. Ja, ist hier durchaus also enorme Weiterbildung. Ja, was haben wir noch? Wir fangen mal langsam an den Themen jetzt an. Die Kommentare haben wir damit einig. Viel mehr waren das nicht. Zu den einzelnen Artikeln kamen auch nochmal Kommentare, aber da brauchen wir jetzt nicht alle. GGZ war, ach, da kommen wir auch noch zu. Wir fangen mal an mit, werden wir zweistellig. Genau. Gut, wir hatten schon mal vorher mit anderen Podcasts eine Folge gemacht oder die andere. Aber jetzt sind wir mit 9 Folgen schon wieder zweistellig, also. Wobei ich immer noch ein bisschen traurig bin, dass Holger alleine die 007 gekriegt hat, ne? Ja, hat er sich auf einmal darf er das. Also, vielleicht machen wir irgendwann 007a oder so. Na, die 69 möchte ich dann haben. Ne? Das stimmt, das kommt ja auch nochmal wieder. Ja, wir feiern komische Jubiläen statt andere, die immer runde Zahlen nehmen, nehmen wir dann halt so ein bisschen, ne? Ja, bei uns sind die Jubiläen ja auch nicht so oft. Wir machen ja nur alle 4 Wochen. Ich höre auch durchaus mal einen Podcast rein, die so wöchentlich kommen und denke immer, nee, will ich nicht. Nee, ich denke auch. Die berichten dann über Sachen, da kommen wir nachher auch nochmal zu, da kommen wirklich dann so Sachen drin vor, wo ich denke, darüber will ich nicht berichten, da kriege ich Schmerzen nicht. wenn ich das denn so mitkriege. Ja, Twitter hatten wir vorhin schon kurz gesagt. Da gibt es uns jetzt als Account unter DSM2124. Die 4 kommt von Twitter, da konnte ich nichts für. Das haben die automatisch dahinter gehängt, oder? Ja, die vergeben da irgendwie. Du hast ja einmal den Namen, unter dem du da so erscheinst, den kannst du ja selber aussuchen. Und dann kriegst du ja irgendwie so einen mechanisch zugeordneten Namen, ne? Und ich hatte uns unter DSM212 angemeldet und die haben da eine 4 dahinter gemacht. Das habe ich auch nicht so komplett verstanden. Auf jeden Fall gibt's uns da jetzt so, dass ihr den D-Buddy-Account entfolgen könnt. Weil ich versuche jetzt eigentlich schon, das klappt auch mittlerweile ganz gut, alles was Geocaching betrifft oder Podcast, kommt auf diesem neuen Account. Ab und zu passiert es auch, dass zwei Leute gleichzeitig auf dem Account was rausspielen. Man kommt ein bisschen durcheinander bei den Caches. Ne? Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich, wenn wir das gemeinsam machen, das merken wir dann auch relativ schnell, vorne noch ein D oder ein Y oder so machen. Ja, ich werde demnächst dann, muss ich mir mal angewöhnen, einfach wenn ich was schreibe, PT drunter setzen am Ende oder so. Ne? Ja, dass man zumindest ab und zu dran denkt, wenn nicht jedes Mal, ist auch nicht schlimm, aber da kommen ja hauptsächlich sowieso Bilder vom Cachen. Ich glaube, da interessiert die Leute eh nur das Bild und nicht, wer das von uns macht. Ja, aber wenn sie von sehen, dass es von mir ist, gucken sie vielleicht nochmal, ob man ab und zu sieht, dass ich eine Hose anhabe oder nicht. Ja, das stimmt. Nee, das mit dem Kürzel ist keine schlechte Idee. Da müssen wir nachher vielleicht nochmal kurz schnacken, da wird uns schon was einfallen. Aber auf jeden Fall, das ist der Account der Wahl. Und warum wir das so machen, muss ich jetzt nicht alles nochmal vorbeten. In eigener Sache Kommunikation findet ihr im Blog dazu auch einen Text. Wie gesagt, das ist nichts Großes, Geheimnisvolles, sondern ich gestehe, mir ging wie formuliere ich das jetzt so, ohne dass ich einem auf die Füße trete? Ich wollte ein, zwei Leute nicht mehr unter meinem privaten Account lesen. Punkt. So einfach ist das. Es gibt halt einfach Menschen, mit denen kann man nur über gemeinsame Themen sprechen. Ja. Also das ist noch nicht mal, also ich will Ihnen das noch nicht mal vorwerfen, das ist nicht böse gemeint, sondern einfach, ich merke, ich fange mich an zu ärgern über irgendwelche Sachen, die da geschrieben werden und dann denke ich immer, bevor wir uns jetzt irgendwann streiten, trenne ich diese Accounts und wenn es um Geocaching geht, dann könnt ihr selbstverständlich folgen und dem Podcast auch, weil das ist halt was Öffentliches, da möchte ich eigentlich, dass jeder folgen kann, bis auf einen, das ist der erste heute, der jetzt mal geblockt wurde, weil er einfach mir zu persönlich wurde, der dreht aber in letzter Zeit sowieso komplett leer, also ich weiß nicht, was den gebissen hat, aber da soll ansonsten jeder folgen können und da werden wir auch keine großen, da geht's nur um Geocaching. Ich würde sagen, diskutieren auch mal, dass dagegen sein oder irgendwas sind wir da sicherlich auch, so wie wir beide halt sind, aber eben nur Geocaching. Genau. Und, da wird auch schon ganz eifrig immer was reingesetzt und gepflegt und wen noch nicht kennt, einfach folgen. Genau. Ja, das ist der Teil. Dann haben wir, wir rechnen jetzt gegen Corona, nur so am Rande. Rechenpower gestellt, ne? Wie hieß denn da findet ihr auch einen Artikel im Blog zu. Da geht's darum, sowas ähnliches wie SETI früher. Da kann man die Rechenleistung seiner Rechner zur Verfügung stellen, damit irgendeine Uni gegen Corona, also als Forschung für Corona rechnet und da die... Folding Home, genau. Und Folding at Home, so genau. Oh, ich muss mich mal eben anmelden. Und die berechnen da und nutzen da die Rechenleistung, die die User denen zur Verfügung stellen. Da fällt mir nämlich gerade ein, mein Rechner bootet sich mittwochs neu und startet danach automatisch neu den Kram. Deswegen klicke ich den im Hintergrund gerade mal an. Und das ist dann so, also man muss den Rechner dann laufen lassen und die... du kannst ihn auch nur zeitweise, wie immer du möchtest. Das ist also wirklich völlig... Und merkst du das schon, dass da irgendwie, dass da viel Zugriff drauf ist? Kannst du da irgendwie eine Übersicht zu? Also sieht man das? Ich habe keine Ahnung. Okay. Weil bei mir ist es so, ich hatte noch so einen Ersatzrechner im Keller. Den habe ich dann mal mit Windows aufgesetzt. Also erst wollte ich Linux, das funktioniert ja auf dem Rechner hinten und vorne wieder nicht. Das ist mir einfach immer noch zu absurd, Linux. Und dann habe ich einen Windows-Rechner aufgesetzt und der läuft da unten im Keller Tag und Nacht nur für die Geschichte. Oh, okay. Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie viel Performance das so richtig hat. Ja gut, wenn er bei dir rumsteht und so viel Strom frisst, dann ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ne? So, von daher. Da ist im Grunde auch schon alles voll, auch bei SETI. Was meint er denn damit? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wieso ist da schon alles voll? Naja, schreib mal zu, Dr. Ringling, was du genau meinst. Vielleicht haben schon genug User und brauchen keine mehr oder so. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wie gesagt, wir haben da einfach uns mal angemeldet, haben eine Gruppe unter unserem Namen aufgemacht. Irgendwer schlug dann auf Facebook vor, ja, aber hättet ihr die nicht Geocaching Germany Geocaching nennen können? Ja, ich habe die dann versucht umzubenennen in die schweigende Mehrheit Geocacher Germany. Und das hat aber irgendwie nicht genommen. Und jetzt schreibt einer, wie komme ich rein, hat gerade auf unserem Blog wie heißt das, ein Kommentar geschrieben. Ich muss mal eben was drunter schreiben. Augenblick mal eben, wie komme ich rein? Ich schreibe mal podwg.de, da steht alles. Ne? So, heute wird das eh nicht mehr schaffen, wer immer Tunkunder ist, weil heute wird's knapp, würde ich sagen. Aber man sieht sogar live, kümmern wir uns noch um unsere Hörer. Ja, also wir rechnen da jetzt gegen Corona, kann man der Gruppe beitreten oder man macht's auch ohne Gruppe, das ist völlig egal. Auf jeden Fall kann man da Rechenleistung für die Forschung gegen Corona zur Verfügung stellen. Wer Bock hat, macht mit. Wer nicht Bock hat, macht nicht mit. Da gab es auch schon wieder welche, die dann anwählen, die amerikanische Uni und die benutzt das ja nur für sich. Nein, mittlerweile ist selbst das geklärt. Es wurde nachgefragt, das ist öffentlich, was da geforscht wird. Also für alle, für die gewerbte Welt, für die Wissenschaft. Dann kam noch, das ist ja unsicher, Datenschutz. Ja, dann lasst es doch einfach sein. Dann geht aber auch nicht cachen, ne? Dann sieht man nämlich auch genau, wo er war. Selbst die Diskussion will ich gleich führen. Nur, weißt du immer, ja, natürlich ist das ein Problem mit Datenschutz, weil das schnell zusammengeklöppelt ist und jetzt läuft. Ne? Aber insgesamt muss ich trotzdem mal sagen, ja, dann lass das einfach sein. Ist doch kein Problem. Ja. Also ich kann diese Datenschutz-Scheiße ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich bin selbst Programmierer. Also ich bin da sehr betroffen von und weiß das auch durchaus zu schätzen, dass es Datenschutz mittlerweile gibt, um Gottes Willen. Aber man kann natürlich mit dem Datenschutz, wie wir ihn in Deutschland betreiben aktuell, wird es keinen Fortschritt geben. Punkt. Das ist genau wie jetzt, komme ich schon wieder zu dem Corona-Scheiß, aber heute habe ich gerade wieder so Interviews, es geht ja immer noch um diese Corona-App, die kommen soll. Diese Kontakt-App, ne? Genau, und dann wird sich ja eine abgebrochen, wie man das jetzt anonymisiert, damit das nicht, ne, das, also, und was man alles machen kann. Also, solange Google und Apple nicht mitspielen, könnt ihr gar nichts machen. Diese Rotz-Apps funktionieren aus einem einfachen Grund dann nämlich nicht. Die würden nämlich dauernd Bluetooth abfragen. Ununterbrochen müssen sie ja, um zu wissen, wer in der Nähe ist. Das verhindern sowohl Google und Apple in ihren Betriebssystemen. Punkt. Und damit ist die App tot. Ah, okay. Und jetzt haben Apple und Google aber gesagt, nein, sie wollen ja helfen. Das ist das erste Mal irgendwie, dass es tatsächlich wohl sogar so ein Positionspapier gibt, wo beide Logos drauf sind. Das ist also wirklich, da haben sich Teufel und Gott getroffen. So hört sich das an, echt. Also das ist wirklich eine Ausnahme. Die beiden können sich sonst gar nicht. Und sie wollen auch was machen. Die sagen aber klar, die Daten werden das Handy nicht verlassen. Damit kannst du die erste Hälfte der App schon wieder wegschmeißen. Alle Apps, die jetzt also auf eine serverbasierte Lösung setzen, sind damit tot. Punkt. Brauchen wir nicht mehr diskutieren. Brauchen wir auch nicht forschen. Geht nicht. Ist technisch nicht möglich. Da wird so viel Scheiße berichtet. Das tut schon weh. Und wenn es eine Lösung geben wird, dann würde ich sagen, das hatten, genau, in dem Rechtspodcast hatten sie das. Wie heißt der denn? Oh mein Gott, ich muss mal eben gucken, da geht es ja immer um Rechtsfragen. Das ist ein ganz bekannter Podcast. Finde ich super geil, weil die das immer alles sehr sachlich und oh, jetzt habe ich gerade ND3 laufen. Die machen das immer sehr geil. Die erklären so rechtliche Sachen so, dass du sie verstehst. Und das ist noch witzig. Mit einem Anwalt und einem Podcaster. Wie heißt das denn? Verdammte Hacke. Check, wo seid ihr? Wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, dann sage ich ja, Mensch. Ja, ich suche gerade. Gehört von denen habe ich schon mal. Irgendwo ist er. Ich habe heute. Ah, Rechtsbelehrung. Nein, die sagt mir gar nichts. Kenn ich Podcast gar nicht. Rechtsbelehrung. Affengeil, musst du hören. Der ist wirklich großartig und ist alle möglichen Themen. Und da sagte der eine, der ist sogar, glaube ich, Richter, der sagte dann sogar, das fand ich richtig cool, wenn man das machen will mit dieser App, dann muss man da Namen reinsetzen, fertig. Das ist so. Die widerspricht sowieso jedem Datenschutz, weil du ja nachträglich praktisch feststellen musst, wer sich mit wem getroffen hat. Und wenn man die wirklich machen will, dann soll man aufhören, davon Datenschutz zu sabbeln. Dann ist das halt eine Überwachungs-App. Punkt. Ich wollte gerade sagen, wir haben im Moment andere Probleme, als uns da so massiv über sowas Gedanken zu machen. Ne? Ich immer noch der Überzeugung bin, dass wir die ganze Scheiß-App nicht brauchen. Bis die zu Ende entwickelt und fertig ist, ist Corona auf irgendeine Art und Weise sowieso durch. Und wenn es durch eine Massendurchseuchung ist, weißt du, was ich meine? Bis das so stabil läuft, dass das irgendeinen Sinn machen würde. Ich wundere mich sowieso, warum das halt jetzt alles so lange dauert mit sowas. Aber gut, das erklärt natürlich einiges. Ganz ehrlich, am längsten dauert es, weil sie mit aller Gewalt versuchen, das zu anonymisieren. Du versuchst also was zu anonymisieren und später willst du aber jedem eine Info schicken. Wie ist doch, also absurder geht es überhaupt nicht mehr. Also, das ging ja auch schon die Diskussion los hier bei dieser RKI-App, ne? Ja. Wo ich ja denke, ja, aber wenn ihr, denn installiert sie doch nicht, wenn ihr da nicht helfen wollt. Ja, ich, das denke ich auch. Da kein Problem, ich habe die auch drauf. Hier irgendwie am Anfang lief sie nicht, auf einmal hatte ich dann 3 Tage irgendwelche Daten gesendet. Jetzt mittlerweile scheint sie zu funktionieren. Ja. Ja, mein Gott, nochmal, das tut mir doch nicht weh. Ne? Eben. Ja, wobei, was mir tut das schon weh. Also ich will diese App nicht haben. Ich will auch nicht, dass diese App irgendwie entwickelt wird. Das ist ja der feuchte Traum von Nordkorea, sowas. Ich kann dann nachvollziehen, mit wem du vor Wochen dich wann, wo, wie lange getroffen. Nee, fehlt nur, dass der Lautsprecher, das Mikro eingeschaltet wird und aufgenommen wird, was ihr geredet habt. Nein, will ich nicht haben. Ich habe die Möglichkeit, zu irgendwie 0,5% zu sterben, dann nehme ich die hin. Ja, ja. Punkt. Das, die Wahrscheinlichkeit besteht grundsätzlich jedes Mal, wenn ich mich ins Auto setze. Ja, ne? Genau. Das ist genau meine Meinung. Natürlich möchte ich auch der Corona ernst nehmen. Alles gar keine Frage. Aber ich will keine App haben, die wochenlang nachvollzieht, wann ich mich mit wem, wie lange, wo getroffen habe. Nein, nein, nochmal nein. Und da hatten sie auch ein schönes Beispiel. Und was ist, wenn du in so einem Mehrfamilienhaus wohnst und Kopf an Kopf praktisch mit deinem Nachbarn schläfst? Also durch die Wand getrennt. Ja. Dann kommt irgendwann raus, dass du mit der Nachbarin fremdgegangen bist, weil du laut Handy ja 8 Stunden mit ihr im Bett gelegen hast. Nee, hört auf mit so einer Scheiße. Diese App ist von Anfang an bis zu Ende Müll. So, jetzt haben wir schon wieder so viel. Jetzt haben wir schon wieder 300 Hörer verloren. Jetzt kommen wir endlich mal zu Geocache. Ich sehe gerade, wir haben heute erstaunlich viele Live-Hörer. Es werden immer mehr da. Ja, ich wollte gerade sagen, es füllt sich. 3, 6, 9, 12, 14. Vorhin waren es schon 15. Das Problem ist, ich glaube, da dürfen nur 50 auf die Server rauf. Da sind auch noch andere Podcasts. Da können wir nichts für. Ja. Aber hier steht, achso, ja, nee. 12 von 100 sind drin. Okay. Aktuelle 12, Clients. 12 von 100? Ja. Ja, aber da oben ist da läuft auch noch irgendwie dieser DJ, Podcast DJ. Und da unten sind auch noch welche. Bei Popschutz müssen noch ein paar mehr drin sein. Naja, wie auch immer. Ist mehr das Problem von Reitinger im Moment noch. Und nicht von uns. Ich freue mich, dass viele Live-Hörer weiß. Ich finde das immer schön, weil da kommt auch viel mal über den Chat noch rein. Ja, was wollen die Leute machen? Ne? Man kann ja nirgends hin. Ne? Stimmt, das ist ja wieso hinkam. Ich habe heute gerade gehört, also Tagesausflüge in Niedersachsen sind auch ganz offiziell erlaubt. Du selbst zu Ostern hatte der Harz gesagt, der niedersächsische Harz, ihr könnt gerne kommen, der Harz ist groß genug, geht spazieren, freut euch die Natur. Der Sachsen-Anhaltiner Harz hat gesagt, nein, keine Tagesgäste. Ja, aber die sind sowieso seltsam in Sachsen. Das sind ja auch die, die keine Ausländer wollen und dann die syrischen Flüchtlinge bitten, ob sie Ärzte haben, die helfen können. Also Sachsen ist für mich langsam sehr, sehr seltsames Bundesland. Mir fiel heute auf, ich hab ja an der Elbe gecached. Also ich bin nach Stade gefahren, um da eigentlich einen Cache zu machen. Und dann bin ich zurück über die Elbe, also an der Elbe lang gefahren, weil es da halt eine schöne Strecke auch ist fürs Motorrad. Und das sind alle Parkplätze dicht, ne? Haben sie alles komplett abgesperrt und zutreffend. Im ganzen Landkreis sind die Deiche dicht, ne? An der Elbe, ne? Ja. Und du siehst da wirklich diese einsamen alten Rentner und wenige Touristen. Das meiste sind aber Rentner, siehst du ja doch schon im Gesicht, das Alter. Mit Wohnmobilen teilweise, auch mit PKWs, mit Fahrrad hinten drauf und so. Und die können nirgends anhalten. Das ist völlig überfordert, ne? Ja, die fahren da echt hoch und runter, wissen nicht, was sie tun sollen. Ich hab da irgendwann angehalten, bin da mal rüber, Lüersand und so, da wo man noch hin durfte. Da laufen dann höchstens 2, 3 Leute rum, weil die alle ihre Autos nicht parken können. Ich mit dem Motorrad war ja jetzt überhaupt kein Thema. Aber mit der Autos ist natürlich schwierig, was dazu führen wird, dass die alle in den Dörfern parken. Ich glaube, da wird auch demnächst noch viel Spaß kommen. Ja, da frage ich mich aber zum Beispiel auch, ne? Also wenn selbst an gut besuchten Tagen, wenn man die Elbe runtergeht, im alten Land da irgendwo, ne? Da ist so viel Platz, ne, Leute. Also. Nee, das Problem sind echt die Parkplätze. Also, das kann ich sogar verstehen. Ja, aber da stehen die dicht auf dicht, aber macht man jeden zweiten zu, fertig. Gestern Abend, nach unserem Heidespaziergang, kommen wir zum Parkplatz und alle Autos wirklich mit Lücke, ne? Ja. Das ist aber ein Unterschied zu uns hier. Wir fahren zum Einkaufen, ich stelle mich extra weiter weg. Ich stehe sowieso mal ziemlich am Rande des Parkplatzes, weil ich keinen Bock habe, da so zwischenzudrängeln. Kommt zurück, steht einer rechts, einer links neben mir, die anderen Parkplätze frei. Die Leute sind echt zu dumm zum Einparken, wenn sie keinen neben sich haben, habe ich immer das Gefühl. Ja, und ich mache das aber auch mal so. Also allein schon aus Lackschutzgründen parke ich sowieso mal ein bisschen abseits. Ein Abstand, ne? Ja. Und das ist im Moment immer schwierig, ja. Aber könnten sie an der Elbe auch, die siehst ja, auf diesem Elbe-Parkplatz standen bestimmt irgendwie 30 Leute in rot-weißen Klamotten rum, also die von der Gemeinde, wenn die sowieso nichts zu tun haben, sollen sie einfach rote Tüten draufstellen und nur jeden zweiten Parkplatz aufmachen, Ende ist. Und schon wäre das Problem ja gelöst. Aber alles ja, dicht ja. zu machen, finde ich auch alles noch sehr. Ich sage ehrlich, mir ist das im Moment einfach, ich fand das gut, dass es einen kompletten Lockdown gab, aber dann hätte man mal anfangen können zu überlegen, okay, wo können wir jetzt aber mal, wo was es wirklich nicht unbedingt muss. Und Parken gehört für mich deutlich dazu. Ja, ja, ja, das stimmt. Definitiv. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich konnte Mutterseelen alleine alle Caches machen. Das hat auch seine Vorteile. Ja, und grundsätzlich wollen wir uns, ich sag zu meiner Frau ja auch immer, wir wollen uns ja sowieso nicht beschweren. Bis darauf, ich sag mal, dass die Parks irgendwie nicht aufhaben, dass wir keine Freunde großartig treffen können. Jetzt ja. hat sich nicht viel für uns geändert, ne? Ja, sehe ich auch so. Von daher, uns geht's hier noch gut. Ich möchte jetzt nicht in Spanien oder so leben. Ja, wo du gar nicht raus darfst, was ich noch weniger verstehe. Man sieht ja vor allen Dingen, scheint der Effekt ja nicht wesentlich höher zu sein, obwohl sie nicht raus dürfen. Also, naja. Ja. Na gut, wenn man schon von Einsamkeit redet, dann wollen wir mal zu einer einsamen Plattform kommen. Genau, wir gucken uns ja mal wieder OC an. Obwohl die, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Zulauf im Moment haben. Also das ist tatsächlich zu merken. Ja, aber ich glaube, das ist der allgemeine Zulauf, ne? Ja, das stimmt, bei GC hörte man auch schon, dass ganz viele Neu-User gibt. Aber auch OC, wo ich sehe, dass das so, also wo ich jetzt Logs kriege von Leuten, die eher von GC kommen. Also ich glaube, das ist so eine Gemengelage. Da kommen wir später nochmal zu, was die Reviewer da bei Groundspeak abziehen. Ist natürlich in einer gewissen Selbstherrlichkeit jetzt auch irgendwie nicht so gut angekommen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Auch wenn sie jeden beschimpfen, nein, nicht jeder, stimmt so nicht. Wenn Einzelne jeden beschimpfen, der da was gegen hat. Aber machen wir erstmal OC. Erfahrungen. Du hast ja auch ein paar gemacht, ne? Ja, ich habe tatsächlich aus Zwangslagen heraus ein paar gemacht, beziehungsweise aus Interessegründen. Und ich habe tatsächlich ich sag mal, in den letzten 4 Wochen, glaube ich, drei oder 4 OCs bin ich angegangen, ja, tatsächlich. Und? Ja, also ich sag mal so, der eine ist zwangsläufig gekommen, weil ich ein Verigo machen wollte und da hat die Cartridge sich aufgehängt. Ja. Da ging eine Frage nicht zu beantworten. Da konnte man eingeben, was man wollte. Die hat die Frage nicht angenommen. Das hat er jetzt auch behoben, aber ich gehe nicht wieder hin. Ich bin das dritte Mal Fehler. Ja. Und da habe ich dann aus Verzweiflung OCs angerannt. Und der eine war, ich glaube, 2016 das letzte Mal gefunden. Das hatte auch einen Grund, weil der war nicht da. Ne? So. Wie so viel? Ja, und das ist natürlich dann auch kacke, wenn dann nur einer erstmal ein DNF gelockt hat von 2016 und ich habe den zweiten dann gelockt und dann werden sie erst aktiv, das ist natürlich schwierig, ne? Ja, das finde ich auch immer noch problematisch. So, aber der zweite war tatsächlich da und der hing da auch schon jetzt dann irgendwie fast 10 Jahre und war auch schon 4 Jahre nicht gefunden, aber er war da und er war auch gut in Schuss, weil es war halt keine Filmdose, sondern ein Paddling. Ja, cool. Also von daher, da war ich echt positiv überrascht, weil ich dachte, ja. Oh, jetzt der zweite wird jetzt auch nichts, dann sind die Kinder hier völlig down von der Stimmung, aber das ja, ging. Ja, kann ich verstehen. Und gestern habe ich mich dann tatsächlich ja nochmal an die Schneeferdinger, die neuen Caches in Schneeferdingen gewagt, die ich im Vorfeld ja schon vermutet habe. Da hat jemand 4 Caches gelegt, 4 Multis. Ja. Und das sah schon irgendwie im Listing danach aus, als wenn der 4 Zwischenstationen jeweils als eigenen Cache gelegt hat, was auch so war. Ja, ist halt Anfänger. Ja, aber wobei halt auch die Zwischenstation, die ich gefunden habe, also diesen einen Multi, ich habe 2 gesucht, einen habe ich gefunden und dann wusste ich, wo der Hase langläuft. Da stand dann drin, ich kann das mal vorlesen, das war halt eine Zwischenstation quasi und da stand drin, ich muss mal kurz das Foto suchen hier, das Moment, folge dem Weg bis zum wegweisenden Baum am Schreddergutweg. Einzelne Fichte. Ja, ich kenne mich da hinten aus. Ne? Also ja. Ich habe meine Frau angeguckt, ich sag, was will der denn jetzt von uns? Ne? Also ich habe dann, eine Koordinate wäre da vielleicht mal ganz angemessen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und da war es tatsächlich so, dass dann das Final war als Tratti jetzt gelegt. Und den kann man auch finden. Und der ist auch gut gemacht. Also das ist ein ordentliches Final, eine ordentlich große Dose, ja. Ordentlich was zu tauschen drin. Also da will ich jetzt nicht mal meckern, ne? Also es war das gibt doch ein paar. OC mit Lachen und Weinen. Ne? Ja, das ist aber OC immer, aber. Ja, ja. Aber wie gesagt, ja, also bei uns ist es schwierig. Also man merkt, dass es mehr werden. Das merke ich auch daran, dass tatsächlich, ich hole mir ja einmal die Woche so meistens einen neuen Pocket Query. Und dass dann immer 2, 3 rausfallen, weil die jetzt noch so einen Intensivcacher nennen das mal. Und der meldet halt auch immer hier, ein DNF ist nicht mehr da und. Mhm. Und dadurch wird meine Auswahl dann auch immer kleiner, weil sich dann auch herausstellt, ja, Ona ist seit 20 Jahren nicht angemeldet und hast nicht gesehen. Also das Übliche. Merkt man deutlich, dass das also ein paar mehr User sind. Die Caches selber, ich habe mal so ein paar aufgeschrieben. Ich habe hier so eine Webcam. Genau, da gibt's Webcams dann. Also ich hatte 186 Caches übrig, nachdem ich mal sortiert habe, was habe ich gefunden, was ist so kompletter Schrott und was ich sofort rausschmeiße, dieser Safari-Müll da. Also für mich ist und bleibt das Müll. Das hat mit Krypto gar nichts mehr zu tun. Hier ist ein Dixi-Klo, jetzt finde ein Dixi-Klo in deiner Nähe, das noch kein anderer gefunden hat. Also was das noch mit Cachen zu tun haben soll, ich verstehe es nicht. Ich glaube, der Einzige, der das auch verteidigt, ist Mika. Da ist er wirklich zäh, aber sorry Mika, aber das ist, der, ich kenne niemanden, der die irgendwie mag. Also nee. aber auf jeden Fall, dann gab es eine Menge Web, also 187 Stück hatte ich in etwa. Und da gab es da, oh, jetzt gibt's den zweiten. Grillzombie findet das auch gut. Den müssen wir auch gleich rauskicken. Oh, Mika kennt noch mehr. Ja, aber das hat trotzdem mit Cache nichts zu tun, ey. Ehrlich, hier steht ein Klo, finde irgendwo anders ein anderes Klo. Was soll denn das? Also das ist doch, dann mach doch, gib doch gleich alles frei. Hier scheint die Sonne, guck, ob bei dir auch eine scheint. Aber nimm nicht die gleiche, die andere schon gelockt haben. Boah. Nein, so. Webcams hatte ich dann viele da ganz, sehr viele Webcams drin. Ich fand das ganz gut. Eigentlich ja, das schon ist aber immer. Auch, aber das merke ich hier auch im Heidekreis so. Wenn neue kommen, sind das ganz oft Webcam-Caches, weil die ja bei GC nicht mehr gehen. Ja, das verstehe ich aber auch. Ich fand, die mochte ich tatsächlich. Die haben auch mit Geocaching ehrlich gesagt wenig zu tun. Aber das fand ich immerhin noch okay. Da habe ich Koordinaten. Das ist wie beim Cachen. Da habe ich Koordinaten, da gehe ich hin und da muss ich ein Bild machen. Da ist für mich noch ein Bezug da gewesen immerhin. Davon gab es auf jeden Fall sehr viele. Ich mag die sogar, aber ja, dann bin ich los. Ja, die Kamera gibt's seit 2 Jahren nicht mehr. Ja, super. Das war das Erste, was ich dann melden durfte. Dann gab's das Webcams. Da bist du hunderte Meter von entfernt. Da bist du so ein Furzpixel auf dem Bild. Und dann sollst du da mit dem Bettlaken rumhampeln, irgendwo mitten in der Stadt, damit dich irgendeiner erkennt. Oh, also, ja, ja, genau. Da frage ich mich immer, wie groß soll der Rucksack noch werden? Was soll ich noch alles mitschleppen? Genau, also die habe ich dann auch schon auf Ignore geschoben. Dann kam so eine Zakir-Spezial-Webcams. Der hat wohl dann irgendwo gemerkt, dass es Webcams gibt. Dann hat er welche gemacht, ohne ein Bild reinzustellen, weil es das angeblich nicht gäbe. Und also Zakir ist auch so ein Spezialist da. Und seine sind dann alle so, da soll ich dann am besten noch irgendwie irgendwas, dann soll ich ihm noch was schreiben, damit ich beweise, dass ich da, also der sucht Kontakt. Die sind dann als nächstes auf Ignore. Also Zakir ist bei mir sowohl bei GC als auch bei OC komplett auf Ignore. Das ist alles nicht nutzbar, was der Mann macht. Ich finde ihn wirklich nett und der ist echt in Ordnung, aber seine Caches kann ich nichts mit anfangen. Dann hast du noch dazu geschrieben, Tradis mit Lockbedingungen. Das hatte ich noch nicht bis jetzt. Wie kam ich denn dazu noch? Da muss ich jetzt mal überlegen, wie Tradis mit Lockbedingungen? Doch, mit Passwort, ne? Das hatte ich auch schon mal. Ja, genau. Dass du dann irgendwie ein Passwort brauchst und das ist ja auch grundsätzlich bei GC finde ich das ja schwierig, ne? Das gibt ja genug Tradis mit Logbedingungen und wenn du dann zum Beispiel irgendein so ein Bügelperlenbild vor Ort nicht gebügelt hast, dann fragt sich der Owner gleich an, was die Scheiße soll. Also sowas ist immer, manche mögen das ist ja schön und gut, aber ich glaube, die Mehrzahl der Geocacher mag das irgendwie nicht, ne? Ich weiß auch nicht, also Tradi ist Tradi, der sollte wirklich einfach bleiben. Alles andere, dann macht man Mystery da vorne, ist gut, dann weiß da jeder, da kommt was auf einen zu, aber ansonsten schwierig. Mika kämpft für seine Safari-Caches. Nein, ich werde da weder Link noch sonst irgendwas aufnehmen, weil für mich hat das nichts mit Geocaches zu tun. Es tut mir leid. Das ist absurd. Und da gibt's auch keine besseren Beispiele, weil ich soll immer was suchen, was irgendein anderer da vor sich hat. Und dann soll ich los und ach nee, ey, das ist alles. Nee. Den Link hat er reingeschrieben für Dr. Ringding. Also. Ah, okay, alles klar. Und dann haben wir noch, was mir dann auch auffiel, welche ich zum Beispiel auch ganz gern mag, sind virtuelle. Auch die finde ich natürlich auf Geocaching bezogen immer so eine Sache. Aber grundsätzlich, ich persönlich mag sie halt einfach. Ja, weil ich muss an Koordinaten und muss was machen. Das kann ich mitleben. Das kommt immer auf die Aufgabenstellung an. Natürlich. Manche gehen schon so Richtung Earthcache, wo du dann nachher irgendwelche Heidepflanzen kauen musst. Also, ne? Ja, du hast recht. Das muss ich ein bisschen genauer sagen. Ich mag die, wo du einfach hingehst und ein Bild von dir machst und fertig ist das. Ja, so, genau. Das finde ich noch okay. Da habe ich meinen Spaß dran. Hab dann in Hamburg auch welche gemacht. Und dann sehe ich schon mal wieder einen Vorteil, den Groundspeak wirklich hat, so beknackt der manchmal auch ist die Abstandsregel. Weil da hatte ich auf einem Anleger 8 virtuelle, wo du 8 verschiedene Schiffe fotografierst. Ja, kann man machen, Muss man aber nicht machen. Ja, und ja, Abstandsregeln sind gerade in der jetzigen Zeit sowieso immer gut, ne? Ja. Nee, aber auch sonst, also ernsthaft, ich finde diese 161 Meter ziemlich schwachsinnig, aber 50 Meter zum Beispiel fände ich völlig sinnvoll. Weil das, dieser Anleger zeigte mir, warum das nicht schlecht ist, einen gewissen Abstand zu haben. Wie gesagt, ein Bootsanleger, 8 virtuelle drauf, ja, das ist. Ja, da wird's, ja, das stimmt. Und das regt mich ja manchmal auch so ein bisschen auf, so bei GC, wenn dann irgendwie ein Tradi und ein Multi denselben Start haben. Ja. So, und das siehst du nämlich auf dem Wilsler Berg auch, da liegen jetzt auch gefühlt irgendwie 3 virtuelle oder 4 virtuelle von irgendwelchen Events, die wir gemacht haben bei OC. Und die siehst du auch erst, wenn du quasi mit der Nase schon auf den Gipfel steigen guckst auf dem Rechner. Ne? Also ja, so eine gewisse Abstandsregelung auch. Ich denke manchmal auch einfach für die Icons, weißt du, wenn die Icons automatisch ein bisschen verrücken würden, ne? Und die Koordinaten trotzdem noch hinterlegt sind, dass man einfach, wenn man da ranzoomt, dass sie dann so ein bisschen sich auseinanderziehen, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Das wäre immer eine gute Technik, ne? Absolut, ja. Bei beiden Plattformen, ne? Oder bei allen, sagen wir mal so. Und nein, du hast einen ohne Bild gelockt. Hier, was hast du denn hier gemacht? Ohne Hose auf dem Wilsener Berg. Achso. Habe ich den gelockt? Ja. Aber doch mit Bild. Nee. Ach doch, heute ohne Hose, aber nicht das richtige Bild wohl. Ach doch, da ist er doch drauf. Ach so, da hat dir wohl einer das Bild dann gespannt. Hier. Ja, wollen wir nicht so ins Detail gehen, das versteht ja keiner, wovon wir hier gerade reden. Ich lese gerade, wir sind ja ahnungslos, das muss ich ja sagen. Aber gut, dass wir Stellinger haben. Virtuell Caches haben keine Abstandsregel, das wusste ich gar nicht. Fände ich aber auch bei denen sinnvoll. Doch, muss ich sagen. Ja, ich denke auch, also ich finde auch diese 161 Meter sind halt natürlich, man weiß ja, woher das rührt. Aber ich finde auch, also 50 Meter, gut, du kannst auch schon Pech haben, wenn einer wirklich mal wieder die Dosen, so wie der Glider, durch die Gegend wirft. Denn dann 50 Meter vielleicht auch schon eng. Wenn er ja, aber einmal die Koordinaten sind doch meistens so schlecht, da kriegst du es auch nicht mit. Wenn er einmal 25 Meter in die andere, eine und die andere Richtung wieder entgegengesetzt, falsch wirft, dann bist du halt, wird schon schwierig. Aber ich sag mal so 70, 75 Meter, ne? Das denke ich immer so die Hälfte ungefähr von dem, was wir jetzt haben, das würde vollkommen ausreichen. Da hast du auch keine Probleme. Ne? Ja, bei Powertrails wird das dann wieder schwierig. Ich bin immer ganz froh, dass es da dann wieder die 160 Meter gibt, sonst kommt es ja gar nicht ins Gehen. Ey. Aber naja, das ist jetzt auch so ins Detail, aber so eine gewisse Abstand ist nicht das Schlechteste. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Ja. So. Wo kommen wir her? Also, never ending story. Dexter. Ach ja, Dexter hat auch mal wieder seine Einstellung doch noch geändert und nun ist er doch nicht mehr und nur für die Community. Ich tue alles für euch, Kinder, und ich füße euch die Füße. Dexter 2 ist jetzt auch noch zu. Ist archiviert worden. Aber er hat ja bei Instagram hier, sehe ich das, ne, hat er geschrieben, Platz für was Neues. Kommt jetzt wieder eins von seinen staubigen Orten auf der Website. Und das wird ja wieder nach 3 Wochen geschlossen und dann nur gegen Gebühr und das ändert sich ja ihm ja sozusagen täglich. Also das ist ja. Also er hat geschrieben, Dexter 2, Moment, auf, also sein Archivlog, auf den Tag genau vor 6, hoffentlich werde ich nicht verklagt, werde ich ihn vorlesen, naja, auf den Tag genau vor 6 Jahren wurde dieser Cache gepublished, 1.1.2014. Mit diesem Cache hat sich für mich als Owner sehr viel verändert. Ich blicke voller Freude und auch Dankbarkeit auf wahnsinnig viele Besuche, Logs und Favos. Dexter 2 war mein erster Cache des Monats. Dafür möchte ich mich hier nochmal bedanken. Ich archiviere den Cache ohne jeglichen Groll. Möchte das nur mal betonen. Ich wurde die ganzen Jahre mit dem Großteil, von dem Großteil Community immer unterstützt. Aber alles hat ein Ende. Nur die Würster 2, die Würster 2 kam von mir. Und jedes Ende ist der Beginn von etwas Neuem. Also was hat er denn da irgendwie, kann er nicht mehr schreiben? Mal sehen. Vielleicht bekommt die Location unter anderen Voraussetzungen eine zweite Chance. Das werde ich in den nächsten Wochen mal checken. Wie gesagt, kann der Ort und auch der Cache noch mindestens 1 bis 2 Monate privat über mich gespielt und besucht werden, aber eben ohne Geocaching kommen und dementsprechend auch ohne Log, auch nicht in der Vergangenheit. Der ist nämlich gelockt. Wie hieß seine komische Seite nochmal? Geheime Orte? Hieß das Geheime Orte? Warte mal, ich guck mal hin. Ah, nee, ich sehe gerade. Ja, ist sie. Und der Stand ist auch immer noch. Die Website wird vielleicht nochmal von jemandem professionell erstellt. Ne? Ja, hier entsteht eine Plattform in den nächsten 500 Jahren irgendwann. Also jetzt, wenn ich mir das Foto da angucke, ne? Auf Instagram, ne? Ja. Dann ist es ist ja dann irgendwie eine Garage, ne? Ja, ich hab das noch nicht gesehen, ja. So, tja, es ist halt nur eine Garage, Da steht eine Bank drin, irgendwie ein Tisch und da liegt doch irgendwie vielleicht eine Figur da in der Ecke. Ach, jetzt weiß ich, welches Bild du meinst. Ja, genau. Also ja. Mal jetzt ganz ehrlich, ne? Also, meine, abgesehen davon, dass es vielleicht groß ist, weil eine Garage ist ja nun mal groß, es sei denn, ja. Sie ist für Hohecker. Ne? Ja, vielleicht hat er da ganz tolle Sachen reingebaut, keine Ahnung. Aber so auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, ne, dafür so viel Wind, Staub. Also ja, vermutlich hat er da ganz viele Stationen. Ich will das gar nicht, also das muss schon was Tolles sein. Er hat ja eine Menge Favoriten bekommen und die Leute waren ja mal sehr begeistert. Also insgesamt scheint das ja ganz ansprechend zu sein. Das scheint sich halt nur nicht so gut zu verkaufen. Und die große Frage für mich ist dann eigentlich, wenn ihm da die Kosten gerade von der Garage mal zu hoch waren, ne? Ja. Warum dann Platz für was Neues? Ne? Ja, damit er dann wieder sagen kann, die Kosten sind zu hoch und er muss jetzt Geld nehmen. Nee, oder es ist jetzt, oder hat er wegen Corona ist die Miete jetzt gesunken? Ich weiß, ich kann diesen Menschen mittlerweile nicht mehr wirklich für ernst nehmen, weil der widerspricht sich doch in drei Sätzen viermal gegenseitig. Also das ist doch alles, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Was soll ich dazu sagen? Ne? Es ist kurios. Ja, das ist noch vorsichtig formuliert. Aber er musste sich halt mal wieder melden. Vielleicht, weil ja Sommerloch ist, wir feststellen. Ich habe dann einen Artikel gefunden, ich habe den auch im anderen Podcast irgendwo gehört und ich verstehe schon die Zeitung nicht, dass sie darüber berichtet. Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht, wenn man öfter als wir eine Frequenz hat, muss man halt alles berichten, was so kommt, sonst ist einfach nicht genug da, vermute ich. Ich wollte gerade sagen, gerade jetzt ist vielleicht dann auch ein bisschen schwierig, ne? Ja, kann ich sogar nachvollziehen. Also, blaue Geldkassette beim Geocaching in Hildesheim entdeckt. Und da kam dann, die Polizei Hildesheim sucht nach dem Eigentümer einer blauen Geldkassette. Passanten haben diesen hinter dem Sportplatz an der Landsberger Straße entdeckt in Hildesheim. Sie lag in einem Gebüsch in Höhe des Hauses mit der Nummer 12. Oh mein Gott, gut, dass ich das jetzt weiß. Das haben natürlich Geocacher gefunden. Und jetzt geht's los. In der Kassette waren Pfennige, Stifte und zwei Zettel. Und darauf stand, von wem und wofür das Geld war. Hammer, oder? Und zwei Lederketten. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ja, und auf einer dieses typische Reiskorn, wo der Name draufsteht. Ja, und Zahn. Hat einer seinen Zahn noch drin verloren. Also Hammer, wenn wir das nicht gewusst hätten. Allein dieser Kettenanhänger mit dem Namen Daniel. Bin ich froh, dass wir darüber jetzt Bescheid wissen. Und es war nicht mal, außer ein paar Pfennige, nicht mal Toilettenpapier drin. Ja, mal ganz ehrlich, was muss denn in Hildesheim los sein, wenn eine Zeitung darüber ernsthaft berichtet und tatsächlich noch nicht mal klein, also so einen richtigen Artikel schreibt? Also, wenn du dir das Foto anguckst, ne, diese Geldkassette, ne, die ist ja auch dermaßen verranzt, also... Da siehst du doch schon, da hat einer seinen Müll entsorgt, ne? Ja. Und also dafür eine Meldung, ich verstehe es einfach nicht mehr. Also seid euch auch sicher, das war das erste und letzte Mal, dass wir hier im Podcast über so eine Scheiße berichten, weil das ist doch keine Meldung, das ist einfach Dreck. Wirklich, das ist schon krank. Lieber mache ich nur einen 10-Minuten-Podcast oder eine Zeitung, lieber mache ich 3 Seiten weniger. Also, da ist doch nichts. Ja, aber das ist so ähnlich verzweifelt wie das Newsletter von Groundspeak. Ja, Stellinger schreibt auch gerade, wer gibt so etwas ab in Müll damit und tschüss. Ja, das war mein Gedanke auch, wer gibt das ab? Wegen der 5 Pfennige oder was? Ja, Pfennige wohlgemerkt. Da musst du noch mit zur Zentralbank oder das umtauschen oder was. Da kriegst du 2,5 Cent für, super. Also es wäre einfach korrekt gewesen, den Krams in die Tonne zu werfen, ne? Ja. Damit das nicht mehr in der Natur rumliegt. Ja, absolut. Und das natürlich dann auch noch so drauf groß aufzuhängen mit Geocaching und so, naja, Gott. Unglaublich, oder? Also das ist so armselig, so schon wehtut. Also, boah. Ja, habe ich gesagt, leider, ich brauche das. Das ist nur, glaub mir, jetzt nur einer, weil er fragt gerade, wieso berichtet ihr jetzt auch noch? Das ist nur einer von so bestimmt 10, 15 Berichten im letzten Monat, also seit dem letzten Podcast, wo ich den mal als Beispiel rausgenommen habe, wie inhaltslos teilweise sogenannte Nachrichten sind. Also wir mussten uns einfach mal einen rausgreifen, um es echt mal anzusprechen. Vielleicht hört es irgendein Zeitungsmann und denkt dann doch vielleicht mal, ach Mensch, vielleicht könnten wir doch wieder richtig Zeitungen. Ja, aber die haben ja auch nichts. Was wollen sie im Moment schreiben? Ja, dann schreiben sie nichts. Also sorry, ja? Dann schreibe ich doch lieber nichts als so eine Scheiße. Ja, aber dann kommt der Abonnent um die Ecke und sagt, ja, aber die Zeitung ist eigentlich sehr dünn. Warum bezahle ich eigentlich noch 1,10 Euro für das Exemplar und nicht nur 70 Cent? Weil im Moment passiert ja nichts. Ist das nicht eine Mittwochszeitung? Ja, selbst, ne? Habe ich nicht geguckt. Ja, hast natürlich recht, aber mir tut es trotzdem weh. Also das ist einfach so, wo ich... Bah, das ja, ist mir, ich denke, bei Hildesheimer Allgemeine wird wahrscheinlich schon eine Tageszeitung sein, oder? Ja, das kann ich sagen, aber naja, das Ding könnte aus einem Einbruch stammen. Ja, das könnte auch, vielleicht sind da auch die geheimen Unterlagen für eine Raketenbasis drin. Waren es aber nicht, das ist einfach Müll. Vom Zustand des Bild, guck dir das Bild an, Captain Kriegstrom. Die Box liegt da auch nicht seit einer Woche. Beim Zustand der Stifte und der Zettel könnte es auch der Stift gewesen sein, mit dem ja. Hitlers Tagebücher geschrieben wurden. Ja, vielleicht stellt sich das noch heraus. Das hat er auch gerade im Chat. Ihr wart parallel jetzt. So eine gewisse Ähnlichkeit hat das ja. Es ist, ja. Also auch wenn euch die Nachricht interessiert, Leute, ich kann euch empfehlen, guckt euch das Bild an. Das ist alleine schon doch mal wert, sich das anzugucken. Naja. Ja, du deutest es schon an. Ähnlich inhaltsvoll ist das Newsletter von Groundspeak, wo ich die letzten Sachen auf mir reingeguckt habe, gedacht, nehmen die eigentlich Drogen? Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Aber das war ja so null, das war schon negativ, oder nicht? Wir berichten eigentlich jede Folge darüber. Ja. Und jedes Mal muss man sagen, Leute, ihr müsst uns nichts liefern. Liefert uns eine stabile Homepage, einen stabilen Server. Und wenn ihr nichts zu schreiben wisst, dann lasst es einfach. Genau, wenn was anliegt, dann schreibt das auch eine Freundin, Leute, über ein Newsletter. So habt ihr den Effekt, dass sie irgendwann das Newsletter einfach wegschmeißen. Weil, also fünf Gründe, warum man alleine geocachen soll. Seid ihr Alkoholiker oder was? Also mein Gott nochmal. Aber früher war das doch so. Da gab es doch keinen Newsletter regelmäßig. Da haben sie doch wirklich nur was geschrieben, wenn was anlag. Beziehungsweise du hast wöchentlich oder monatlich ein Newsletter bekommen, wo die Caches in deiner Nähe aufgelistet waren und Events. Aber da war ja kein Content sonst drin. Das muss ja auch nicht. Ich dachte, wir machen heute mal eine etwas positivere Folge. Aber ich merke schon, das wird einfach nichts, ey. Ja, weil bei Groundspeaks, ich weiß auch nicht. Die waren früher schon scheiße. Und seitdem der Chef da gewechselt hat, gehen die noch weiter runter. Also ich bin ja froh, dass sie nichts auf dem Schirm kriegen. So können sie wenigstens auch nichts kaputt machen. Genau, Interceptor schreibt das gerade. Geofit at home. Genau, auch so ein völliger Dummfug. Also wirklich völlig schmerzbefreiter Idiotenkram. Das also dann, eine Katze sollst du hochheben oder so ein Schwachsinn. Ja, genau. Eine Katze hat sie in der Hand eben, ja. Das ist so hohl, das ist noch nicht mal witzig. Es ist... Die machen ehrlich, Groundspeak macht ein Newsletter für Dreijährige. Ihre Kunden sind aber im Allgemeinen keine Kinder. Das müssen wenn du in die Communities bei Facebook und so guckst. Ja, okay. Heute hatte ich das auf Twitter auch. Heute musste ich mich erstmal wieder bepöbeln lassen, weil wir ja die Groundspeak, die Review-Entscheidung nicht, da kommen wir aber noch zu, die Review-Entscheidung ja nicht ganz so positiv. Kommen wir da eigentlich noch zu? Doch, kommen wir noch zu. Doch, bestimmt. Vorher kommt doch was Positives. Ja, also ich muss ja mal sagen, also es gibt auch echte Helden. Der Selbstdarstellung oder der wie soll man das sagen, der, wie habe ich es dazu geschrieben, Marketingheld. Genau. Marketing, genau. Es gibt echte Marketinghelden. Da kann Groundspeak sich einfach ein Beispiel nehmen. Mich Wada heißt der gute Mann, also MICHWADA. Wer sich jetzt wieder fragt, warum wir eigentlich Namen nennen, naja, die wollen sich ja einen Namen machen, manche, also, da sind wir doch positiv gestimmt und unterstützen das gerne, oder? Der ist Marketing-King, ne? Genau. Also der braucht halt ein bisschen Zulauf, ne? Ja. Das wollen wir natürlich unterstützen, weil wer sich so beliebt macht, der braucht einfach eine namentliche Nennung. Ne? Absolut. Also der macht Caches in der ganzen Welt, das ist ihm nicht so wichtig, ob er da wirklich war oder nicht, das alles ist nicht so entscheidend. Dann adoptiert er dann auch Caches, die er dann selber gelockt hat, kurz vorher noch schnell. Also der Mann weiß, wie man es macht. Der hatte noch super geile Tricks drauf. Ich weiß gar nicht, was der noch alles gemacht hatte. Der hat er seinen eigenen Caches selbst auch nochmal Favoritenpunkte gegeben. Genau, Favoritenpunkte für eigene Caches hat er auch reichlich vergeben. Das kam dann wohl über GC Project raus. Da kann man sowas nachgucken. Mich Wada hat 59 Favoritenpunkte erhalten, ihre 22 Caches. Ein Durchschnitt von 2,7 pro Caches. Vier davon hat er selbst vergeben. Das ist so geil. Das ist ja nicht echt Marketing pur. Nee, das finde ich... ich weiß gar nicht, wie man das... Da fällt mir auch irgendwie gar nichts mehr so richtig zu ein. Ich habe... einige Caches von mir adoptieren lassen. Ne? Ja. Und ich, das ist jetzt auch schon 5 Jahre oder so her, dass ich die abgegeben habe, weil es mit Hausbau losging und ich das nicht mehr konnte zeitlich. Und mittlerweile weiß ich echt nicht mehr, wo die genau liegen. Also wo ungefähr schon. Ich könnte also hingehen und müsste sie wirklich suchen. Können Sie alle nochmal machen. Und selbst das mache ich ja nicht, weil es ja meine waren, weißt du? Also... Also er ist nicht der Einzige, ne? Wir haben ihn jetzt mal als Beispiel rausgegriffen. Aber deswegen ist so Marketing-Helden pur. Ich frage mich, wo wollen die hin? Wollen die, dass die Leute vor ihnen niederknien? Oder warum macht man das? Also wenn irgendeiner sowas macht und wirklich mal Lust hat, das zu erklären, kann er ja auch gerne anonym machen. Meldet uns das mal zu. Also wir hören uns das wirklich gerne an, um mal zu wissen, was der Effekt sein soll. Also wieso man eigene Caches lockt oder Favoritenpunkte an eigene Caches vergibt. Kann ich eigentlich meinem eigenen Cache auch einen Favoritenpunkt aktuell überhaupt noch vergeben? Ich weiß das gar nicht. Das müsste man da mal testen, ne? Ich weiß es auch nicht. Es geht um den Tagesfund, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß manchmal gehabt, dass bei den Leuten um die Funde geht. Gerade wenn das so ja. Leute sind, die gar nicht so viele Caches haben, aber bei dem fällt es dann schon auf. Ich meine, der hat 7700 Caches gefunden, ne? Also die Frage ist natürlich, welche er wirklich gefunden hat, aber. Ja, aber selbst das reißt ja nicht irgendwie richtig nach oben. Also ach so, ich will jetzt mal nicht sagen, wer es im Chat geschrieben hat, aber der Chat schreibt doch gerade. Doch, ich kenne den gut. Also es geht tatsächlich um den Tagesfund. Ah ja, okay. Wenn man den nicht hat, dann wird das Geschlechtsteil kleiner oder was muss ich mir denn dann vorstellen? Also ich komme da nicht so. Also wie können wir den anderen Spezialisten hier vorziehen? Weil es doch. Aber ich guck mal. Also ich kann, wenn ich jetzt mir hier eine Note schreibe bei meinem Cache, kann ich keinen Favoritenpunkt geben. Also ich muss ihn tatsächlich erstmal wieder zur Adoption freigeben, dann wahrscheinlich loggen. Dann gebe ich mir einen Favoritenpunkt und dann adoptiere ich ihn wieder zurück. Hast kein Fake-Account? Achso, die sind ja meistens keine Premium-Accounts dann, ja. Aber ich habe ja keine Premium-Caches. Meine sind für alle machbar. Nee, aber Favoritenpunkte kannst du, glaube ich, nur vergeben, wenn du Premium-Member bist, oder? Ja, doch, das stimmt, ja. Stimmt. Ja, deswegen, weil ich kann man nicht mal mit einem Fake-Account. Also mal ein bisschen macht Groundspeak. Also das muss man denen ja auch mal lassen. So ein bisschen lassen sie sich ab und zu ja mal einfallen. Es ist wenig, aber ab und zu. Aber wo wir gerade so beim Marketing und Selbstdarstellung sind, wie gesagt, wir unterstützen die Leute ja, die nach vorne wollen, deswegen nennen wir sie gerne. Da ist noch das Wummi-Team. W-U-M-M-I-T-E-A-M. Also die sind ganz besonders großartig. Der schreibt also erst, also er macht seine Caches jetzt wegen Corona alle dicht. Und am nächsten Tag macht er dann. Ja, also der hat. Weil er hat ja jetzt nicht gesagt, hier, ich mache meine ich habe hier irgendwie Power Trades. Nein, der hat vereinzelte Caches zum Großteil. Und er hat geschrieben, ich lese es mal vor, liebe Watchlist, liebe Community, wir alle erleben momentan eine der denkbar größten Katastrophen weltweit, eine Pandemie, die zahlreiche Todesopfer fordert. Nach anfänglicher Annahme, der Virus wäre lokal beschränkt, hat er nun ganz Europa fest im Griff. Die Auswirkungen in allen Lebenslagen können wir hautnah erleben. Die rasante Ausbreitung, die Bedeutung für medizinische Versorgung bis hin zu lebensbedrohlichen Auswirkungen vieler Menschen haben uns in den letzten Tagen viel beschäftigt. Bisher hatte ich eine Eigenverantwortung aller Besucher mit den bekannten Hygieneempfehlungen appelliert. Ich weiß inzwischen, dass dies nicht mehr ausreicht, um einen Beitrag zu leisten, damit sich das Virus nicht so exponentiell verbreiten kann. Aus diesem Grund habe ich mich heute dazu entschlossen, den Cache bis auf Widerruf zu deaktivieren. Bleibt zu Hause und haltet Abstand. Stay home, stay safe. Stay home Challenge. Euer Bummi-Team. Das heißt, ja. Er sagt also, bleibt zu Hause, Leute. Genau. Ganz wichtig. Und dann geht er selbst los, wie so eine Potsau, so eine, die von einer Wespe gestochen wurde. Und, cached. Und ich hatte das mal nachgeguckt. Die hat tatsächlich, ich glaube, ich hatte das am 7. oder 8. April mal geguckt oder so. Die hatte allein im April, in den ersten Tagen, irgendwie fast 100 Caches gefunden. Ja, das ist ja auch geschickt. Anderen Leuten zu sagen, geht mal lieber nicht cachen und selber Punkte zu machen. So kommst du nach vorne. Ja, nee, weil nur so kannst du Abstand halten. Wenn du einen sagst, bleib zu Hause, ist ja keiner draußen. Also kannst du losgehen, ne? Und Powertail zu machen. Och, der sieht ja niedlich aus. Der Kleine. Ich sehe ihn hier gerade. Kam gerade im Chat, er hat hier einen eigenen eigenen YouTube-Kanal. Aber den seit 2019 will er jetzt wieder neue Videos machen, sind aber noch keine gekommen. Also läuft nur so mittel bei ihm, habe ich das Gefühl. Und wir können ja mal gucken hier. Ach nee, das ist ja, aber er ist schon geschickt, wirklich. Er sagt den Leuten, hier, nee, macht man nicht und so. Und wenn sie nicht gucken, dann läuft er schnell los und macht alle. So kommst du nach vorne. Ah, der hat auch eine klasse Facebook-Seite. Mensch. Ja, aber die ist außer 2017 nicht mehr bedient worden. Ja. Also auch eher so mittel. Sag mal, wo siehst du eigentlich, dass hier von so und so viel Besucher von so und so viele in der Pott-WG sind? Habe ich gar nicht gesehen hier. Oben rechts steht der Pott-WG, die Adresse und so, und da steht der aktuelle Client, 12 von 100. Bei mir irgendwie nicht. Ja, muss ich bei Gelegenheit nochmal gucken, ist auch nicht so wichtig. 12 von 100 stimmen wir nicht, wir haben ja jetzt hier schon mehr. Wir haben auch heute Ja. richtig viele, also ich kann die alle gar nicht noch nachträglich begrüßen, sind noch ein paar dazugekommen, mein Ja, Gott. aber ich vermute mal, dass zum Beispiel Tibu, der wird sich ja einen teilen mit den restlichen Leuten auf dem Wilserberg. Also ne? Hat er nur einen Channel wahrscheinlich mit drei Leuten oder so. Aber weil im Chat steht gerade aktueller Clients 18, Schrägstrich unbegrenzt. Nee, unbegrenzt ist das nicht. Insgesamt dürfen nur 50 rauf. Ach, ich muss hier auf Aktualisieren klicken. Ah, okay, gut. Dann. Aber trotzdem, insgesamt dürfen nur 50, glaube ich, rauf oder zurzeit 100 irgendwie so in der Art. Also genau, Captain Krieg schon schreibt sogar 24 von 100. Im Moment ist ein bisschen erhöht wegen der Corona-Zeit. Aber sonst wohl so und so viel. Na gut, das ist jetzt auch nicht so. War nur mal. Ja, also Wummi-Team, auch da könnt ihr euch ein Beispiel nehmen, wie man das geschickt macht. Es gibt also immer wieder Spezialisten. Wenn euch sowas auffällt, gerne an uns. Wir unterstützen das von Herzen gerne. Die möchten nach vorne und da wollen wir sie nicht aufhalten. Aber das können sie auch nur, wenn die jeder kennt. Also ich bin immer dafür, ne, mit Reiter beim Namen zu nennen hier. Mit Ross und Reiter, wie das so schön heißt. Ich wollte jetzt sagen, sonst wären wir ja nicht die schweigende Mehrheit. Ja, eben. Wir wollen die Leute unterstützen. Wir sind der gute Podcast. Wir haben alle lieb. Wir kritisieren fast nie und finden alles immer gut. Aber ich hatte tatsächlich mal auch so ein bisschen auf der Karte geguckt und mal so disabled Caches angeguckt, ne? Ja. Und das ist, also so viele sind es halt nicht, ne? Bei manchen kann ich sogar noch nachvollziehen. Zum Großteil waren es halt so Power Trails, wo ich sage, okay, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt die letzten Wochen, wenn du so auf dem Sonntag losziehst, bist du halt nicht mehr allein im Wald. Also gerade Nee, da, stimmt, im wo es Moment. gute Caches gibt, Ja. ne? Also Also wir letztes waren. Wochenende haben wir ja diesen großen Multi sogar gemacht, über 15 Kilometer, und den haben an dem Tag, glaube ich, drei Leute gelockt. Ich war baff. Wir waren ja parallel in den Pferdener Dünen, war Ja. eine schöne Ecke. Und da war es tatsächlich so, dass wir am Anfang, die ersten drei Caches waren wir noch alleine, dann hatten wir irgendwann eine Gruppe hinter uns. Ja. Dieselbe Strecke zum Teil gelaufen sind, aber irgendwann aufgegeben haben. Wir haben die kleine Jetussi, die ist ja gerade mal anderthalb, selbst Ja. laufen lassen. Die braucht halt ein bisschen länger. Wir haben also Ja, für 6 km klar. 3,5 Stunden gebraucht. Und es waren, glaube ich, nachher, allein die wir gesehen haben, waren 4 oder 5 Keschergruppen. Plus unheimlich viele Muggels, die halt im Wald spazieren gehen. Also Ja, ist viel los im Wald im Moment. Da gehen von Leute daher im kann Wald, ich. die vor Corona nicht in den Wald gegangen sind. Das finde ich das Geilste daran. Ja, und 2 Wochen oder eine Woche zuvor waren wir halt hier in Buchholz beim Weihnachtsmarkt. Adventskalender, Ja, genau. der war Und toll, da ist ne? ja auch da ist auch der Trimm dich fahrt. Ja. Und jetzt haben alle festgestellt, oh, wenn das Fitnessstudio zu hat, dann kann ich auf den Trimm-dich-Pfad gehen. Was dazu führt, dass wir nach 3 Caches abgebrochen haben, weil das einfach nur noch nervig war, weil da nur noch Leute durch die Gegend gejoggt Ja, sind. das glaube ich. Und da war halt auch ansonsten der Wald recht voll, ne? Aber die Also, Caches sind cool, oder? ja, definitiv. Die sind alle mal eine Anreise wert, ne? Also da. Aber jetzt, selbst wenn das so voll ist, also bei dem Multi, wie gesagt, ist ja, also 15 Kilometer Multi, drei Leute, ist wirklich viel an einem Tag. Du hast doch aber trotzdem, also, wenn das Zehnfache kommt, habe ich doch immer noch nicht das Problem, dass mir irgendwer zu nahe kommt. Nein. Also ich rubbel nicht da an Geocachern vorbei und leck den noch einmal durchs Gesicht, sondern habe ich doch trotzdem ein paar hundert Meter Entfernung. Also die Problematik erkenne ich trotzdem immer noch nicht so richtig, Nee, nee, nee. die Also mit haben. im Grundsatz, selbst wenn ich einen Powertrail hätte, dann würde ich vielleicht maximal noch ins Listing schreiben oder so. Mensch, Leute, denkt bitte dran, wenn jetzt ein bisschen mehr Leute den gehen, haltet den Abstand schon allein Genau. deshalb, weil jeder einfach finden will, ne? Genau. Und bevor jetzt wieder irgendwer mit der Schmierinfektion anfängt, auch die ist bis heute, sagt dir jeder Experte, ist Quatsch. Aber Ja. kann man natürlich trotzdem, ja, vorsichtshalber kann sich auch ein Keller einschließen 2 Jahre, dann passiert ja gar nichts. Ja, Ein aber Rest deines Lebens. wenn das natürlich so ist, wie ich das immer mache, wenn ich ein Logbuch finde, und das habe ich ja schon vor der Pandemie gemacht, und ich muss mich auf Seite 35 im Logbuch eintragen, Oh dann blätter Gott. ich mit der Zunge um. Ne? Echt? Ja. Ich fresse die ersten Seiten immer auf, damit ich dann mal sagen kann, ich bin der erste FTF. Ja, aber selbst dann, aber mal ganz ehrlich, selbst dann kommt der nächste 5 Minuten später, dann sind die Viren tot. Ja, und selbst wenn er dann, das ist ja das, was ich auch mal sage, selbst wenn er dann trotzdem noch ein paar Viren an die Finger kriegt, Ja. wer sich auch vor der Pandemie danach die Finger in den Mund gesteckt hat, ne, der Ja. steckt sich die Finger auch im Mund, nachdem er sie im Po hatte. Ne? Ja. Also, Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist mir auch zu viel des Guten. Also da, naja, sollen sie alle machen. Ich glaube, was die Sache entspannen würde, wenn wir jetzt noch Corona 20 kriegen würden, weil dann würden die Leute merken, ja scheiße, wir werden wohl nicht die nächsten 10 Jahre mit Maske rumlaufen. Wir müssen uns wohl was anderes einfallen lassen und lernen, damit umzugehen. Das wird so kommen. Also ich persönlich sehe das so, dass wir da noch länger mit zu tun haben werden. Ja. So, und wenn der Lockdown nochmal ein Jahr geht, haben ja auch manche ernsthaft die Vorstellung, ja, dann wird das halt verlängert. Ja, aber dann brauchst du den eigentlich nicht mehr einhalten, weil dann hast du keine Intensivbetten mehr, weil alles pleite ist. Ja, und ich sehe das jetzt hier bei uns. Wir haben jetzt Woche 6 ist es, glaube ich, ne? Das heißt, ja, seit 6 Wochen sind die Kinder zu Hause. Und genau. So, hast du schon eins abgegeben, oder? Ja, also ganz ehrlich, ich habe neulich so einen Artikel mal verlinkt, aus dem Spiegel gerade, ja. Und der trifft es wirklich gut. Es ist tatsächlich so, über diese Homeoffice-Leute, die wirklich Homeoffice leisten können, ja, mit kleinen Kindern zu Hause, wird eigentlich viel zu wenig geredet. Das ist hier. Ich sag mal, wenn das ein Vierteljahr geht, dann kannst du davon ausgehen, da werden einige Polizeieinsätze sein, weil die Leute sich an die Gurgel gehen. Die Babyklappen müssen vergrößert werden. Ja, ja. Damit auch große Kinder da reinpassen. Und dann kommt hinzu, das habe ich heute das erste Mal beim Junior gehört, der hat heute das erste Mal gesagt, er hat also allmählich könnte Frau Merkel ja mal überlegen, was zu machen. Ja. Weil er ist jetzt 6 Wochen zu Hause und ihm wird jetzt langsam langweilig und er vermisst seine Freunde. Ja, kann und, ich verstehen. Ich sag mal noch so 2 Wochen, 3 Wochen und dann wird er den ersten Koller kriegen, ne? Ja. So, und im Alter willst du auch mit den Eltern nicht mehr immer unterbrochen. Ja, das ist, du, ich habe dann gesagt, du pass mal auf, ich setze mich da morgen nach Feierabend mal hin und spiele mit dir Playmobil und Lego und so, alles gut. Aber er sieht ja auch, was ich neulich auch geschrieben habe. Dass du da rein mit umgehen kannst. Ja, und dass hier die Nachbarskinder, wie die Wilden durcheinander spielen und überhaupt sich nicht dran halten. Und er hat dann immer sagt, ich rufe vielleicht die Polizei an, weil die sind ja eigentlich älter und die müssten wissen, dass ich das nicht gehört. Ich meine, der ist 6, ne, und der erzählt hier den Erwachsenen teilweise, dass sie mal mit den Schritt zurückgehen sollen. Ne? Ja, so. Vielleicht ändert sich das ja bald. Die Kinder wollen sie unter Umständen freigeben, weil sich ja wohl immer mehr herauskristallisiert, dass die das weder bekommen noch weitergeben. Ja, wenn das natürlich mal wissenschaftlich belegt wäre, wäre ich da halt für. Und ich bin halt auch der Meinung, ich hätte es genau andersrum gemacht. Ich hätte die Kleinen erstmal wieder in die Einrichtung geschickt. Ja. Weil die Größeren sich eigentlich viel besser selbst unterrichten können. Ne? Ja, so, genau. Und die Kleinen gehen wirklich ein. Also die Kleine merkst du auch, die können wir ja jetzt nach den 6 Wochen oder 8 Wochen im Kindergarten wieder neu eingewöhnen. Ne? Ja, klar. Die wird ihre Erzieher nicht mehr erkennen. Ne? Nee, natürlich vergisst man ja auch schnell in dem Alter, das ist doch gar keine Frage, klar. Und ich bin mal gespannt, wie das da so wie das so weitergeht. Wie gesagt, ich denke, also die Kinder werden zum einen vor den Sommerferien die Einrichtung nicht mehr sehen, da gehe ich von aus. Und ich glaube auch, wir werden auch im Winter wieder ein Problem kriegen und auch wieder einen Lockdown haben. Vielleicht nicht so hart wie jetzt, aber in einer gewissen Form wird er kommen. Ja, ich warte mal ganz kurz. Ich muss mal hier jetzt auch so machen. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob das nochmal kommen wird, weil denen auch mal irgendwann klar wird, ja, nützt ja nichts. Der hilft ja keinen Meter weiter. Also. Ja, obwohl, ich meine, ich bin natürlich auch der Meinung, dieser Lockdown jetzt, diese 6 Wochen, hat natürlich auch dazu geführt, dass viele wirklich wissen, worum es geht und dass es ernst ist. Ne? Also viele sagen, das ist nur eine Grippe. Ja, genau. Und jetzt wissen sie halt alle, das ist halt nicht nur eine Grippe, sondern es kann auch junge Leute treffen und es kann auch vielleicht Langzeitschäden geben. Da bin ich auch nochmal gespannt, wenn einmal die Ersten merken, Mensch, diese Lungenkrankheit ist vielleicht in der Langzeitwirkung so scheiße, dass 50% davon Krebs kriegen. Ja. Weiß man ja nicht. Ne? Ja, klar. Und dass dieser Lockdown eigentlich dazu führt, dass die Leute ein bisschen erzogen wurden. Und ich denke mal, die nächste normale Grippe im Herbst wird schwer haben. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, dieses Abstand halten im Supermarkt, was ich total gut finde, ich hatte mich schon immer geärgert, wenn einer mir im Nacken steht und mich fast küssen kann. Ich habe die aber vorher schon bepöbelt, doch nicht erst jetzt. Oder ich mich immer umdrehen kann und kann ihn dann fragen, wie ist meine PIN? Ne? Ich habe meine vergessen, können Sie mal kurz sagen, weil Sie eh schon rüber gucken. Ne? Und das sind so Sachen, die sind natürlich positiv, weil das wird sich ein bisschen einbürgern, ne? Abstand halten, vielleicht ein bisschen mehr Hände waschen und so. So, und von daher gucken wir mal, wie unser Leben so wird demnächst, ne? Ja, ich bin auch gespannt. Ja, womit man natürlich wunderbar entspannen kann, ist Geocaching. Da wird ja zum Beispiel ohne Ende gemacht. Ich habe mir ein Beispiel mal rausgegriffen. Ich finde immer, die Zeitung hört sich immer an, so wie Adolfs Volkssturm, aber also www.volksstimme.de, die haben lokal Wernigerode Coronavirus Geocaching im Harz trotz Corona berichtet. Einer der wenigen Artikel, die ich richtig gut fand. Also die Geocaching im Harz trotz Corona und darunter beschreiben sie den Hobby, bla bla bla. Und der war wirklich gut. Also erstmal war der richtig lang. Da war ich schon erstaunt. Viele, viele Fachbegriffe drin, die auch richtig erklärt wurden. Und gut geschrieben, ne? Also kann man nicht anders sagen. Also, und Sie haben ja auch recht, das ist ja ein sinnvolles Hobby, das kann man alleine betreiben oder eben in zu zweit oder dritt, wie wenn man in einem Haushalt lebt, wie das so schön heißt. Gut, das haben ja auch alle begriffen, außer die Reviewer. Das muss einfach mal sein. Nee, ehrlich. Also es ist ja wirklich merkbar mehr geworden. Die Cacher-Zahl, das merkst du ja echt an den Logs auch, hat ja auch viele gesagt, also so Cacher mit 25 Pfunden. Ja, die dann in Pfund locken nur mit einem Punkt oder nur mit Danke. Genau. Ja, das kann man natürlich einzeln noch wieder auseinanderklabusern, aber erstmal grundsätzlich, man merkt schon, dass es etliche Neu-Cacher gibt, durch diese viele Werbung, die ja wirklich auf allen möglichen Medien lief, ist das ja auch nicht so erstaunlich. Das sogar selbst die Bundesregierung sagt, ja doch, rausgehen, Sport machen auf jeden Fall, auch um sie gesund zu halten, und Cachen ist für mich Sport. Und die einzigen, die meinen, sie müssen die Menschen schützen, sind die Reviewer. Also das ist, ja, das passt alles nicht so sonderlich gut zusammen. Aber es ist tatsächlich so, im Moment ist die Werbung für Geocaching extrem. Also, Ringding fragt gerade nochmal Sport. Ja, wird unter Sport oft genug gelistet, und natürlich ist das eine Art von Sport. Ich gehe nämlich raus und bewege meinen Arsch. Und das ist nichts anderes als Sport, denn auch wenn das andere anders sehen, Wandern ist Sport. Und zwar einer der gesündesten Sports. Und es ist tatsächlich, es wird zum einen viel Werbung gemacht, zum anderen habe ich jetzt extrem letzte Woche selbst gesehen, hier in der örtlichen Facebook Schneeverding-Gruppe. Dadurch, dass die Leute viel durch die Gegend spazieren und für sich entdecken, wir haben Wald vor der Tür und Heide, gibt es auch den einen oder anderen, der ein Foto da in diese Gruppe stellt und fragt, was ist das denn? Und da sind schon zwei Caches aufgetaucht. Und dann wurde mal kurz erklärt, was Geocaching ist. Und dann kannst du davon ausgehen, von diesen 30, die den Artikel verfolgt haben, und wenn sie sogar vielleicht 300 waren, die Gruppe ist groß, werden garantiert 5 losgehen und wieder cachen gehen. So, also das in allen Kanälen taucht es auf, ne? Durch Zufallsfunde, durch Werbung. Ne? Ja, Dr. Ring, ich muss Sie nicht entschuldigen. Hier ist Boulevard. Ich muss so antworten, sonst hört sich das langweilig an. Nee, ich sehe das auch so. Ich finde es auch sinnvoll. Ich finde Geocaching tatsächlich gerade zur Zeit für Leute, die sich sonst gar nicht beschäftigen können, Kurzarbeit haben und denen der Deckel auf den Kopf fällt, ist das optimal. Und es tut mir leid, aber ich mag die Review, oder ich mag viele von den Reviewern, und ich diskutiere auch gern mit denen, und Gott sei Dank gibt es ja auch ein paar, mit denen kann man diskutieren, ohne dass sie beleidigt sind. Das bleibt für mich trotzdem Schwachsinn, jetzt keine neuen Caches freizuschalten. Ganz im Gegenteil, es würde die Sache doch sogar noch entspannen. Ja, da könnte dann beim FTF sich ein paar treffen. Ja, aber ob die dann das Risiko eingehen, zueinander zu kommen, das ist doch wirklich schon wieder, Mensch, ihr könnt, ja genau, mein Artikel Reviewer aus Nordkorea sagte da schon einiges zu. Nein, man muss mal aufhören, den Leuten die Selbstverantwortung abzusprechen. Die müssen Selbstverantwortung tragen. Und wenn sie die da nicht tragen, tun sie es woanders auch nicht. Fertig. Und es ist halt so, wenn Leute zum FTF kommen sollten, also hier in der Region ist es halt weniger, ich habe gelesen, in anderen Regionen ist es wohl tatsächlich mehr, okay. Selbst wenn sie dann hinkommen, haben sie sich an Gesetze, Auflagen und Verordnungen zu halten. Und wenn dann wenn dann auf einmal 4 Leute zusammenstehen, die nicht zu einem Haushalt gehören und den Abstand nicht anhalten, und da jemand vorbeikommt, der Recht und Ordnung vertritt, dann kriegen die halt eine Strafe aufgebrummt. Aber das ist halt nicht die Aufgabe von irgendwelchen Leuten, die freiwillig und ehrenamtlich Aufgaben für ein Unternehmen tun oder erledigen, sondern das ist die Aufgabe von Ordnungshütern und deren Vertretern. Ja. So. Deswegen habe ich mich da auch so aufgeregt nachträglich, weil ich erst dachte immer, das hat Groundspeak veranlasst. Dann hätte ich gesagt, okay, wenn die das so wollen, finde ich es zwar auch beknackt, aber nee, also den Reviewern steht das in meinen Augen überhaupt nicht zu. Und die haben jetzt zu ihrem Lockdown, den sie da machen, ne? Ja, genauso wenig im Plan, denke ich mal, wie die Regierung anfangs oder vielleicht jetzt noch, wie sie aus diesem Lockdown vernünftig wieder rauskommen. Was wollen die dann machen? Jetzt sitzen sie alle zu Hause. Ja. Ich alleine habe 4 Caches in der Garage liegen, die ich gebaut habe in der Zeit. Ne? Ja. So, jetzt, geht's dann demnächst los, dass sie sagen, okay, es ist jetzt alles nicht mehr ganz so schlimm. Wir publishen wieder. Und dann werde ich jetzt schon wissen, dass mein E-Mail-Account explodieren wird. Ja. Und was wollen sie denn dann machen? Ja, das frage ich mich auch. Heike, kannst du die Tür zumachen, dann störe ich die nachher nicht. Ne, das ist ja genauso, es ist ja nur ein verschobenes Problem, und diese Welle wird relativ groß werden, da kannst du einen drauf lassen. Also die können natürlich sagen, okay, wir werden halt nach und nach die nur publishen, ja, okay, aber das verändert ja trotzdem nicht das Problem, dass die Leute darauf heiß sind, neue Caches zu finden. Also ich meine, ganz ehrlich, ich kenne nun sehr viele Reviewer, Und die meisten finde ich auch sehr gut. Also klar sind die jetzt mal anderer Meinung als ich, das ist halt so. Aber auch in dem Fall zum Beispiel haben mich welche gleich per E-Mail angeschrieben, per PN haben geschrieben, hier, sag mal, da kannst du aber so nicht und das ist gar nicht so. Und dann haben wir uns ein bisschen rumgestritten und danach gucken wir uns trotzdem in die Augen und mögen uns weiterhin. Mit denen kann man darüber auch mal diskutieren. Die sind immer noch anderer Meinung als ich, aber deswegen stört uns das beide nicht. Also die werden es ja, sag ich mal, grundsätzlich nicht aus einer rein persönlichen Willkür gemacht haben, sondern die werden sich da alle irgendwie drüber unterhalten haben. Genau. Und werden wahrscheinlich genauso wie die Ministerpräsidenten diskutiert haben, mal lauter, mal leiser. Ja. So, und im Endeffekt ist das genau dabei rausgekommen. So, und das, ich finde es auch nicht gut, aber dass man das jetzt auch alle 3 Tage in irgendwelchen Kanälen ankreiden muss, man muss mal sagen, es ist scheiße. Ja. Aber man muss es immer doch akzeptieren. Ne? Und ja, ich bin gespannt, ob diese Entscheidung richtig war im Nachhinein. Da bin ich gespannt. Die Akzeptanz tue ich mich schwer mit. Und zwar aus einem einfachen Grund, was es nie vernünftig begründet haben irgendwo. Die, mit denen ich per PN geschrieben habe, schon. Wobei ich die Begründung auch nicht wirklich passend finde, aber wo ich nachvollziehen kann, was sie meinen. Aber sie haben öffentlich nie richtig begründet. Und wenn dann einer kommt, der wohl auch schon eigentlich gar nicht mehr so richtig reviewt, aber der dann schreibt auf Twitter, zunächst, ihr deutschen Reviewer ist nicht zutreffend. Tja, das finde ich komisch, dass er das so schreibt, weil auf ihrer eigenen Reviewer-Seite, die jetzt aber irgendwie gar keine wirkliche Reviewer-Seite ist, weil das wohl nur einer von denen betreibt, die heißt aber deutsche Reviewer-Seite. Ja, sorry, ihr scheint mit dieser Schwachsinn-Seite ein Problem zu haben und solltet euch mal abstimmen, ist das nun die Reviewer-Seite und wenn oder nicht? Und wenn nicht, dann lasst den Schrott endlich verschwinden. Ich weiß, ich habe mich mit dem einen, der das betreibt, ja auch schon mal gehabt. Das ist so einer, der ist nach außen immer ganz nett und verständlich und in den eigenen Foren beschimpft er dich aufs Übelste, weißt du? Mhm. Und der scheint die Seite ganz alleine zu betreiben, schreibt aber immer, als wenn das von den Reviewern ist. Sorry, das ist für mich dann eine offizielle Seite von den Reviewern. Und wenn nicht, müsst ihr da mal was tun. Richtig. Punkt. Ansonsten seid das ihr deutschen Reviewer, was auch Groundspeak auf der eigenen Seite sagt, dass ihr das beschlossen habt und sie das unterstützen. Punkt. Also die Aussage ist schon mal mehr als dürftig. Okay, das ist jetzt einer, der im Moment sowieso völlig leer dreht, aber er hat's halt so geschrieben. Dann schreibt er weiter: Du magst es billige Polemik nennen, dennoch hast du kein Recht auf eine Erklärung oder Erläuterung. Ich bitte dich, hoffentlich wirst du als Reviewer bald dicht gemacht. So einen arroganten Scheiß. Nee, sorry, das ist so genau das, wo ihr Reviewer euch euren Ruf kaputt macht, mit säuren Aussagen, weil dann stehen die Leute da und sagen, ja, das sind so diese kleinen Könige, die gerne mal was zu sagen haben wollen. Das ist, also nochmal ganz klar, ich weiß, dass das bei den meisten Reviewern nicht so ist, aber dieser eine, der sowas schreibt, der reicht, um euch euren Ruf komplett in den Arsch zu stecken. Und weil das ist das, was durchgeht, was die Leute lesen und wo sie sagen, das kann doch nicht wahr sein, was sind das denn für Reviewer? Ja, also, sorry. Und ich denke, da hast du recht mit. Es wird ja eine Begründung geben und du hast sie ja zum Teil schon gehört von verschiedenen. Warum wird es nicht einfach mal öffentlich kommuniziert und sagt, pass mal auf, wir haben uns aus den und den Gründen darüber Gedanken gemacht und die Mehrzahl von uns oder wir waren einstimmig der Meinung, ja, wir vertreten diese Meinung so, Punkt. So, dann ist die Diskussion beendet. Das finde ich nämlich auch schwierig. Also oder vielleicht die Diskussion nicht beendet, aber dann gibt es wenigstens mal ein Argument, wo die sagen, das ist unsere Argumentation und wir finden das so richtig. Ne? Ja. Wobei, jetzt siehst du schon, der Chat ist jetzt das Paradebeispiel nämlich. Da schreibt Interceptor, die Seite gcreviewer.de ist keine offizielle Seite der Groundspeak Inc., sondern eine inoffizielle Seite der deutschen Reviewer. Und genau selbst das stimmt schon nicht. Ja, das macht im Impressum sonst was stehen. Es stimmt aber nicht. Diese Seite, da schreibt oder hat Zugang exakt ein Reviewer. Und die anderen, und nicht nur ein Reviewer, die ich kenne, sagen ganz klar, nein, mit der Seite haben wir nichts zu tun, das wird mit uns nicht mal abgestimmt, gar nichts. Das heißt, was der da behauptet, ist einfach Schwachsinn. Oder das, was die Reviewer sagen, Schwachsinn. Aber das widerspricht sich alles im Kreis. Also diese Seite ist für mich das Schlimmste, was die Reviewer sich antun können. Davon mal ab, ist da auch gar kein richtiges Impressum drin. Also okay, gut, ja. Ja, vielleicht sollte man sie über die DSGVO dann endlich absägen, weil, also sorry, die Seite ist für mich eine Krankheit. Entweder sind das die Reviewer oder sie sind es nicht. Und wenn auch nur eine einzige Reviewer sagt, nee, da halte ich gar nichts von, da werde ich nicht mal zu befragt, dann sind sie es offensichtlich nicht. Dann soll diese Seite aber auch nicht so auftreten. Ja, ja. Also das finde ich ganz schlimm, weil das, was der, ist ja egal, wer es jetzt war, aber was er dann auch noch drunter schrieb, ist, schreibst du deine Kommune, dein Land, deine Regierung auch wegen allem an? Nein, nicht wegen allem. Aber natürlich schreibe ich die an, wenn sie solch eine wesentliche Entscheidung treffen, die ihnen in meinen Augen nicht zusteht oder die auch nicht, wenn es die Regierung ist, in dem Fall dem Grundgesetz entspricht. Ich will gar nicht Groundspeak mit dem Grundgesetz vertreten, um Gottes Willen, oder die Reviewer, aber im Prinzip ist das für mich durchaus vergleichbar, denn die Reviewer treffen eine Entscheidung, die ihnen nicht zusteht. Absolut null. Ja, was Groundspeak sagt. Klar kann ich da nichts gegen machen, aber ich kann dagegen drüber reden und ich kann das auch fünfmal täglich kritisieren, wenn ich möchte. Auch wenn irgend so ein Idiot das Weinen nennt, weil er das versucht zu diskreditieren. Ja gut, wenn er sich nicht gut ausdenken kann, kann ich auch nichts dafür. Ach, jetzt rede ich schon wieder über den auf. Aber es ist tatsächlich so. Also viele dieser Diskussionen werden halt gegessen, wenn mal wirklich einfach eine Erklärung auf den Markt geschmissen wird. So einfach wäre das zu lösen. Ja, ne? Und das könnte man halt immer noch mal, es gibt ja dann immer aktualisiert, wir halten weiterhin dann fest, es gibt keine Publish, oder kann man heute dann auch irgendwie wieder, dann schreibt doch bitte auch mal rein, einmal kurz, wie ihr dazu kommt oder so. Und dann ist alles, ich denke mal, ein Großteil wird dann ruhiger werden. Ne? Ja. Vollkommen. Weil es geht doch gar nicht um die einzelnen Caches. Mein Gott, ich mache sie sowieso, für mich persönlich sowieso nicht, ich mache die sowieso erst, wenn die 6 bis 8 Wochen da sind, weil ich sonst immer die Sorge habe, dass die überhaupt noch nicht rausgelegt sind oder die Koordinaten wieder 300 Meter daneben sind. Oder was? Schlecht eingemessen. Eben, mir geht's um die Entscheidung an sich. Im Chat steht gerade von Kleider. Kopfzeile, gcreviewer.de, Informationen der deutschen Geocaching.com Reviewer. Ja. Ja, die ich werde jetzt mal Steuern Copy machen und das bei uns in die Seite auch kopieren, dann sind wir das auch, oder was? Kann doch nicht mal einer was gegen sagen, ich verletze ja keinerlei Rechte. Ja, das ist... Ja, ich finde es schwierig. Also ich finde es gut, wenn sie das begründen würden irgendwo vernünftig und mal aufhören zu sagen, wir entsprechen da den Vorschriften der Länder. Das tun sie ja nicht. In keinem Bundesland steht irgendwie, dass das untersagt wäre. Und wenn, dann sagt mir bitte, auf was ihr euch da bezieht. Das tun sie aber in gar keiner Form. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und wenn eben dann noch so einer austickt und derart arrogant auftritt, dazu sagen, so mehr oder weniger, euch geht unsere Entscheidung gar nichts an. Oh, bitte sehe ich den ab und schmeiß den weg. Den brauchen wir nicht mehr. Wir hatten schon genug von solchen Reviewern. Danke. Ja, und vor allem ist es ja auch grundsätzlich so, wenn ich einen Cash rauslege als Owner, dann bin ich ja auch dafür verantwortlich, dass ich da Recht und Ordnung respektiere und nichts Illegales mache. Ja, so. So, und genau diese Verantwortung habe ich doch als Geocacher, der suchen geht, auch. Ja. So, und wenn ich wenn Caches gepublished werden, ist es klar, du musst dich an Recht und Ordnung halten, ansonsten kriegst du halt einen auf den Deckel. Ja. So, und, also die Argumentation zu sagen, ja, aber die treffen sich doch beim FTF und dann da gibt immer genug Doofe. Absolut unterschreibe ich die. Das ist überhaupt keine Frage. Da wird es tatsächlich genug Doofe geben, die reichen sich das Ding trotzdem in der Hand und belecken tatsächlich drüber. Aber die Reviewer sind für mich trotzdem nicht die, die dafür zuständig sind, das zu unterbinden. Nein, und das sind auch die Leute, die sich da zum FTF treffen, die sich jetzt treffen, zu 5, zu 6 und die letzte Kackdose machen, die sie schon seit 6 Jahren nicht gefunden haben, weil du dafür 3 Kilometer laufen musst. Da treffen sich jetzt nämlich alle. Das sehe ich mich hier auch bei meinen Caches, die so ein bisschen abseits sind, wo du echt eigentlich nicht vorbeikommst großartig. Die werden jetzt auf einmal gelockt, weil die Leute ihre Homezone aufräumen. Ja, ne? Ja, so. Richtig. So, und denselben Effekt kannst du bei solchen Caches haben, die schon Jahre nicht gefunden wurden oder nur 3-mal im Jahr, dass die Leute auf einmal jetzt dahin rennen und sich da begegnen. Ne? Also, um das auch nochmal klarzustellen, ich verfluche hier nicht die Reviewer. Ne? Also, wie gesagt, ich kenne jetzt über Jahre sehr viele davon und finde die auch völlig in Ordnung. Das ist alles überhaupt keine Frage. Nur diese eine Entscheidung, die verfluche ich. Also, es geht nicht um die Reviewer als Person, sondern es geht mir jetzt wirklich um diese Entscheidung. Also, nicht, dass da wieder einer sonst was reindeutet. Ist nicht so, dass ich mich jetzt mit irgendwelchen Reviewern angelegt hätte und deswegen hier drauf rumhauen will oder sowas, sondern mich stört diese Entscheidung. Die finde ich völlig unangebracht. Und ich bin halt auch der Meinung, es gibt auch andere Regularien, die man damit oder wo man unterbinden kann, dass zu viele Leute zum FTF kommen. Ne? Ja. Du kannst zum Beispiel den Cache nachts um 2 Uhr publishen. Da sind die wenigsten noch wach. Und morgens, der eine steht um 6 auf, der andere um 7, der um 8. Eben. Dann hast du halt auch eine Entzerrung des Ganzen. Ne? Ja. Also, eine wirklich vernünftige, aber das sind alles keine wirklich vernünftigen Begründungen. Also das ist alles... Ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben. Warum sie es. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie aus der Nummer rauskommen wollen, weil irgendwann wird es ja ein Ende geben. Ja. Und selbst wenn sie da sagen, wir publishen jeden Tag nur 3 Stück pro Landkreis. Ja, so in der Richtung wird es gehen, ja. Ja, denn, und da kommen die Leute dann nicht hin, ne? Das ist. Dann ist Corona vorbei. Am 3.5. ist doch Corona zu Ende, soweit ich gelesen habe. Da ist auch das Thema erledigt, da kann doch nichts mehr passieren. Ja, das ist. Also den Gefallen tut man sich damit eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Aber naja, sollen die machen, wie sie möchten. diese etwas arroganten Auftreten da mit es geht einen alles nicht an, der wird das ja auch bestimmt bald in seinem eigenen Podcast verkünden, den hört zwar keiner, aber hat er immerhin, und dann sind alle wieder glücklich. So, wir kommen mal weiter. Genau. Nochmal Corona. Gab es dann irgendwelche Charity-Coins? Ich gestehe, ich habe es nicht genau gelesen, wofür die nachher genau benutzt werden, aber wohl irgendwie für auch Forschung gegen Corona. Da gibt es einmal geocacheland.com. Ja, da gibt es so eine Münze mit einem roten Gesicht und auf der anderen Seite die Erde. Und das gibt es dann 2 Pfund davon. Gehen an NHS Charities Urgent Appeal. Ich weiß gar nicht, was es ist. Na, das scheint ja irgendwas, so wie ich das überflogen habe, irgendwas zur Forschung. Ja, auf jeden Fall irgendwas gegen Corona. Und also die, ja gut, ich meine, jetzt diese komische Virus davon drauf mit den großen Augen und dem Mundschutz, ne? Was ich schon dazu auch geschrieben habe, wenn ich das designt hätte, wäre es halt was Ansteckendes gewesen. Also eine Pin. Ja, wäre passend. Stimmt. Und dann gibt es als zweites gibt es noch phdcoins.ca. Das ist dann Kanadier, glaube ich. Die finde ich tatsächlich noch langweilig. Ist aber halt auch eine Charity-Coin. Also wer jetzt meint, mit Coins irgendwie spenden zu müssen, die beiden, kann er sich da mal angucken. Und vor allem hat man eine kleine Erinnerung an dieses schöne diesen schönen historischen Moment, den wir haben. Ja. Also fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht, langweilig, auch irgendwie unpassend. Ja, ich weiß nicht, Charity Coin zu einem Virus, der gerade noch aktuell ist, ist mir alles ein bisschen seltsam. Ja, und vor allem, weil man halt auch nicht weiß, wie das ganze Ding mal ausgeht, ne? Also ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Ja. Also weiß ich nicht, ob man die haben muss, aber wer wollten sie mal mit reinnehmen? Das gehört schon zum Cachen dazu, kann man sagen. Ja. Okay. Wir haben es vermeldet, ne? Wir müssen ja auch unserem Bildungsanspruch nachkommen, den wir nicht haben. Ja, und man, gerade jetzt soll man ja auch von zu Hause shoppen gehen, ne? Ja, genau, das kommt auch ohne Corona, ach nee, kommt ja mit Corona. Naja, dann sind die Celebrate 20 Years of Geocaching Community Celebration Events verlängert worden. Genau, um ein Jahr quasi, ne? Genau, ich wusste gar nicht, wie lange sie vorher sind, aber jetzt auf jeden Fall bis zum 31. Dezember 2021. Ich finde das insgesamt eher beknackt. Dann wären sie halt ausgelaufen, hätten sie was Neues einfallen lassen. Aber ich finde es immer sehr seltsam, wenn wir jetzt im nächsten Jahr den Geburtstag von diesem Jahr feiern. Ja, kann man machen. Weiß ich auch nicht. Nee, also das, dann ist es jetzt so, dann muss man das halt fallen lassen, ne? Ja, habe ich auch. Aber du siehst ja auch, der Geburtstag, ziehen wir den mal vor hier, das haben sie ja auch vermeldet, 20 Jahre Geocaching-Feier verschoben auf das Jahr 2021. Ich finde das alles sehr seltsam. Also erstmal werden sich richtig die freuen, die da Amerika gebucht haben. Ja, ja, und schon Hotel wahrscheinlich angezahlt haben. Ja, ob sie dann stornieren können, ist ja auch alles noch fraglich, man weiß es nicht. Da müssen sie jetzt fast schon drauf hoffen. Na, ich sag mal so, wenn du natürlich kein Pauschaltourist bist, und das ist ja in solchen Fällen eher unwahrscheinlich, es sei denn, du hast bei cacherreisen.de gebucht, ja. Dann bist du quasi Individualtourist und dann wird es schon schwierig, ne? Ja, fliegst du da hin und wenn dein Hauptziel ernsthaft diese Groundspeak-Feier war, dann bist du aber ziemlich angeschissen. Der Pike zum Beispiel wollte ja auch dahin, habe ich gelesen bei Twitter. Der hatte irgendwie auch wohl gesagt, er wollte halt immer mal hin, das wäre jetzt das. Das ist der Anlass gewesen. Also Punkte geil, ja, okay. Ja, aber was willst du jetzt da machen? Ne? Irgendwie Balsen-Werksverkauf für Salzstangen gibt es auch nicht, glaube ich. Nee, das wird, ja, das wird also schwierig. Ne? Das ist, also ich merke es ja selbst auch, wir in 4 Wochen wollen wir in Dänemark sein. Tja, ich weiß es noch nicht, ob die Grenzen bis dahin offen sind für Individualtouristen. Ja, 4 Wochen kann eng werden, ja. Ja, ich habe jetzt heute gelesen, sie geben sie wollen das wohl regional betrachten und sagen, um Kopenhagen herum wird es wohl nicht aufgemacht, sondern eher so Ländereien und Bereiche, Regionen, die halt nicht so stark betroffen sind, werden eventuell auch. Aber darfst du raus? Ist ja die nächste Frage. Ja, der Punkt ist einfach, selbst wenn wir das in 4 Wochen schaffen, wir gehen ja ins Ferienhaus, wir sind ja eh unter uns, also das ist ja, du steckst ja kein großes Jahr. Ja, das ist ja nicht das Problem, ja. Aber wenn wir nach Hause kommen, ist die Lage jetzt so, dass wir 2 Wochen in Quarantäne müssen. Ja. Aber auch hin, ob du überhaupt rauskommst, du darfst ja im Prinzip, dürftest du durch Schleswig-Holstein gar nicht durchfahren. Doch, durchfahren darfst du. Du darfst nur nicht. Ja, als Tourist. Also, bin ich so ganz sicher. Also ich müsste, vielleicht müssen wir uns vorher nochmal treffen, dass ich die 30 Paddlinge mitnehme, wenn ich mal unterwegs auf Klo muss. Ja. Nee, also das, ich sehe das Problem auch. Also wir haben das erstes im Juni nach Kappeln, da bin ich eigentlich relativ guter Hoffnung, weil Schleswig-Holstein jetzt öffnen will. Die zicken zwar noch ein bisschen hin und her, aber die werden irgendwann öffnen, anders geht's gar nicht. Und September Frankreich bin ich noch immer nicht überzeugt, ob das werden wird. Also europaweit reisen da und wir wollten fliegen bis Toulouse. Also ich bin gespannt. Ich werde nichts davon stornieren, aber mal gucken. Ja, wir standen auch vor der Entscheidung. Jetzt war Anfang April, war die Hauptrate für das Ferienhaus fällig. Ja. So, und dann stand ich vor der Entscheidung. Zahlen oder nicht zahlen, ne? Genau. Und worüber hast du gebucht? Ich habe über irgendeine Seite gebucht, da über Admiralstrand. Ja. So, und dann habe ich überlegt, was machst du? Wenn du jetzt nicht zahlst, gehst du Vertragsbruch ein, dann ist deine Anzahlung weg. Ja. Wenn ich jetzt komplett zahle, in der Hoffnung, die Grenzen sind auf, dann ist alles okay. Und ich hatte in so einer Facebook-Gruppe gelesen, dass wohl die großen Anbieter, und Admiralstrand ist ja auch ein großer, dass die wohl den Leuten anbieten, umzubuchen, oder du kriegst einen Gutschein, der bis 2021 gilt. Ja, okay. Jetzt habe ich überwiesen und jetzt habe ich auch die Tage auf deren Homepage gesehen, da steht halt ganz klar drauf, also entweder, wenn die Grenzen nicht offen sind, kannst du das Haus umbuchen in 2020, und wenn das nicht funktioniert, weil du keinen Urlaub hast oder so, dann kriegst du einen Gutschein über die volle Höhe deiner gezahlten Raten und kannst dann bis Ende 2021 mit diesem Gutschein buchen. Ne? Ja, okay. Also das ist okay. Kann man, ne? Gut, man hat natürlich das Risiko, was Kleider auch gerade schreibt, und 2021 sind die Firmen pleite mit den Gutscheinen. Ja, aber im Moment kannst du ja nichts anderes machen. Also man muss es ja mal relativ sehen. Also man muss ja diese Firmen auch mal irgendwie versuchen zu retten. Und wenn jetzt alle panikartig, genau wie sie vorher Scheiß aus Papier gekauft haben, jetzt ihre Reisen alle stornieren, sind die Firmen auch noch alle pleite. Also nee, ich finde die Gutscheinlösung auch nicht glücklich, aber irgendwas muss man ja machen. Wir können doch nicht alles an der Wand fahren. Also, ja, ich wollte sagen, und man muss auch ein bisschen hoffen, dass, ich meine, auch so jemand wie Admiralstrand, also halt, natürlich sind das große Unternehmen da irgendwo, und auch die Dänen haben ja irgendwelche Programme ausgerufen, um zu unterstützen, und die leben halt viel von Tourismus. Also ich bin da halt guter Dinge. Und ja, gut, mal ganz ehrlich gesagt, wenn es dann tatsächlich so wäre, dann ist der Yeti halt dann irgendwie hier 700 Euro los fürs Ferienhaus, ja. Es ist ärgerlich, aber... Wären wir in Kappeln und für den Flug nach Frankreich, wären wir da noch wesentlich mehr los. Aber ich stelle mich immer noch hin und sage, ach Gott, wenn ich das alles überlebe und alles gut wird, dann ist das halt mal, das ist halt mal Pech. Wir schließen auch nie Reiseversicherung ab, weil ich immer sage, wenn es mir passiert, ja, dann muss ich damit halt mal leben. Mein Gott, das ist das, was bei mir auch unter Eigenverantwortung läuft. Ja, man, das Leben ist nun mal nicht ohne Risiko. Vollkasko gibt's noch nicht. Ja, genau so ist das. Es kann immer was passieren. Ne? Siehst du ja, ich wäre heute den zweiten Abend auf Mallorca, schreibt Kleider gerade. Ja, kannst ja mal ein bisschen so mit Google Street View, kannst ja mal gucken, wo du heute wärst. Genau, und das ist so schön. So auf die wie gesagt, so individuellen Pauschaltouristen zurück. Wenn du jetzt Pauschaltourist bist, dann greift ja, dann hast du einen Vertrag mit einem deutschen Unternehmen meistens geschlossen, und dann greift das deutsche Recht, und dann kriegst du das Geld ja auch wieder. Ja. So, und die Leute, die jetzt quasi wirklich individuell nach Amerika wollten, zu dem großen Event, oder auch vielleicht nach Prag oder so, die sind halt in den Arsch gekniffen, das ist so. Ne? Ja, wobei der Flug wird dann wahrscheinlich eh gestorben. Also Ende August, dann können sie rüber, dann können sie auch, nur es ist halt das, wofür sie rübergeflogen sind, weg. Schon doof. Aber das ist halt so, ja. Mein Gott, muss man mit leben. Also konsequent so große Events im Moment wirklich zu sagen, okay, wir machen es nicht, finde ich konsequent, finde ich auch richtig, weil ich habe neulich noch Fotos gesehen von einem Konzert in Hamburg in der Arena, wo ich dachte, es ist mittlerweile schon unvorstellbar, dass Leute so dicht gedrängt stehen. Da kriegt man schon eine Gänsehaut. Ja. Ne? Das ist nur wieso? Ich verschieben sie es. Warum sagen sie es nicht einfach ab? Und jetzt setzen sie sich selbst schon wieder einen Termin für nächstes Jahr. Wer weiß, was da ist. Und nächstes Jahr sind sie halt nicht 20 Jahre. Punkt. So. Also das finde ich alles so ein bisschen dumm. Nee, dann hätte ich gesagt, so, wir warten jetzt 2 Jahre und machen 22 Jahre. Ja, oder wir nennen es After-Corona-Fire oder was auch immer. Aber dieses Verschieben finde ich nicht so, also stört mich nicht. Mir ist es egal. Sonst machen wir so wollen. Ich fahre da eh nicht hin. Aber ja, ist alles schwierig. Also für die Leute, die das alles geplant haben, für sich dahin wollten, am besten das in Kanada auch noch mitnehmen wollten und. Und das ist jetzt alles von Arsch. Das ist echt schon bitter. Ja, aber so muss man es halt sehen, so hat jeder sein Päckchen im Moment bei dieser ganzen Geschichte zu tragen. Ja. Und die einen ein größeres, die anderen ein kleineres. Und ich bin halt immer froh, wenn ich nachher sagen kann, wir sind da alle irgendwie rausgekommen. Ne? Ja, also ich gestehe ein, bei uns ist das Glück mit den Dummen, ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, die gerne Kurzarbeit oder sogar ganz unbezahlten Urlaub hätte. Aber beides kriege ich nicht. Ich muss noch Vollzeit arbeiten, weil wir irgendwie systemrelevant sind. Hm. Heike ist Beamtin, die kriegt auch keine einzige Stunde weniger und muss sogar noch hin, statt dass sie Homeoffice arbeiten darf. Also ich sag mal so, im Moment haben wir mehr Geld übrig als vorher. Weil du gar nicht dazu kommst, das auszugeben. Ja. Ich habe heute getankt, das kostet mich gerade mal die Hälfte. Ist unter 1 Euro gefallen bei uns, ne? Diese. Ja, ist irgendwie gruselig da. Also und ich muss zum Beispiel auch sagen, so aus meinem Bereich, ich bin im Baubereich, ich habe heute mit einem Kunden gesprochen, selbe Branche, ne? Und der sagt, Mensch, wie ist es bei euch? Ich sag ganz ehrlich, wir sind 5 Monate im Voraus komplett ausgebucht. Ja, bis über beide Ohren stehen wir voll in der Arbeit. Wir wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und er sagt, ja, und bei uns seit dem Lockdown kommt nicht eine Anfrage mehr. Wir haben komplett die ganze Verwaltung auf 100% Kurzarbeit. Ja, ist extrem, ne? Die Unterschiede. Und das ist, also da denkst du auch, wie kann das sein, ne? Ja. Von daher sage ich auch, ja gut, wenn jetzt das Geld für den Urlaub weg ist, andersrum scheint es bei mir im Job so zu laufen, dass wir da gut durchkommen, zumindest die erste Zeit jetzt noch. Ja. Bei meiner Frau ist es ähnlich, die ist Verpackungsindustrie, gehen die Zahlen auch nach oben. Ne? Ja, bei uns ist, wir machen Lebensmitteltestung, also wir kommen um. Ja, ich lese gerade, Tebu schreibt auch, am 3. Juli sollte es nach Australien gehen. Der erste Teilflug nach Dubai ist gestern gestrichen worden. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, im Moment möchte man aber auch nicht nach Australien. Die wollen da auch keinen Ausländer im Moment. Sie sind ja mit Ausländern sowieso mal ein bisschen hart. Ja, und jetzt sowieso da alle Länder. Kann ich auch verstehen, die haben alle Angst und das wird halt so ausgelebt. Du brauchst ein Feindbild und naja. Ich hab neulich noch kurz zu Corona, ich habe ein Bild gesehen, ein Foto oder ein Video war das. In Asien gab es eine Demonstration mit 3.000 oder 4.000 Leuten auf einem großen Platz und die haben alle 2 Meter Abstand zueinander gehalten. Cool. Das sah aus wie auf dem Schachbrett. Das sah total geil aus. Der ganze Platz voller Menschen und wirklich wie auf dem karierten Blatt standen die auf den Kreuzungspunkten. Hammer. Echt Hammer. Also es geht. Theoretisch geht's, wenn der Platz groß genug ist. Ja, die sind uns ja auch ein bisschen voraus. Die hatten das schon in Anführungszeichen öfter. Ja, und die sind auch gewohnt, dass man halt eine Maske trägt, ne? Gut, da ist es aber auch eine andere Regierung. Also der passiert ja auch ein bisschen mehr, wenn du dich nicht dran hältst, muss man vorsichtig zu formulieren. Das stimmt. Also ich glaube, in Nordkorea würde das auch gut funktionieren, obwohl da gibt es keine Demonstrationen, höchstens für die Regierung. Da weiß man ja noch nicht mal, ob sie noch einen Regierenden haben, ne? Nee, stimmt, ja. Naja. Ja. Kommen wir mal wieder weg von Corona. Louis Seifer hatte mir das mitgeteilt. Marketplace, suche Geocaching-Bäume. Ist jetzt ein Facebook-Link, kann also nicht jeder drauf, aber ich konnte irgendwie auch plötzlich nicht mehr drauf, weiß ich auch nicht. Ich glaube, da muss man in der Gruppe sein oder so. Das fand ich mal echt eine geile Geschichte. Da hat einer veröffentlicht, suche Geocaching-Bäume. Der Text ist dann, suche immer noch Bäume in 50 Kilometer Umkreis von Bad Wildungen. Muss ich ja lachen, da wollten wir eigentlich hin, kam Corona. Wo ich Dosen in den Baum hängen darf. Der Baum muss halt einem gehören, weil Geocaching.com braucht eine mündliche Erlaubnis mit Anschriftdaten vom Baumeigentümer für die Freischaltung. Ich mag Brücken eher, aber glaube, eine Brücke hat keiner im Eigentum mal ebenso. Geocaching ist ein Schnitzel, ja, bla bla bla. Also er will sozusagen, ich weiß nicht, kaufen, mieten, das steht nicht so genau bei, aber offensichtlich, wenn er das im Marketplace schreibt, ist er ja wohl auch bereit, dafür was hinzulegen. Oder was? Ja, und ich finde 50 Kilometer Umkreis ist natürlich auch schon ein ordentlicher Radius, ne? Ja, cool, aber also ich fand die Idee irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich gut oder schlecht finde. Ich meine, T5 kann ich drauf verzichten, ich kletter ja nicht mehr. Naja, zumindest, gut ist ja schon mal, dass er die nicht einfach irgendwo im Baum hängt. Ja, genau. Ne? So, und du weißt ja nie, was in dem Baum gerade los ist, ne? Ich denke mal nur so an Fledermäuse und so. Ja. Da habe ich ja gestern auch meine Erfahrung gemacht. Also sowas habe ich ganz ehrlich, das können wir mal einschmeißen hier. Ja. Das ist mir noch nie passiert, ne? Ich komme zum Cache, zwei große Pfosten, so, ich sag mal so 120, 12 Zentimeter Durchmesser oder 15 Zentimeter Stahlrohre im Boden eingelassen und Querstange so als Schranke, damit der keinen Waldweg fährt. Aber du konntest davor parken und da war auch ein Cache. So, und der stand halt im Hint, Höhe 1 Meter. Und dachte ich, oh Mensch, nachdem ich ein bisschen gesucht habe, hat er bestimmt in den Pfosten gesteckt. Ja. So, magnetisch oder vielleicht mit der Leine oder so. Und dann gucke ich in diesen Pfosten rein und denke, oh, guck mal, da unten hat er irgendwie so eine Plüschmaus reingelegt oder so. Und will da reingreifen und greift da rein und dann macht das auf einmal Fump, aber so richtig, als wenn da drin was explodiert, so eine Verpuffung ist. Denke ich, was ist das denn? Und da habe ich dann gedacht, das ist ja komisch. Und dann habe ich dann mit der Taschenlampe reingeleuchtet, so ein bisschen mit dem Handy. Wieder Fump. Aber ich konnte nichts sehen. Ich denke, was ist das? Das gibt's doch nicht. Und ich habe mich fast eingeschissen, ne? Wirklich, ich habe mich so erschrocken. So, dann habe ich dann gedacht, okay, machst du ein Foto mit Blitz, ne? Und dann bin ich erst so drauf gekommen, immer wenn der fokussiert hat, und dann nimmt der Infrarot für, denke ich ja. mal, dann hat es da drin Fump gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt machst du mal ohne Fokussieren gleich rüber, machst ein Foto. Und dann habe ich das mal ein bisschen mit stark Kontrast und Falschfarben und vergrößert. Und du konntest sehen, dass da unten zwei Augen leuchten. Da saß da eine Fledermaus drin. In so einem scheiß Rohr, was da einfach am Boden eingelassen war. Ne? Ja, also da, und da kannst du halt mal sehen, die Nisten in den beklopptesten Ecken, da kommst du nicht drauf. Und wenn du halt so einen Baum hast, wo dann wirklich mal so ein kleines Astloch ist, wo eine Fledermaus drin schlägt. Ja, okay. Wo die sind doch eigentlich nicht einzeln, ne? Wundert mich eigentlich auch ein bisschen. Ja, doch, es gibt es wohl. Also es gibt wohl Einzelgänger, hauptsächlich leben die wohl in großen, großen Herden. Ja, das kenne ich auch so, genau. Aber es gibt wohl auch welche, die einzeln da auch leben, ne? Ja, Dr. Ringling schreibt gerade, arme Maus, ja, hätte ich das vorher gewusst. Weil ich auch immer dachte, die hängen halt in eher mit 10 Leuten zusammen, dann hätte ich die auch in Ruhe gelassen, ne? Er hat auf jeden Fall, habe ich den Owner angeschrieben. Ich glaube, er hat das mittlerweile auch ins Listing reingeschrieben, dass man die Pfosten in Ruhe lässt. Ne? Ja, okay, das ist auch wichtig. Ab Viehzeug. Ja, ne? Also deswegen finde ich das gut, wenn er hier Bäume sucht. Also offiziell. Ich fand irgendwie, also witzig, überhaupt mal auf diesen Gedanken zu kommen. Das hat wohl noch gar keiner gemacht. Also klar, warum nicht einfach mal Leute fragen? Und vielleicht gibt es ja einen, der sagt, mir ist das egal, kann er rein. Ich habe nämlich eben so beim ersten Mal lesen, aber gesagt, na, das ist ja eigentlich ein bisschen bescheuert, ne? Aber nee, eigentlich ist das. Das war auch mein erster Gedanke, wie doof kann man sein? Und im zweiten habe ich gedacht, wieso eigentlich? Das ist doch eigentlich wirklich, also nee, gefiel mir gut, die Idee. So geht Geocaching nach vorne und nicht zurück. Ja, das ist der richtige Weg. Das sehe ich auch so, ja. Was hat diese gerade Stellinger, hat man Nest mit Zaunkönigin drin gehabt? Oh, süß. Oha. Ja, man kommt schon auf viel Getier. Ne? Vor dem guten Holzmultis. Ja, das stimmt. Also das muss ich auch sagen. Also Vögel ist sowieso viel. Da muss man immer mal gucken, ob da nicht irgendwo ein Nest ist. Da bin ich auch immer eher vorsichtig und guck mal, bevor ich da irgendwo hingrabbel. Weil die sitzen ja an den witzigsten Stellen zum Teil. Das ist auch gefühlt wieder mehr geworden. Ich finde, es wird draußen, wenn man rauskommt, mehr gevögelt morgens. Ne? Ja, das stimmt. Und unser Vogelkasten hinten, den wir mit Kamera bestückt haben, ist immer noch nicht bezogen worden. Ja, da hat irgendeiner... der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, Leute, ne, da könnt ihr nicht rein. Egal, was ich hier aufhänge an Kästen, die können doch so toll sein. Weißt du, Vaters hat so zwei Vogelkästen, wo ich immer denke, da würde ich nicht mal raufscheißen als Vogel. Alt und hässlich und pottscheiße sind die. Da sitzen die drinne, ehrlich. Jedes Jahr das Gleiche. Und dieses Jahr musste ich wir haben so, wie heißen die hier, Hausrotschwänzchen. Jedes Jahr haben sie so schön im Carport oben ihre Ecke gehabt und dieses Jahr musste ich sie rausschmeißen, weil unser Carport demnächst erneuert wird. Oh, und jetzt kommt dieser scheiß Handwerker nicht ran, das ärgert mich richtig, weil die können jetzt nicht brüten und er kommt nicht. Naja, mal gucken. Ja, dann haben wir noch, GPS Allrounder, den fand ich irgendwie fand ich den cool. WWW, wie heißt das? Uncities? Oder, also www.unciites.de. Ja, uncities.de. GPS Outdoor Navigation und so weiter. Das ist Sven von Loga. Der bietet irgendwie, ernsthaft alles fürs Cachen, also fürs GPS an, auch Cachen. Also, was hat er hier? Geo-Exkursion, GPS-Outdoor-Navigation, Schätze des Rheins, Rheinkiesel, Rheingold, Exkursion speziell für Kids, Team-Events, Steine in der Stadt, Diamanten der Vulkaneifel, bla bla bla bla. Also muss man sich echt mal angucken. Irgendwie finde ich den Fisch schon wieder cool. Genau, GPS-Geocaching-Praxis, GPS-Wanderung, GPS in der Nacht, Geocaching in Köln-Sülz, also alles. GPS-intensive Seminare in der Westeifel. Auf dreitägigen Intensivseminar in einem wunderschönen Hotel in der Westeifel erlernen Sie die GPS-Outdoor-Navigation in Theorie und Praxis im Detail und werden so zum Profi. Ja. Jörg, da muss ich rennen. Ich war noch kein Profi bisher. Ne? Nee, aber ernsthaft, der Typ ist, also der macht ja nicht nur Geocaching, das ist ja nur eins von vielen, der macht ja wirklich alles. Ne? Also ich fand das irgendwie, den dachte ich mir, für den mache ich gerne mal Werbung, weil der wirklich alles anbietet. Auch das Bild selber, da ist er irgendwie am Goldwaschen. Also der hat irgendwie, das ist ja so ein Allrounder da. Das muss man ja mal aufnehmen. Ja, also ja, ein bisschen schräg das Ganze. Was hat er denn da oben eigentlich für ein Bild? Was ist das? Ist das eine Geo-Exkursion? Okay, ja, Goldwaschen da, ja. Ja. Das gibt er noch. Also der hat alles. Sieht aus wie ein Stück Herz oder so. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Aber nein, das geht da ums Goldwaschen, ja. Ach guck mal, den hatten wir eben noch vergessen, wo wir den ganzen Events absagen und so hatten, der arme Lavette. Lafette oder wie, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Lafette, glaube ich, Lafette, ja. Lafette. Nehmen wir die nicht zum Schießen, so eine Lafette oben? Ist sie nicht fürs MG, um die dran zu befestigen? Naja. Der heißt Lafette, also mit V geschrieben, Lafette. Der macht immer diese Geocaching-Kalender. Nennen wir es mal diskutablen 365 Events in einem Jahr, also an jedem Tag eins. Das hat er ja irgendwie jedes Jahr gemacht. Und jetzt hat er sie unter großen Schmerzen, also mit viel Weinen, ich hatte das Gefühl, dass er suizidgefährdet ist, die hat er jetzt abgesagt. Ja, und aber auch er hat noch mit Biegen und Brechen versucht, alles zu retten, ne? Ja, er hat alles gegeben. Er war stets bemüht, könnte man auch sagen. Dann hat er die Idee gehabt, als es dann losging mit dem Lockdown und ja, man sollte auf keinen Fall seine Events archivieren, bevor die zwangsarchiviert wurden. Ja. Und vielleicht könnten wir uns dann treffen und da legt jemand einen Tratti hin und publish den. Ne? Ja. Also hintergehen von allen möglichen Verordnungen und Gesetzen. Und irgendwann hat er wohl so viel Gegenwind in seiner Gruppe gekriegt auf Facebook, dass er dann irgendwann gesagt hat, ist das vielleicht besser. Ja. Es ist vielleicht besser, wenn ihr sagt, dass ich das lasse. Ja, weil er selbst hat es, glaube ich, nicht gesagt. Er hat aber recht. Es war schon gut so. Und das sollte er ruhig auch für den Rest seines Lebens verlassen. Also diese 365 Events pro Jahr sind einfach, ja. Ja, aber dieses Jahr gibt es sie halt nicht. Ich wollte sagen, wir sollten vielleicht ihm nochmal den Hinweis geben, falls er uns hört. Wir werden auch ein Covid-20 kriegen und ein Covid-21. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und deswegen lass uns mal lieber mit diesen. Ja, genau. Wir brauchen auch nicht so viele Events, glaube ich. Es reicht auch, wenn man ein 731-Event macht oder so. Ne? Ja, absolut. Ja, da hatte ich so als Beispiel mal rausgesucht. Das war jetzt, also da ist jetzt nicht der er läuft, ich glaube, der Cache-Name ist, glaube ich, Ruhrpott, also R-U-H-R-P-O-D. Ist jetzt aber nur so ein Beispiel. Aber der fragte mal auf Facebook, wo er würde überhaupt nicht einsehen, dass man kein Fotolog machen könnte. Das würde überhaupt gar nicht, da wird nichts gegen sprechen. Deswegen, der Typ ist jetzt so als Beispiel, weil das haben schon immer wieder, lese ich das mal. Weil dann einer sagt, da steht überhaupt nicht. Doch, das steht, findet ihr auf der Groundspeak-Seite in den Regeln. Das ist Kapitel 3, Lock Your Find Online. Und da ist es der Unterpunkt 3.3. Signing the Lock does not require. Moment, wo steht das? Ach, irgendwo steht das. Doch, 3.3 war das irgendwie. Und da steht das drin. Frag mich jetzt nicht genau wo. Aber da steht deutlich drin, der Sign im Logbuch, also die Unterschrift, ist das Entscheidende. Der Typ auf Facebook hat das auch eingesehen, davon mal ganz ab. Also, es steht da, a geocacher can log a physical cache online as found if they have signed the log. Genau. Und damit ist Ende mit Fotolog. Fotolog ist und bleibt ein Haufen Scheiß. Das könnt ihr noch so oft begründen und wegen Corona mochtet ihr die Dose nicht anfassen. Ja, den lockt ihr halt wegen Corona auch nicht. So einfach ist das Leben. Ich habe das siehst du halt relativ viel auch im Moment bei den ganz neuen Usern, die dann schreiben, ja, hatte keinen Stift dabei, ich habe ein Foto gemacht oder neulich habe ich genau den Cache, den ich versucht habe zu finden auf dem Bahngelände, der wirklich dann 50 Meter hinter dem Schild war, Achtung Bahngelände, und da liefen auch Bahnmitarbeiter rum. Ja. Da hat dann jemand mit 23 Pfunden oder so gelockt, ich hatte keinen Schraubenzieher dabei, weil da musste nämlich was auseinanderbauen und hat ihn einfach gelockt. Ja, das ist wirklich, also das ist eine dumme Angelegenheit. Ich lese gerade im Chat hier von Stellinger, ebenso Lockerlaubnis vom Owner gibt es auch nicht. Stimmt, ist genau das Gleiche, wobei ich das fast noch eher akzeptieren würde, aber auch seltsam finde. Ich glaube, ich habe es selber sogar mal irgendwann gemacht. Muss aber echt 10 Jahre her sein, keine Ahnung. Ich würde es heute auch nicht mehr machen. Wenn ich den Cache nicht finde und nicht unterschreiben kann, oder ich komme da nicht ran oder habe keinen Stift, was auch immer, wenn ich nicht unterschreiben kann, ist das halt kein Lock. Ist halt so, mein Gott. Du warst halt jung damals und brauchtest den Punkt. Ja, ich weiß gar nicht, das muss echt lange her sein. Ich habe es aber auch schon mal gemacht. Also, ja. Das gleiche Thema finde ich immer sehr schwierig, sind halt auch diese Teamlogs, ne? Weil theoretisch stehst du halt nicht drin. So, und wenn ich dann diese Log-Einträge dann lese online, wir waren mit dem und dem vor Ort und haben im Team so und so geloggt, dann kann sich doch jeder ranhängen, theoretisch. Ne? Finde ich ja, ein bisschen. Also ich finde das auch mal sehr seltsam, ob das jetzt so aufwendig wäre, die paar Namen da reinzuschreiben. Aber das ist was, wo ich eher noch denke, naja, gut, die vielleicht ist auch wirklich der gute Gedanke hinter, sie wollen halt das Logbuch schon, in Anführungszeichen, nicht so voll malen. Ja, aber Logbuch schon. Also oftmals gehen diese Teams doch eigentlich in Großgruppen mit, ich sag mal so 6, 8 Cachern los, ja, wenn es große Runden sind. So, wenn ich eine große Runde rauslege, ne, dann kann ich davon ausgehen, dass ich nicht nur alle 3 Jahre das Logbuch tausche, sondern alle 3 Monate. Das ist dann nun mal so. Ja, das stimmt, das stimmt. So, also ich weiß auch nicht, ich finde das immer so, ich finde es unhöflich, dass man sich nicht mal die Mühe macht, da kurz einen Namen reinzukritzeln, als ob das jetzt so schlimm wäre. Das ist bei den Stempelern genauso, wo sich die Stempelfarbe aber durchs ganze Logbuch verteilt, dann könnt ihr da nicht kurz euren Namen reinschreiben. Ist das wirklich so viel verlangt? Also Paradebeispiel, ich habe neulich Hilfe gebraucht bei einem Cache, weil ich den nicht finden konnte. Dann habe ich jemanden angeschrieben und der schrieb dann, ja, wir waren da im Team unterwegs. Und der ist hingegangen, hat ihn gefunden, ich kann es dir gar nicht sagen. Genau. Das heißt, der hat die Dose nicht mal gesehen, ne? So, ja, wobei darüber rege ich mich tatsächlich schon lange nicht mehr auf. Nee, aber das ist halt, eigentlich ist es dem Owner gegenüber nicht so fair. Ne? Ja. Das ist so. Naja. Also ihr wisst, wenn ihr locken wollt, nehmt den Pinsel mit und drückt euch in das Logbuch. Genau. Anders geht's nicht. Dann habe ich wieder einen gehabt bei OC, genau, der liegt auf Schweinesand, Nesssand. Der fiel mir vorher nie auf, weil ich den auf Ignore hatte bei GC. Hamburg Schweinesand, Nesssand ist so eine Insel mitten in der Elbe, die komplett Naturschutzgebiet ist. Und da habe ich tatsächlich mal, da ging es mir gar nicht drum, irgendwem was Böses zu tun, sondern mich interessiert, darf der da liegen? Also habe ich mich mal ans Amt gewendet. Erst hatte ich mich bei OC gewendet und gesagt, das kann doch nicht sein, das ist Naturschutzgebiet. Ja, die wollten dann aber auch nicht so richtig. Also der Support von OC ist da gut und schnell, aber man wird sich halt auch nicht immer einig. Das ist ja auch irgendwie nichts Verwerfliches. Das kann ja einfach mal passieren. Deswegen habe ich gedacht, gut, wende ich mich da mal hin und habe mal gefragt. Einfach für die, die es interessiert. Also es ist so, die Insel ist und bleibt Naturschutz und die werden euch auch gut in den Hintern treten, wenn ihr da im Prinzip erstmal einen Cache mitten drauf legt. Aber der Cache liegt in dem Bereich des Naturschutzgebietes, der für eine Anlandung zur Verfügung steht. Das heißt, man darf da mit dem Boot anlanden an einem einzigen Strand, an so einer ganz kleinen Stelle, und da darfst du dich bewegen. Nur ausschließlich dort. Man darf dort also den Strand betreten. Insofern sehen wir für den Cache keine wirklichen Probleme. Naturschutzbund. Nicht Naturschutzbund, sondern Abteilung, also Behörde für Umwelt- und Energieabteilung Naturschutz. Ah, das ist so eine kleine vorgelagerte Insel, ne? Ja, und die darfst du, da darfst du wirklich nicht rüberlaufen, aber du darfst an einer bestimmten Stelle anlanden und dich da in den Sand setzen, was immer der Sinn auch ist. Aber das ist halt so. Das ist tatsächlich auch so eingezeichnet in der Karte. Und ich war mir da nicht sicher, deswegen habe ich mal nachgefragt. Ich denke immer, Fragen kosten nichts, also macht man das mal. Und dafür mal hier so die ganz offizielle Info. Solange ihr da an diesem Anlandegebiet bleibt, dürft ihr da einen Cache legen. Wobei sich das jetzt natürlich erledigt hat, da liegt schon einer. Und 160 Meter weiter darfst du nicht. Aber der liegt ja bei OC, ne? Also. Ich glaube, das ist auch ein GC-Cache, den ich schon seit ewig auf Ignore habe. Also. Nee, ist nicht. Ich gucke gerade. Nicht? Der ist nur bei OC gelistet. Ah, okay. Oder Moment, ich guck mal. Aber wenn ihr da einen hinlegen wollt, nee, doch, GC doch, und so. Doch, der ist auch bei GC noch drauf. Ja, wollte ich gerade sagen, meine ich doch. Bedenkt immer eins, man kann alles bedosen, was erlaubt ist, keine Frage. Dorthin zu fahren ist lebensgefährlich. Ihr fahrt über die Fahrrinne. Punkt. Das ist nicht ohne. Ich kenne genug Leute, die unterschätzen das. Wenn da ein großer Pott vorbeikommt, dann seht ihr in eurem Ruderboot aber mehr als alt aus. Also wenn ihr schon hinfahrt, bitte, dann seid sicher, dass ihr mit eurem Boot umgehen könnt. Das ist nicht ohne. Elbe ist kein Kinderspielplatz. Ah, jetzt weiß ich auch, welche Insel das da ist. Also da, ja, genau, das ist nicht die Hauptfahrrinne, aber da auch da, wo du darüber musst, ist ja Nebenfahrrinne. Ja. Da fahren ordentliche Pötte. Ja. Das ist auch noch geteilt, diese Insel, die ist zur Hälfte Niedersachsen, wie ich lernen musste, und zur Hälfte Hamburg, aber in dem Fall war Hamburg zuständig. Stimmt, das ist die Hamburger Seite, ja. Ja. Ja. Weil der mich gleich fragte, ja, das machen die Niedersachsen, der wollte das nämlich auch nicht weiter. Aber er hat mir dann klar gesagt, nein, das ist dafür sind sie zuständig. Also die haben sich auch gekümmert, das kann man gar nicht anders sagen. Also das ging flott. Ja, aber es ist halt tatsächlich, man muss sich ganz oft fragen, muss man wirklich alles bedosen? Also, ja. Apropos OC-Support, da fällt mir ja noch eins zu ein. Mika haben wir zwar gerade hier, aber der war es gar nicht groß schuld. Meine Dosen waren zum großen Teil irgendwie gesperrt, die ich bei OC hatte. Eigentlich hatte ich die, glaube ich, sogar dicht gemacht. Ich weiß gar nicht so richtig, warum die gesperrt waren. Das kann ich jetzt gar nicht im Nachhinein so genau sagen, aber die waren gesperrt. Das war aber auch okay, weil die waren wirklich nicht mehr findbar. Und dann wollte ich die auf archiviert setzen. Einfach für mich, für die Optik, weißt du, dass sie auch rausfallen, dass ich auf einen Blick sehe, alles klar, da ist nichts gesperrt, sondern das sind alles alte Archivierte. Und am anderen Ende liegt doch auch noch ein Tradi. Ja, ich kümmere mich nicht drum. Wenn du den meldest, kannst du dich drauf verlassen, ist der weg. Also da hat er nämlich nichts zu suchen. Es gibt nur die eine Stelle. Schweinesand, definitiv nur eine Stelle erlaubt. Da bloß ich werde jetzt auch nicht petzen gehen, also um Gottes Willen. Support war ich noch. Ich konnte die irgendwie zum Teil selber dann auf archiviert setzen bei OC und einen nicht. Genau, ein oder zwei. Und dann hatte ich da den Support auch mal angeschrieben, weil, wie gesagt, für mich ist das eine optische Frage. Ich bin da irgendwie, da kommt so, glaube ich, meine autistischen Züge durch. Ich mag das, wenn die denn alle gleich sind. Und dann kommt zurück, ja, aber der ist vom Support, ja, aber der ist doch schon gesperrt, den brauchst du nicht archivieren. Das ist was mir so auf den Sack geht. Also, der kann die Frau gar nicht für, die war nett und überhaupt kein Vorwurf an den Support erstmal so. Mhm. Ne, die waren höflich, alles, da gibt's überhaupt kein Thema. Aber warum muss ich das diskutieren? Warum kann ich nicht sagen, ich möchte meinen Cache, den ich da einstelle, den möchte ich als archiviert haben. Warum muss ich das diskutieren? Deswegen mag ich manchmal Plattformen besser, wo ich bezahle. Weil da kann ich sagen, ja, einfach weil ich dafür bezahle und das mein Cache ist, weißt du? Und bei OC kann ich nichts sagen, weil da wieder irgendein Ehrenamtlicher sitzt, wo ich dann natürlich nicht so meckern kann. Finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe neulich ja auch einen Cache bei OC versucht zu veröffentlichen. Und ich muss mal sagen, es ist ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht ist man auch zu viel verwöhnt von GC oder man ist auf GC irgendwie, man ist es gewöhnt. Ne? Ja. Aber ich habe ihn dann irgendwie da, ich dachte, ich habe ihn veröffentlicht, habe ich aber nicht, weil ich irgendwie einen Haken nicht gedrückt habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Cache jetzt nach 3 Wochen, die Stelle ist verbrannt, den haben sie geklaut, da habe ich gedacht, okay, dann halt nicht. Ja. Jetzt kriege ich den, aber weil der noch nicht veröffentlicht ist bei OC, auch nicht archiviert. Das heißt, ich muss ihn da wahrscheinlich jetzt erstmal einmal veröffentlichen, um ihn dann zu archivieren. Ja. Was ist denn das für eine Kacke? Kannst du nicht einfach einen Knopf geben, wo ich dann sage... Ich lese ja gerade im Chat, dass ich also angeblich Unsinn fasel. Nee, ich fasel keinen Unsinn. Ich wollte diesen uralten Cache vom 25. Mai 2009, der steht auf gesperrt und versteckt, auf archiviert haben, damit ich da die gleichen Icons habe. Dann ist das für mich einfach übersichtlicher in dieser eh schon nicht so ganz übersichtlichen Seite. Und da wurde nicht gemacht, sondern ich kriegte als Antwort, wer nicht nötig ist, er gesperrt. So einfach ist das. Das hat mit Unsinn reden oder Faseln sowieso. Also Faseln schon mal gar nicht und auch Unsinn reden tue ich doch nicht, sondern das ist einfach das, was mir da passiert ist. So einfach ist das. So. Ja, ja also das gesperrte Verstecknummer, okay. Also da habe ich halt, ich komme mit der Seite nicht so gut klar. Vielleicht muss ich mich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen oder so, aber ich finde das ein bisschen... fand ich ein bisschen umständlich, vielleicht muss ich da auch nochmal den Support anschreiben, dass sie den einfach archivieren oder so. Aber das ist halt, warum kann ich nicht selbst hier auf archivieren klicken? Das habe ich ja auch nicht verstanden. Auch jetzt, wenn er schreibt, gesperrt und versteckt machen wir nur das Urheberrechtsproblem oder Verletzung der Nutzungsbedingungen. Ist doch bei denen wo soll denn da was verletzt worden sein? Also sorry, aber das ist ja schon sehr seltsam. Also der hieß Seelenruhe und ich gucke selber gerade mal drauf. Ja, wüsste ich nicht, was da jetzt gegen irgendwas verstoßen sollte. Also kann ja so sein, nichts ändert sich daran, dass ich einfach den archivieren wollte und das nicht mal durfte. Also das finde ich sehr komisch. Ja, vielleicht kannst du das ja nochmal weiterleiten, vielleicht kann er sich ja mal darum kümmern. Ja. Ja, jetzt lassen wir den da so stehen. Ich mache jetzt meine Dosen da, verstecke ich zu Ende bei Open Caching. Dann lege ich das sowieso wieder alleine, weil die Erlebnisse, die ich da jetzt hatte beim Testen, sind einfach, dass man das hier nicht benutzen kann. Also das geht nicht um die Plattform, die hat aber überhaupt kein Problem, die funktioniert ja. Aber die Caches, die ich da vor Ort finde, das ist alles für mich so, ja, wie gesagt, ich werde nicht mit Betttüchern durch Hamburg fahren und irgendwo rumwedeln. Das will ich alles nicht. Also, ja. Gut, aber man kann die Plattform ja benutzen, sie funktioniert, soweit ist es also schon mal vorhanden. Und da kann man auch neue Caches publishen, was ja bei der berühmten größeren Plattform nicht geht. Warum, weiß man immer noch nicht. Vielleicht wird es doch nochmal irgendwann begründet. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass da noch irgendwas kommt. Ich denke auch nicht. Vielleicht sollten wir mal was ergründen, ne, statt begründen. Ja, ich würde auch sagen, das andere lassen wir wieder aus. Ja, wir haben nämlich hier im Sendungsplan einen Evergreen drin. Seit Sendung 1 steht da nämlich ein Thema drin, wo wir immer sagen, ah, das können wir mal reinstreuen, aber nicht. Das ist, wenn wir mal keine anderen Themen haben. Wir verraten aber nicht, welches. Das bleibt unser großes Geheimnis. Genau. Irgendwann wird's kommen. Ja, der Gründel hat mal wieder gegründelt. Der hat nämlich aktualisiert seine Übersicht Karten fürs Garmin GPS. Und ich weiß, dass das schon einige interessiert. Mich selber nämlich auch immer. Ich war das ist auch gut gemacht, muss man sagen. Ja, schön übersichtlich. Absolut. Ich war nämlich letztens selber unterwegs und war da wieder mal sehr enttäuscht von meinem GPS 62S, dass ich einfach mal direkt daneben das Handy gehalten hat. Und während ich bei dem Handy gut gucken konnte, da war so eine Bundesstraße und da konntest du zu Fuß nicht rüber. Und der Übergang war wirklich kompliziert. Das war so lauter in Schleifen, konntest du schon darüber, aber es war echt nicht so auf den ersten Blick zu erkennen. Mhm. Und auf der Handykarte war das top zu sehen und auf der Garmin-Karte überhaupt nicht. Und deswegen, wer also mal wirklich wissen will, wie das aussieht, geht auf den Gründel, verlinken wir wie immer. Da ist eine schöne Übersicht, wie die Karten nachher auf dem Garmin zu erkennen sind. Das heißt, man kann sich dann wunderbar entscheiden, welche Karte man nimmt. Jetzt muss ich nochmal eben zurück, weil Mika gerade schreibt, der wurde von dir gemeldet mit der Aussage, der ist nicht von mir. Ja, dann frage ich mich, wieso er immer noch in meinem Account erscheint. Also passt alles hin und vorne nicht. Also vielleicht ist er ja nicht von mir, weiß ich nicht. Aber dann ist es noch merkwürdiger. Ja, ich würde sagen. Ach genau, ich habe den irgendwann gefunden. Und dann war es plötzlich meiner. Das ist auch schon seltsam. Da will ich jetzt nicht weiter auf die Qualität da eingehen. Aber vielleicht hast du GC-Prop benutzt. Ja, mach ja sein. Aber verstehe ich nicht. Wenn das nicht meiner ist, wieso erscheint er dann bei mir? Und steht auch noch Seelenruhe von Debody. Also so richtig passt das alles nicht zusammen. Das ist aber komisch. Also, na gut. Ja, ich gucke gerade. Den gibt es auch noch bei geocaching.com. Da gehört er wem völlig anders. Ah, stimmt, dann habe ich den damals deswegen gemeldet. Dann frage ich mich wiederum. Warum gehört er dir? Ne? Nee, schieb das nicht auf OC. Ich soll das also nicht auf OC schieben, dass mir ein Cache zugeordnet ist, der mir nicht gehört. Wer ist denn da sonst schuld dran? Ich? Jetzt wird's ja noch alberner. Also jetzt kommt das Gefasel, wirklich. Ich glaube. Ja, jetzt schreibe ich wirklich, ich bin schuld. Also wir nehmen den jetzt mal. Es geht um den Cache, der heißt Seelenruhe. SEE-LENRUHE. Das ist die Open Caching. Wo steht denn das wieder? Da. OCA 933. Und jetzt, weil ich irgendein Tool falsch bedient habe, ist der jetzt mir zugeordnet. Geil. Aber ich kann ihn nicht angucken. Nee, also. Wieso kannst du den nicht angucken? Weil der gesperrt ist? Weil wir versucht, die Seite zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten. Blablabla. Das ist ja noch geil. Nee, da scheinen die Datenbank ja alle erste Seite zu sein. Und ich, weil ich ein Tool falsch bedient habe. Entschuldigung, aber ich kann diese Seite nicht sehen. Ja, okay. Wie gesagt, weil ich ein Tool falsch bedient habe, kann ich. Ist das jetzt mir zugeordnet? Wie geil ist das denn? Tatsächlich, ja, der gehört jetzt mir. Also ich habe jetzt einen Cache, der mir gehört, der unter meinem Account steht, aber der gar nicht mir gehört. Und da, schuld daran bin ich, weil ich ein Tool benutzt habe. Ja, Mika, das haben wir verstanden, dass ich die nicht sehen kann. Ich wollte sie auch nur mal testen. Ja, aber ist der auch für alle, außer dem Owner und dem Support, weg. Ja, und warum ist der nicht bei mir auch weg? Ich möchte ihn nicht in meiner Liste haben. Also. Aber das ist ja, aber wie kannst, also jetzt so vom Ansatz her, jetzt unabhängig, ob es jetzt OC oder wenn es auch auf GC passiert wäre, wie kann es denn sein, dass ein Tool, was man vielleicht falsch bedient, einen Cache quasi eine Adoption verursachen kann? Ja, das verstehe ich auch nicht. Es ist aber deiner, du hast ihn gepublished. Nee, ich habe den ganz bestimmt nicht gepublished. Okay. Ja, also, und selbst wenn, ich kann ihn nicht archivieren, nix, ich verstehe das alles nicht. Das ist für mich auch kein, also, sonst finde ich die top, aber an der Stelle sehe ich da. Leider schreibt gerade, ich bin lost, könnte das PHPN-Regel, das ist vielleicht tatsächlich. Da hat er auch recht, wir ignorieren ihn einfach, ganz ehrlich, ich werde Open Caching komplett ignorieren, das ist einfacher. Ich kann diesen anderen Podcaster, der eine halbe Stunde gemeckert hat, langsam verstehen. Ich habe keinen Bock auf so einen Kinderkack da, wenn ich nicht mal meine eigenen Caches da rauskriegen kann. Denn ist das halt so, macht man weiter. Ihr werdet schon noch irgendwelche Cacher finden, die da bei euch weitermachen. Mich jedenfalls nicht. So, ja. Wir gehen jetzt weiter. Der Gründel, den hatten wir gerade. Genau. Das dann war mir durch Zufall aufgefallen. Es gibt die Seite geobasisdaten.niedersachsen.de. Das ist irgendwie das Katasteramt Niedersachsen Online. Ja, keine Ahnung, wer da was mit anfangen kann. Ich nicht. Aber ich dachte mir, das könnte immer, es gibt ja immer Leute, die sowas speziell suchen, weißt du, und dann vielleicht, dass sie es durch Zufall mitkriegen, wollte ich es hier zumindest mal. Das ist, ja, das ist aber dahingehend zum Beispiel, da gibt es, richtig, Captain Krieg schon beschreibt das, da gibt es schöne Karten. Ja. Das ist auch ganz gut, um zu gucken, wo sind eigentlich Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete. Es gibt halt auch alte Karten, genau. Also wer sich ein bisschen so interessiert für Geologie und so oder Topografie, der ist da gut aufgehoben. Es gibt auch zum Beispiel alte Satellitenbilder. Ne? Du kannst so durchblättern, alle 2 Jahre neue Satellitenbilder, Luftaufnahmen. Ist manchmal ganz interessant, aber vor allen Dingen kannst du halt auch gucken, wo Schutzgebiete sind, um Cache zu legen zum Beispiel. Kriegt man die auch aufs Gerät drauf? Ich glaube, das schwierig, ne? Weiß ich nicht. Aber es ist halt zum Online-Gucken tatsächlich mal gut, finde ich so. Also die haben relativ viel freigegeben. Das finde ich schon ganz komfortabel. Ja, muss ich mir mal angucken. Das ist ja schräg. Ah ja, auf jeden Fall, wer die benutzen will, wir haben sie mal genannt, deswegen haben wir sie hier unter Tipp stehen. Wir sind schon bei unseren Tipps, das geht schon aufs Ende zu. Und dann, ich muss einfach nochmal, ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, wer das will, kann sich das im Blog mal raussuchen. Zorge im Harz empfehle ich einfach mal als schönen Urlaubsort. Der ist wirklich einfach schön. Also die Bilder, die ich gesehen hatte, das war es sehenswert, ja, definitiv. Ja, wir hatten ja letztes Mal auch, glaube ich, 2, 3 Caches da als Empfehlung schon drin und also der Ort selber. Das ist einfach schön. Da kann ich nur jedem empfehlen, wenn er was sucht, hinzufahren. Ansonsten ist es immer schön auf dem Wilseter Berg. Ne? Manche unserer Hörer glauben nicht, dass es ein Berg ist, ne? Aber es ist ein Berg. Ein großer Berg. Berg. Den sieht man schon aus, also selbst auf der Autobahn ist er ausgeschildert. So. Genau. Dann haben wir unsere Cash-Empfehlung. Genau. Da kamen wir wirklich diesmal welche dazu. Warte, was kann ich jetzt hier? Du hast die Cash-Empfehlung so geflutet, dass ich gesagt habe, ich mache nur einen, den anderen bewahre ich mir schon mal fürs nächste Mal auf. Ja, das ist einfach zu viel. Ja, es kam, also in den letzten Tagen kam so richtig was dazu. Ich musste gerade mal gucken auf den letzten, den du hier hast, aber der ist von heute, ne? Der ist von heute, ja. Also gestern habe ich die erst gemacht. Die heißen alle immer Solo für Sokolov und dann irgendeinen Titel dahinter. Ich habe hier mal als ein Beispiel GC6EVH7, also GC6EVH7. Also, spoilern wollen wir ja nicht, ich muss erst mal überlegen, wie ich das machen soll. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe da eine Liste für gemacht. Jetzt muss ich mal online eben gehen. Ich habe wieder die Listen benutzt, die ich ja doch gar nicht so schlecht finde für solche Sachen. Ah, ich denke da mal jedes Mal nicht dran. Ich will auch mal ab und zu Listen machen und eigentlich entflieht mir das immer. Ja, und die sind teilweise wirklich gut. Deswegen will ich die gerade mal raussuchen, wie die hier heißt. Genau, hier habe ich sie. Die heißt auch Sokolov von mir. Und da gibt es ja auch meistens so einen Link für. Genau, wer die Liste sucht, das ist BM7V6ZW. BM7V6ZW, da sind die alle drauf. Das sind 12 Stück, 11 Mystery und ein Where I Go. Und ich habe, mir fehlen noch 4 Stück, den Rest habe ich schon gemacht. Ja, über die Rätsel kann ich nicht viel sagen, wie ihr euch vorstellen könnt, weil ich die nicht gelöst habe. Die sind mir so zugelaufen. Aber das macht überhaupt nicht, die Finals sind so geil bei den Dingern. Ich weiß gar nicht, doch, kann ich mir wenigstens so grob beschreiben, da verrate ich dann wenigstens nicht zu viel. Den haben wir hier im Pad, den lese ich jetzt nicht einzeln vor, sondern das ist einer von den 12. Das ist ein mechanischer Donkey Kong. Also, wer Donkey Kong kennt, also aus meiner Kindheit ist er, da bin ich damit aufgewachsen fast, grandios. Also du musst wirklich die Kugel rollen und den Donkey Kong, also Wahnsinn. Mir machen Basteleien sonst keinen so Spaß. Und obwohl man da auch eine Weile für braucht, ist es aber so, dass man ihn machen kann. Der ist so geil, das ist gar nicht zu beschreiben. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich ist das ja sowas, was wir beide nicht so mögen. Ne? Also ja, aber der, glaub mir, und nimm dein Kind mit, das wirst du nicht mehr davon wegkriegen. Na, okay. Ernsthaft, das ist grandios. Alle 12, also alle, wie gesagt, 4 fehlen mir jetzt noch, aber alle, die ich bis jetzt davon gemacht habe, die Finals die sind göttlich. Ja, die Frage ist tatsächlich, ist die Ownerin im Listing zu sehen? Owner, das Owner. Ja, aber da ist ein Foto von der Ownerin. Also, Nein, das ist, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, das ist seine Frau. Ah, okay. Er ist Technologist, den kenne ich auch, der ist in Stade recht bekannt, der hat ja auch andere, die ich hier schon empfohlen habe, gemacht. Aber die Dinger sind, das ist vom Feinsten, wirklich. Ach, also das ist ja noch vor Stade hier, Agatenburg. Ja. Und die sind alle lösbar, also selbst für mich, das ist zum Beispiel ein gutes Zeichen, die sind grandios, also wirklich. Also guckt euch auch die Fundstatistik, die Favoritenstatistik an, werdet ihr sehen, die Dinger sind einfach der Hammer. Die Rätsel weiß ich nicht, kann ich zu sagen, aber die Finals sind der Hammer, also wirklich wahr. Ich mache sonst mittlerweile keine Mysteries mehr, selbst wenn die gut sind. Aber bei dem wusste ich, die will ich machen. Die sind ja auch schon alt, ne? Die sind schon 5 Jahre alt. Also. Ja, ich mache mir normal auch nicht mal mehr die Mühe, mir für Mysteries die Koordinaten zu holen, obwohl das kein Problem wäre. Aber bei denen wusste ich, die will ich irgendwann machen, weil der Typ ist der also ich weiß gar nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Also von wem hast du denn die Koordinaten? Ach Mensch, leider, das ist kennt man doch, da fährt ein LKW. Quellenschutz, ne? Da redet man nicht. Ja, die sind also wirklich, würde ich jedem nur ans Herz legen. Und Stellinger fragt gerade, hast du den AR-Cache gemacht? Nee, wollte ich heute, aber man muss am Anfang einen QR-Code scannen und den habe ich nicht gefunden. Das heißt, ich werde mir den jetzt zu Hause ausdrucken, weil der ist im Listing vorhanden und werde dann nochmal vor Ort wahrscheinlich sogar dieses Wochenende mit Heike den zusammen machen, weil ich eben gelesen habe, dass der Final da auch grandios sein muss. Um das mal zu erläutern, er hat auch einen, könnt ihr ja über den Owner dann auch schnell finden, er hat auch einen AR-Cache, also Augmented Reality, der ist irgendwie grandfasert, steht auch drinnen, also Groundspeak hat gesagt, nö, den durfte er damals mal ausprobieren und deswegen darf der bestehen bleiben. Das ist GC7WF34. Der AR? Ja, AR-Bandkollegen, ne? Ja, genau. Ja. Da musst du im Prinzip was scannen und dann musst du so eine App auf deinem Handy haben und dann wird das wohl irgendwie, ich weiß nicht, was dann da passiert. Also ich wollte es heute machen, aber ging dann nicht. Werde den auch mit Heike wahrscheinlich sogar am Wochenende machen, mal gucken. Ah, okay. Der soll also auch ganz fantastisch sein. Also du merkst, der experimentiert gerne, er bastelt gerne und seine Basteleien sind aber im Gegensatz zu vielen anderen halt so, dass die selbst der Dümmste, so wie ich, noch hinkriegt. Also ich stehe davor, lese seine Anleitung und verstehe, was ich machen soll. Ja, ich glaube, der hat mal auch hier, der muss mal hier bei der Bundeswehr gewesen sein oder so, in der Gegend. Dem habe ich auch mal hier so 2, 3 gemacht, die waren auch mal gut. Ja, wie gesagt, gerade auch du mit deinem Kleinen, ne? Dein Kleiner wird leuchtende Augen haben, vom ersten bis zum letzten, ehrlich. Ja, aber oftmals hat er eher feuchte Augen, weil er nicht tauschen kann, aber. Ja, das ist, seine Dosen sind zwar nicht klein und da passt auch was rein, aber da lebst du wirklich von denen, wie gesagt, also mechanischer Donkey Kong, alleine der Gedanke. Ja, das ist schon geil. Das muss man erstmal bauen, sowas. Also, wie geil ist das? Also, grandios. Also, wirklich, wirklich macht Spaß. Ja, da muss ich mich mal ransetzen und die Koordinaten rätseln. Ja, mail mal, denn wenn ich dran denke, dann. Ich weiß gar nicht, ob ich alle habe. Ich muss mal gucken. Also wir finden eine Möglichkeit. Vielleicht solltest du die Rätsel auch tatsächlich mal selber machen, weil du bist ja noch einer, der gerne rätselt. Und ich glaube, die sind gar nicht so schlimm. Ja, ich gucke mir das mal an. Wenn ich Probleme habe, weiß ich ja, wen. Ja, genau. Dass ich den ohne anschreiben kann. Dann können wir beim nächsten Mal noch drüber konferieren, wie die Rätsel sind. Das wäre gar nicht schlecht. Könnten wir das nochmal beim nächsten Mal mit reinnehmen. Ja, stimmt. Das ist mal eine gute Idee. Weil das interessiert ja doch viele. Also. Dann bist du dran. Genau, dann habe ich an diesem Wochenende eine schöne Runde gemacht, und zwar die Märchenstunde bei Pferden an der Aller. Das ist zum Beispiel GC86PB7. GC86PB7. Ja. Das ist, ist eine schöne Runde im Wald neben dem Magic Park in Pferden. Da sind es hier in diesem Fall 9 Trattis plus ein Bonus. Es gibt nebenan auch noch. Halt ganz kurz. Da findet ihr auch unter BM7V707. BM7V707. Ich hatte nämlich gesehen, dass du den reingepackt hast und habe daraus mal eine Liste gemacht. Also das wäre dann wieder eine Liste, wo alle drauf sind. Genau, und da ist auch, das ist ein Waldstück, ein schönes Waldstück. Also landschaftlich schön. Es ist im Moment, wie gesagt, auch ein bisschen mehr los da. Aber wer gerne angelt, es ist da eine Angelrunde in der Nähe noch. Das ist die Butterfly-Runde. Und es gibt noch eine Halloween-Nightmare-Runde mit 5 Tradis. Und ich glaube, die Butterflies sind 10 oder so. Also da kann man einen guten Tag mal verbringen. Und wie gesagt, landschaftlich schön. Nur zu empfehlen. Ja, muss ich mir erstmal markieren, weil für mich ist das ja immer. Muss ich mir mal eben hier auf. Ich suche ja immer mit. Es ist halt für auch kinderwagentauglich. Das ist für uns immer das Problem. Die Lütte sitzt halt noch gerne so in ihrem Buggy drin und das geht da tatsächlich auch. Also wirklich, und wie gesagt, die Cache ist halt eine Märchenstunde, ist halt jeder Cache ein anderes Märchen. Hm. Ganz nett gemacht, schön gemacht, lohnt sich. Ich sehe gerade über dem Chat. Ja, Mika, dann habe ich den versehentlich selber eingestellt. Mach mal sein, dass das mit dem Tool so passieren konnte, was ich immer noch komisch finde. Aber selbst wenn das so ist, war es jetzt so schlimm, den da rauszukriegen oder den zu archivieren, aber mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Aber lass mal, wir müssen ja nicht 15 Stunden über Support diskutieren. Ich halte da nichts von, wenn das nicht mal sowas möglich ist und dann ist man halt unterschiedlicher Meinung, kann ja passieren. Ich habe auch nicht gesagt, dass keiner zur OC gehen soll. Ich sag nur, ich habe da auch keine große Lust mehr zu. So, jetzt sind wir damit durch. Den wollte ich mir mal eben merken hier. Deinen. Bevor ich das vergesse. Zack. Jetzt habe ich den auch. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch den kurz... ja, GC875871 heißt er. Der ist einfach geil. Also ein bisschen unglücklich im Listing ist, dass man das Gefühl bekommen kann, dass man Wasser mitbringen müsste. Das steht da so ein bisschen so drin. Wenn alles vor Ort ist, was dahin gehört, braucht man das nicht. Den kann also jeder so machen. Und ich fand den grandios. Der hat so ein... Das ist eigentlich... Der lebt von dem, was man machen muss, kann ich jetzt aber schlecht beschreiben. Aber man hilft damit, einen Obstbaum zu pflanzen. Und ist cool. Okay. Man wird... So ein bisschen veralbert, aber nur ein bisschen. Und zwar so, dass es echt witzig ist. Also das ist einfach cool. Macht den einfach, dann wisst ihr, was ich meine. Und ihr macht den, während ihr den Nordfahrt macht. Da habe ich wieder eine Liste für. BM7TYWM. BM7TYWM. Das sind 3, 6, 7. Ich muss mal draufklicken. Ich glaube, 7 Multis waren es. Genau, es ist ein, ich nenne es mal Außenmulti und 6 Innenmultis und ein Bonus. Das heißt, du läufst den Außenmulti ab und nimmst die Innen mit. Ja, also der Außenmulti hat 15 Kilometer und du musst Bilder zuordnen, wie man das so kennt. Und wenn du dann sowieso den Außenmulti machst, dann hast du alle Bilder zugeordnet, die du auch in den Innenmultis bräuchtest. Das heißt, die Innenmultis könnte man auch einzeln machen, dann bräuchte man halt nur 3 Bilder zuordnen oder so. Ah, okay. Also, und wenn man aber den Außenmulti macht, erledigt man die Innenmultis sozusagen automatisch mit. Ja. Warte mal, eben da irgendein Link soll falsch sein? Ja, ich glaube auch, dass der etwas falsch ist. Sagt mir gleich mal, welchen ihr vermisst, den gucke ich nochmal. Also die Innenmultis ist sozusagen, wenn man in Außenmulti läuft, sind die mit erledigt, genau wie dann der Bonus. Das ist auch das Sinnvollste. So würde ich es machen. Tolle Gegend. Die Innencaches wirklich auch mal, was ich schön fand, so ein bisschen mit Anspruch. Wo du also auch mal ein Stück klettern musst oder so. Und so im Bereich 3,5, T3,5, 4. Ja, ich habe das Foto gesehen, das ist ja schon sehr 4. Ne? Der eine einzige ist wirklich dabei, ja. Da musst du schon ein bisschen mehr klettern. Also nicht mal mehr klettern, das Klettern war gar nicht so schlimm. Der Einstieg war relativ hoch. Also wenn da irgendwie Ellie kommt oder so, das kann nicht funktionieren. Na gut, Ellie hat nur immer ein Seil dabei, ne? Also, weil irgendwelchen Caches kaputt macht. Nee, also, aber insgesamt wirklich, also sehr, sehr schöne Runde. Wer gerne wandert, das ist schon Voraussetzung natürlich, für den ist das ein Top. Und die Ecke da in den Nordfahrten ist sowieso eigentlich eine ganz schöne Ecke. Man hat ein bisschen Heide, man hat Würmemarsch und so, das ist schon schön. Und auch erstaunlicherweise, trotz der tollen Gegend, relativ wenig los. Ja, das ist Schesel, die Ecke ist halt am Arsch der Welt für viele, ja. Ne? Da, wenn nicht Hurricane ist, ist da keiner, ne? Genau, aber es ist trotzdem fast so schön wie die Heide selber. Also muss ich auch sagen, war sehr, wir haben dann einen langen Tag verbracht, wir waren glaube ich 5 Stunden unterwegs, da muss man auch nochmal rechnen, dann haben wir auch nicht so beeilt, haben viel Pause gemacht, war aber toll, also hat sich richtig gelohnt. Deswegen habe ich auch gedacht, weil ich ja gesehen habe, dass sie morgens losgegangen sind, okay, 15 Kilometer, dachte ich, dann sind sie irgendwann durch und habe ich angefangen zu twittern auf dem Account und kam ein bisschen durcheinander. Die sind doch nicht fertig, das gibt's ja nicht. Ne? Nee, wir haben auch echt lange gebraucht, ja. Wir sind, weiß ich auch nicht, wir waren nicht so schnell und wir hatten den, aber es war auch viel Sonne den Tag. Ich muss sagen, die Sonne macht im Moment auch irgendwie schon mal zu schaffen und so. Ja, das stimmt. Wir hat schon ganz gut Kraft, ne? Ja. Nee, war aber, also würde ich empfehlen. Und als letzten, den habe ich heute noch gemacht, das ist so eine kleine Empfehlung, GC8BT77, also GC8BT77, ist Schesel jetzt innerhalb des HVV-Bereichs? Oh, das weiß ich nicht. Ja, ist es. Na dann, sieh zu. Ist das Kunst oder kann das weg, hieß der? Also erstmal ist die Location was Besonderes, weil das liest man eigentlich schon im Text ganz gut. Hm. Das kann man sich anhand des Textes auch schon denken. Man ist unterhalb der Autobahn, da geht es steil hoch, aber man kann eine Treppe hochlaufen, also bequem. Es geht um Graffiti und oben muss man tatsächlich sogar nochmal klettern. Also der Cache hat so alles. Also das ist irgendwie rundherum passt das. Ich wollte gerade sagen, unter der Autobahn hatte ich da auch mal irgendwas. Gab es nicht unter dem Elbtunnel was? Am Anfang vom Elbtunnel, wo man noch reingehen konnte? Ja, aber ich weiß nicht, ob du da heute noch hinkommst, weil da am Elbtunnel wird so viel gebaut, weil sie ja das verbreitern. Ich glaube, da wird es eher schwierig. Ich gucke auch gerade mal. Ich glaube, den Cache gibt es nicht mehr. Weil gerade taucht er irgendwie nicht mehr auf. Ach stimmt, Interceptor schreibt gerade, kleine Cacher benötigen vielleicht ein Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Bandschlinge. Nee, man muss sich einfach nur trauen, an so einem Rohr hochzuklettern. Also das ist gar nicht so schlimm. Also es ist eine Kombination aus irgendwie skurriler Gegend. Da hoch ist auch, hat so ein bisschen was von Pyramide und noch Klettern. Also es ist so irgendwie ein schönes Gemisch von Cache. Also mir hat er gut gefallen. Das ist ja immer so, ich finde sowieso solche Locations, wo du dann mal da bist, wo sonst keiner hingeht, irgendwie ja, ganz cool. Ja, also da kommen unten schon eine Menge tatsächlich Wanderer und so vorbei, aber da oben läuft kaum einer hoch und das ist aber irgendwie schräg, so die Ecke. Das ist so die ist sexy, so eine Ecke, immer. Ja, dann sind wir mit den Empfehlungen durch, ne? Ist das Pad leer? Ja. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben es wieder geschafft, nicht unter 2 Stunden zu bleiben. Ne? Ach ja, 2:20 schon wieder. Ja, es ist halt das Problem. Naja, wir haben jetzt auch wieder alles und jeden beschimpft. Und wir müssen die Hörer irgendwie abbauen. ich muss sagen, es ist wirklich, also jetzt habe ich letztendlich mal wieder geguckt nach einer ganzen Weile hier auf unserem Podseed, wo wir ja immer gucken können, was wir so an Hörern. Finde ich ja mal ein bisschen schade, dass wir die einzigen sind. Nicht wegen Schwanzvergleich, sondern hätte mich einfach mal interessiert, wie das bei anderen Podcasts so aussieht, aber da gibt's ja halt nichts. Und wir sind so, ja, ist irgendwie bei 500, 550 so, ist so nach einem Monat das Ende erreicht. Das geht danach immer noch langsam ein bisschen weiter, aber so 500 Hörer scheint mir so im Moment unser Satz zu sein. Aber ich weiß zum Beispiel, auf dem Event, auf dem Weserberg hatte ich mit Kurt drüber gesprochen, der sagte dann, Mensch, ihr habt doch noch gar keine neuen Folgen. Ich sage, Kurt, alle 4 Wochen. Und da hatte irgendwie sein RSS-Feed funktionierte irgendwie nicht oder sein Podcatcher, den er hatte da. Ah. Da hat er mich reingeguckt, vor Ort noch und sagte, oh, tatsächlich, jetzt macht's jetzt den Ding. Also, vielleicht, ja, der hakt ja am Anfang mal, da musste man scheinbar neu abonnieren, aber ja, ich glaube, das ist einfach mittlerweile weniger Cacher auch geworden sind, oder wir sind ja, scheiße geworden, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Also 500 Leute finde ich immer noch, kann ich also sehr gut mitleben. Nee, ich glaube auch, das ist halt auch so ein bisschen, die Cacher-Community an sich ist auch vielleicht so ein bisschen, hat sich ein bisschen gewandelt auch, ne? Dass dann vielleicht Podcasts nicht so interessant sind, sondern die ziehen dann halt ab und zu mal los, locken sich dann irgendwo ein mit einem neuen Account und nach mir die Sintflut. Also das ist auch das Problem, was ich im Moment so mit den ganzen neuen Cachern sehe. Ne? Du merkst halt auch so ein bisschen, die achten auch nicht darauf, was, wie man sich verhalten soll eigentlich. Ne? Ich meine, das ist kein geheimes Hobby mehr, aber man soll ja trotzdem, wenn jetzt jemand guckt, ja nicht unbedingt irgendwie einen Cache heben. Das ist denen scheißegal. Ne? Also ich habe jetzt auch im Vorbeifahren schon 2 Leute gesehen, wo ich dachte, okay, euch ist auch scheißegal, ob jetzt einer gerade im Auto steht oder so. Ne? Also glaube ich, das ist so, diese Kultur ist ein bisschen anders geworden. Ne? Früher hast du die eingefleischten Technik-Fans gehabt und so. Das ist gerade echt vorbei. Aber immerhin haben wir eine Folge, sehe ich gerade, tatsächlich sogar schon über 1000, die 6er-Folge. Siehst du, haben wir da besonders, waren wir da besonders lieb? Ich weiß gar nicht. Nee, das war die, wo wir, glaube ich, über Holger gesprochen haben und wie das immer so ist, das Elend sieht am meisten. Die meisten Kommentare kamen ja auch zu dem Nordkorea-Beitrag. Ne? Oh, da war ja auch wohl eine. Also spannende Themen sind immer natürlich Pöbeln geht auch immer gut, aber das wollen wir eigentlich gar nicht so extrem viel sagen. Kleiner Schreibzeit, Anzahl Hörer und Anzahl Downloads vom Yeti. Ja, ich glaube, bei den 500 werde ich so irgendwo bei 480, 470 sein. Ne? Ja, das ist aber schwierig. Müsstest du dich jedes Mal neu anmelden, weil die IP ja geprüft wird. Also ich glaube, die wissen davon. Also das muss ich dazu sagen. Ich weiß natürlich, ich verlasse mich da echt blind auf diese Leute da vom Chaos Computer Club, die uns das angeboten haben. Oder die bieten das ja allgemein an, dass die wissen, was sie tun. Ich habe keine Ahnung, inwieweit diese Zahlen jetzt irgendwie stimmen. Ja, was ich schon mal sagte irgendwann, ne? Was ich mich so frage, sind das wirklich Leute, die den runterladen, die da reinhören? Ne? Also hören die. Nee, komplett? das kannst du auf Podseed mal nachgucken, welcher gestreamt wurde, mit was und so. Das ist relativ genau. Ich glaube, das unterscheiden die zwischen Streaming und Download und so. Ah, okay. Ja, irgendwie unterscheiden die da irgendwas. Also ich finde es jetzt auch, so mittelwichtig. Also ich finde aber 500 Hörer ist schon schön, das freut mich. Ja, finde ich auch. Also ich würde es auch für 50 Hörer machen. Ne? Ich mache ja, auf für jeden Geld Fall. Eigentlich alles. Ne? Also ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, unser Aufwand hält sich ja nur auch in Grenzen. Also, ja. Ich gucke gerade bei Spotify, wenn wir jetzt schon gerade so bei Zahlen sind. Wir sind jetzt schon beim Ausklingen, also wer jetzt aus dem Chat schon rausgeht, sind wir nicht böse drum, kann ich verstehen. Also es ist jetzt eher mehr so, ich gucke gerade mal, wir sind auch bei Spotify, ja. Das verstehe ich immer gar nicht. Da steht denn All Time, 560 Starts, 430 Streams, wo da der Unterschied ist, und 42 Listener. Ich weiß aber auch nicht, ob die jetzt extra gezählt werden, also ob Spotify sich das einmal von uns holt und dann bereitstellt oder ob das, ob das komplett ist, also ja, ob das extra zählt, ob ich das dazu rechnen müsste. Keine Ahnung. Aber es ist interessant, der Interceptor hat ja gerade so einen Link geschickt und dann siehst du halt ja zum Beispiel auch, mit welchen Apps und wie es ja, gehört. Ja, ja, ne? Das ist ja echt. Du Witzpille, das ist der Link von unserer Homepage. Ja, ich bin doch nicht so der Statistiker, ne? Das ist aber auf der Homepage verlinkt. Also ich war immer dafür, dass jeder gucken kann, was wir an Downloads haben. Ja, ja. Deswegen hatte ich das darauf geschmissen. Und die machen das für uns da, weil die wissen eher, glaube ich, wie man das auswertet als ich. Weil du musst ja auch Abbrüche und so. Ich habe das selbst auch mal ausgewertet. Da habe ich gedacht, wir hatten irgendwann mal beim Giga in München 22, das war damals so geil, da hatten wir irgendwie 22.000 Abrufe. Boah. Und ich sage, das kann er nicht angehen, finde ich ja riesig und so. Hm. Und es dauerte nicht lange. Und Hatti, der ja auch damals gepodcastet hat, ja, das haben wir auch so in etwa. Und mir fiel dann auf, ach so, nee, da sind Abbrüche alles bei. Ich hatte einfach keine Ahnung, hatte viel zu hoch angesetzt, weißt du. Wirklich hatten wir gerade so 2000 Abrufe. Aber Hatti hatte das auch alles. Ach, ich fand das herrlich, das war eine schöne Zeit. War auch schon lange her, ne? Ja. Junge. Ja, wie gesagt, ich kannte mich da überhaupt nicht mit aus und wusste auch nicht, wie man das auswertet. Ich weiß das auch bis heute nicht so richtig. Also, eigentlich ist mir das. Ich finde das ganz interessant, da ab und zu mal reinzugucken. Natürlich, ich bin auch Zahlenfreak aber ob wir nun viele oder weniger haben, ist dabei gar nicht so entscheidend, wie mal zu gucken. Und das scheint sich bei uns ja so zu halten. Wir sind wieder ein bisschen runtergegangen von 700 auf 500 und da bummeln wir jetzt vor uns hin und, das ist ja okay, ne? Da kann ich auch ganz gut mit leben. Ich sehe gerade durch Zufall, ich habe genau in einer Woche 10 Years of Geocaching. Nein. Ja, am 30. April. Hätten wir dann ja eigentlich. Ja. Da hätten wir das. Müssen. Das hätte ich jetzt, Mensch, da hätte ich ja vorher mal drüber nachdenken können, ne? Aber ja, das ist das Problem, alles, dass mein Bruder Geburtstag hat. Kleiner schreibt gerade Sonderfolge, ne? Sicherlich live. Ist aber schon eine große Party, oder? Ja, ich werde wahrscheinlich wieder nackt irgendwo einen FTF-Plop machen. Ne? Mach doch ein großes Event. Kannst ja bei OC da machen. Dann. Da ist das ja alle virtuell, ist das da erlaubt. Garten-Events kommen ja immer gut, wenn man 365 hinter den Eventnamen hängt. Ne? Stimmt, dann kannst du dich aber ein bisschen ärgern und sagst, du machst das jetzt. Tibu schreibt Pump, genau. Pump ist diese Woche mein Geräusch. Ja. Ja. Die laden wir ein. Ich gucke jetzt gerade mal, wenn ich jetzt schon hier auf dicke Hose, müssen wir eben gucken hier. Wir haben ja bei Archive.org auch noch irgendwelche Downloads. Die verstehe ich aber noch viel weniger. Oh, 37 von der letzten Folge. Also die braucht man nicht unbedingt dazu rechnen, da kommt nicht allzu viel. Ja, aber wenn du zum Beispiel bei den 960 hängst und 37 zu, dann kannst du sagen, oh, wir sind kurz vor den 1000. Ne? Ja, das stimmt. Also mal ganz vernachlässigen sollte man das nicht. Ne? Ja, ich habe aber immer geguckt, also es bringt keinerlei Geschlechtsteilanschwellung oder ähnliches, also hilft nur bedingt. Na, ja, weiß ich schon, also. Wie langweilen die Zuhörer? Ja, die müssen sich schon mit anderen Sachen beschäftigen. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir machen müssen? Nö, eigentlich, ich mache nochmal den kleinen Anruf, Aufruf, denkt dran, schreibt uns Postkarten. Ja, also das ist ein bisschen eingebrochen, so, da muss ich sagen. Aber also es liegt natürlich auch daran, dass viele nicht unterwegs sind und wahrscheinlich nicht verraten wollen, wo sie zu Hause leben. Ne? Dann nehmt ihr die Koordinaten von dann macht ihr so ein OC. Nee, ihr müsst Folgendes machen, ihr schickt uns eine Karte und schreibt bitte die Koordinaten des nächsten Dixie-Klos bei euch in der Nähe rauf, damit wir die Safari-Caches mal machen können. Stimmt, dann machen wir die ganzen Safari-Caches durch. Nee, die habe ich irgendwie aussortiert. Ach nee, die musste ich, glaube ich, per Hand aussortieren. Ich glaube, das ging nicht über die Müsli. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe da irgendwie so ein gespeicherte irgendwas, aber ich glaube, ich werde das auch wieder einstellen, weil da einfach, das ist mir alles, funktioniert nicht so gut. Also schreibt uns Postkarten, von mir ist auch selbstgemalte. Ihr könnt ja mit dem Mund oder mit dem Hintern malen, das ist mir egal. Skurril ist sowieso immer witziger. Nee, ja, eigentlich ist es fast egal. Ich freue mich immer, wenn eine Karte in der Post ist, muss ich immer sagen. Als erstes mal hoch in den Rechner, Koordinaten eingeben. Nee, das ist schon was. Immer interessant, ich gucke dann auch immer. Jörg teilt ja mit uns dann die Posteingänge und dann gucke ich auch mal, wo das herkommt. Ja, wir kriegen das sofort mitgeteilt, das machen wir immer schön über Twitter, das funktioniert ganz gut. Ja. Schreibt uns Karten, schreibt Holger Karten, der freut sich bestimmt, ich hoffe, ihm wird das nicht mehr so langweilig sein, weil er jetzt richtig durchgenommen wird da in Gästeburg. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn sie ihn richtig rannehmen, so wie schon lange nicht mehr. Und dass er trotzdem, wenn er sich dann mit Muskelkater irgendwo erholt, einfach mal ein paar Karten gucken und lesen kann. Ich denke, ich fahre da demnächst auch mal vorbei, er darf ja nicht raus, ne? Darf es ja auch nicht besuchen. Aber ich denke mal, wenn ich mit dem Motorrad, mit dem Hinterrad da mal einmal durch den Vorgarten ziehe, dann wird er schon sehen, wo ich bin. Also das müsste eigentlich schon klappen. Du kannst ja einfach mit dem Hinterrad schön so ein 2,5 auf den Rasen ziehen, weil er beschafft. Ja, genau. Ich sehe gerade, also wirklich 14 Leute haben das durchgehalten wieder die ganze Zeit. Also gratuliere ich euch dann auch zu. Ja, und es waren auch ein paar neue Hörer dabei, die man so noch nicht kannte. Ne? Also wir haben ja so Stammhörer, die immer live mithören. Ein paar fehlen heute auch, aber es sind auch ein paar neue dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr es geschafft habt und durchgehalten habt. Ja. Also ich sage auch nochmal deutlich dazu, also wie gesagt, wird ja sonst auch immer viel gerne falsch gedeutet und so wird immer sowieso immer viel gerne in alles Mögliche reingedeutet. Kurz und bündig, ich habe überhaupt nichts gegen Reviewer, ganz im Gegenteil, mit den meisten komme ich hervorragend aus und diskutiere auch sehr, sehr gerne mit denen, weil da auch welche bei sind, die auch mal eine andere Meinung haben und die behalten und auch argumentieren und nicht nur beschimpfen. Also das finde ich schon wirklich wichtig. Ich bin halt nur mit dieser einen Entscheidung völlig unzufrieden, weil ich das immer noch als unangemessen sehe. Aber gegen machen kann ich sowieso nichts. Punkt. Dann OC ist durchaus nutzbar. Die funktionieren, die sind performant und da liegen auch Caches. Wenig, aber vielleicht, das ist ja nicht so wichtig. Umso mehr damit machen, umso sauberer werden die auch wieder. Das heißt, nach dem zweiten Mal DNF-Loggen werden die ja aussortiert. Nur wenn da halt keine Cacher sind, dann gibt es auch keinen zweiten DNF, bla bla bla. Kurze Rede, langer Sinn. Wenn man das nach vorne bringen will, muss man halt teilnehmen. Nur weil ich jetzt gerade wieder aufhöre, heißt es ja noch lange nicht, dass das schlecht wäre. Im Gegenteil, das möchte ich auch nochmal festhalten. Ist eine alternative Plattform. Wenn ihr wollt, dass die Erfolg habt, müssen da mehr Caches und mehr User hin, sonst wird das nie was werden. Und ich glaube aber, das läuft im Moment auch, weil ich zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, meistens ignoriere ich OC so ein bisschen. Ne? Ab und zu gucke ich mal drauf und dann logge ich dann auch mal gerne irgendwelche Caches, die ich bei GC gefunden habe, dann auch mal 3 Jahre später nach und so. Aber im Moment gucke ich auch tatsächlich, habe ich bei CGO zum Beispiel auch die OC-Caches wieder mit drauf und gucke auch gerade hier so im Nahbereich. Dann wenn wir sagen, Mensch, wir wollen jetzt nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren und spazieren gehen und cachen, sondern einfach mal eben mal nur eine kurze Strecke. Ja, klar. Dann ist halt auch mal ein OC mit drin. Ne? Also, ich nehme die jetzt auch ein bisschen mehr mit und wenn die scheiße sind, dann logge ich das halt auch, beziehungsweise wenn sie nicht zu finden sind. Und dann werden sie auch aktiv. Und da hast du recht. Je mehr Leute da mitmachen, desto besser gepflegt werden die Caches auch sein. Ja, also merkt man hier extrem, dieser Go-Cache heißt er, glaube ich, g.open-cache oder so. Der ist jetzt hier auch viel unterwegs, der hat jetzt OC so für sich entdeckt und da merkt man halt deutlich, der meldet halt auch, wenn welche nicht da sind und dadurch verschwinden hier auch einige, was jetzt erstmal negativ klingt, ist aber gar nicht ist, weil das sind natürlich Schrott-Caches, die nicht mehr vorhanden sind. Und dadurch, dass eben mehr als einer jetzt oder zwei cache-technisch unterwegs sind, verbessert sich letztendlich die Qualität. wie gesagt, ich will da weder Werbung für noch gegen machen, aber ich will einfach mal betonen, wir sind jetzt auf keinen Fall, ob ich das ein totes Pferd halte oder nicht, das heißt aber noch lange nicht, dass man da nicht hingehen sollte. Das liegt mir einfach nochmal am Herzen, das auch nochmal klarzustellen. Ja, ja. Der hat übrigens mir auch den FTF hier im Heidegarten weggenommen, GoCash. Ich frage mich sowieso immer, wie der das macht, weil der ist auch bei GC sehr stark beim FTF vertreten. Der ist FTF-Jäger, ja. Und kommt auch, glaube ich, irgendwo eher aus deinem Bereich, glaube ich, so. Ich meine auch, ich weiß es nicht, kenne ihn gar nicht weiter. Ja. Ich weiß, dass sich mal irgendwann welche aufgeregt haben, dass er halt viele FTFs abgreift. Ja, aber was ich auch immer schwierig finde, also ich mache es auch so, dass wenn ich jetzt irgendwie irgendwo drei neue sind und ich bin tatsächlich der FTF da, was selten genug bei mir passiert, davon mal ab, dann würde ich tatsächlich die anderen zwei unter Umständen liegen lassen. Und sagen, pass mal auf, lass mal erstmal andere machen und dann, damit jeder mal einen FDF machen kann. Aber das, wenn ein anderer das nicht macht, dann macht das halt nicht. Ich finde das jetzt auch nicht verwerblich. Oder nee, so. Das ist, und da, davon ab ist das ja sowieso auch so eine Statistik, die kannst du ja in die Tonne kloppen. Ja. Weil die ja, ich habe irgendwann mal hier einen Cash gelockt, dann, der war 7 Jahre alt, der hatte ein neues Logbuch, da habe ich reingeschrieben, oh, FDF im neuen Logbuch, zack, hatte ich den auf einmal FDF-Statistik. Ja, das ist ja auch geil, ne? Das, wenn er halt irgendwie so eine Textsuchgeschichte rüberläuft, über diese Geschichte, über die Statistik, dann kannst du es doch vergessen. Ne? Ja, das ist ein Haken in GSAK, also das ist so, ja. Aber ich meine, das ist in jedem Hobby so. Über irgendwas muss man sich ja aufregen, finde ich auch okay. Mein Gott, da lebt unser Podcast von, dass wir uns ein bisschen aufregen können über irgendwas. Ja, ja, ja. Da muss man ja auch mal dazu sagen, seht das auch mal so, wie Holger das immer gesagt hat. Ne? In der Show ist auch viele Show. Wir sind halt auch ein bisschen mehr Boulevard, als viele das sehen wollen. Ne? Es ist doch langweilig, wenn man das nicht auch ein bisschen präsentiert. Auch über die Nordkorea-Review haben sich auch einige aufgeregt. Mein Gott, Jungs, davon lebt Boulevard, dass er auch übertreibt. Ja. Ich finde ja auch, wir dürfen übertreiben, die Reviewer nicht. Das ist ernst so gemeint. Nicht, weil ich die Reviewer nicht mögen würde, sondern die haben halt so eine Community-Aufgabe, so ein Ehrenamt übernommen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass sie manches nicht begründen, weil eigentlich so ein bisschen die Hauptbegründung dahinter ist, egal was wir begründen, wird sowieso einer gegen sein. Da haben sie nämlich nicht mehr Unrecht. So kann ich das aus deren Sicht sogar verstehen. Aber unsere Sicht, wir können ja nicht so langweilig das gestalten und uns dann Boulevard nennen. Und ich möchte Boulevard bleiben, weil ich sage jetzt mal, und das beziehe ich jetzt nicht auf Geocaching, sondern allgemein, langweilige Podcasts gibt es genug. Ich wollte sagen, also trockene Podcasts, wo man auch vielleicht trockenen Husten danach hat, gibt es einige. Ne? Also da, und hier könnt ihr euch wenigstens ein bisschen aufregen, ist doch viel geiler. Das stimmt, das stimmt. Dr. Ringling, was ploppt denn da? Und Temu sagt, das willst du nicht wissen. Das ist wieder nicht auf meiner Seite. Das ist hier wieder bei Darth Vader, der heute gar nicht so geatmet. Hast du heute falsch rum auf deinen Kopfhörer? Oder? Na, ich habe ja einen Mund-Nase-Schutz auf. Ne? Ach so, deswegen siehst du. Ich glaub, heute hatten wir das wirklich nicht. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, ich habe aber das Mikro heute noch höher als sonst. Also ich gucke quasi direkt dagegen. Ah. Und ich glaube, ploppen tut tatsächlich mein Stuhl hier. Wenn ich über 2,5 Stunden auf einer Stelle sitze, dann ist der Stuhl quasi fast verschwunden. Ne? Der hat aber eine Sitzfläche, ja? Du sitzt nicht direkt auf dem Stiel. Doch, mittlerweile, glaube ich, ist er soweit. Ich bin platt gesessen hier. Deswegen auch das Plop. Nee, jetzt wird's eklig. Also, dann sind wir ja auch langsam durch. Wir haben es jetzt auch wieder auf 2,5 Stunden. Also, es ist absurd. Irgendwann werden wir nochmal unter 2 Stunden schaffen. Vermutlich, wenn Holger wieder da ist. Oder so. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich dann. Ne? Wenn wir zu dritt sind, wird's weniger. Ne? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dann kratzen wir genauso. Ja, der Zeitraum, wie es ist. Ich befürchte auch, also irgendwie ist an diesen 2,5 bis 3 Stunden, da ist nicht viel dran zu rütteln. Ich weiß gar nicht warum, egal wie viele Themen oder wie wenig das sind. Das ist irgendwie so eine Automatik, habe ich das Gefühl. Ja, und es ist, gerade im Moment ist es natürlich auch schwierig. Wir haben tatsächlich, es passiert ja wirklich nicht viel, weil halt viele nicht unterwegs sind. Ne? Und ich, es ist in allen Bereichen, ich merke es bei der Feuerwehr, toi, toi, toi, mal kurz hier, es ist sehr ruhig, weil halt alle zu Hause sind und keiner sein Essen auf dem Herd vergisst. Ne? Ja, stimmt, kann ich mir vorstellen. Und so ist es hier halt genauso. Und ich denke jedes Mal so nach 2 Wochen, oh, die Themenliste ist aber noch leer. Und so 3 Tage vom Podcast setze ich mich hin und gucke nochmal alles so mal ein bisschen durch, um vorbereitet zu sein, denke ich, oh Gott, das zieht schon wieder und zieht schon wieder. Und, ja, und wir ziehen das jetzt auch eine Länge recht hart ab. Ja, ja. Machen wir jetzt auch nicht mehr. Wir müssen mal sehen, nächstes Mal, der passende wäre eigentlich der 21. Aber das ist Himmelfahrt. Naja, mal gucken, das werden wir uns dann noch überlegen. Ja, ich hoffe immer noch, dass ich am 23. nach Dänemark fahre. Also vielleicht wird es in der Woche irgendwie. Du bist, glaube ich, nicht weg dann, ne? Wahrscheinlich. Nee, nee. Vielleicht machen wir den 20. oder so, müssen wir schauen. Ja, aber so. Das sprechen wir nochmal ab, das wird kurzfristig veröffentlicht. Ja, oder wir nehmen Christi Himmelfahrt, kannst du ja eh nicht raus, also mal gucken. Schauen wir mal. Das ist der Vatertagstour, da setze ich mich alleine in den Garten mit dem Bollerwagen, lass mich zulaufen. Ne? Ja, das ist dann umso besser wird der Podcast. Gut, können wir gleich nochmal beschnacken. Genau. Dann sagen wir jetzt erstmal hier. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt wohl auf. Ja. Hoffen wir, dass ihr uns das nächste Mal in derselben Lage hören könnt wie jetzt. Genau. Bis dann. Ja, ciao, ciao.